Hallo und herzlich willkommen zum 140. Concast Themenpodcast. Thema ist heute, ihr habt es im Titel schon gesehen, der Jahresrückblick für das Jahr 2021. 2020 dachten wir uns, hey, nächstes Jahr kann es doch nur besser werden. War es besser? Aber wir gucken natürlich nur auf das Jahr aus Sicht eines Conan-Fans. Und wir, das bin ich, Lasse, und heute an meiner Seite sind Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Und Kevin. Hallo Kevin. Schönen guten Abend. Ich wurde degradiert. Haben Sie das mitbekommen? Naja, egal. Schönen guten Abend. Und auch mit dabei ist Olli. Hallo Olli. Hallo, ein letztes Mal hört ihr es aus dem Jahr 2021. Und natürlich auch wieder mit dabei ist Philipp. Hallo Philipp. Schönen guten Abend. Schnappt euch ein Heißgetränk eurer Wahl und lauscht unseren warmen Worten hier zum Jahresausklang. Ja, das habe ich mir natürlich vorher ausgedacht. Ja, willkommen hier zum Jahresrückblick 2021. Der Conncast war dieses Jahr wieder sehr produktiv und aktiv unterwegs. Wir haben wie immer 11 News-Podcasts veröffentlicht und 7 beziehungsweise 8 Themen-Podcasts. Der Jahresrückblick 2020 kam tatsächlich erst 2021. Das ging leider nicht anders. Also 7 beziehungsweise 8 Themen-Podcasts dieses Jahr. Mehr als sonst. Das wurde freundlich unterstützt von Zero's Tea Time für stetige und sehr häufige Releases. Und dieses Jahr ist auch ein Audiokommentar erschienen zu Film 23. Den haben sich Johannes, Olli und ich mal ordentlich vorgenommen. Wie das so geworden ist alles. Wenn ihr Details wollt zu jedem dieser einzelnen Sachen, dann habt ihr hoffentlich all diese Podcasts und Kommentare dieses Jahr gehört. Wenn nicht, schaut doch mal bei unserer Webseite rein und guckt die Jahreschronik an, was da so war. Und vielleicht hört ihr nochmal in den einen oder anderen Podcast rein dieses Jahr. Oder ihr hört den Podcast auch bei YouTube, Spotify oder Apple Podcast, beziehungsweise wir sind noch bei mehr Plattformen, aber ich weiß, dass die allermeisten von euch tatsächlich bei Spotify zuhören. Falls ihr woanders zuhört, ihr seid auch herzlich gegrüßt natürlich, aber Spotify ist tatsächlich der Ort, wo sich die meisten Conncast-Hörer versammeln. Also falls ihr dort seid, auch da lieben Gruß natürlich. Dieses Jahr haben wir März gefeiert in der DC-Community in der Deutschen. 13 Jahre Conan-Wiki, dazu haben wir wie üblich auch immer ein Gewinnspiel gemacht. Das Conan-Wiki, alle drei Projektseiten neben Con-News und Con-Forum, 13 Jahre alt geworden, der Ursprung von allem und jedes Jahr wieder schön diesen Geburtstag zu feiern, wie ich finde. Absolut, Geburtstage und Gewinnspiele, das passt bei uns immer sehr schön zusammen, wie ich finde. So war es dieses Mal, so wird es vielleicht auch dieses Jahr wieder sein, mal gucken. Ich finde aber trotzdem, zu diesem Anlass sollte vor allem Philipp sprechen. Philipp, erzähl mal was. Wie bist du auf die Idee gekommen? Erzähl doch mal. Das muss ich ja jedes Jahr wieder erzählen. Ja, ich bin drum. Ja, aus Jux und Tollerei gestartet 2008 das Conan-Wiki und daran anschließend dann natürlich Conan-Forum und Conan-News und das alles hat sich entsprechend entwickelt. Und genau, wie Kevin schon sagte, schaut gerne am 16. März 2022 auf unserer Website vorbei. Eventuell haben wir da wieder ein Gewinnspiel für euch im Gepäck. Kann ich nicht versprechen, wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts, aber ich nehme mal an, da könntet ihr eine große Chance haben, ein Gewinnspiel zu sehen auf unseren Kanälen. Spenden sind willkommen. Und dann im Mai gab es wieder den alljährlichen, naja, ein Jahr hat er mal pausiert, Charakter-Contest im Conan-Forum, wo wieder zahlreiche Leute teilgenommen haben, abgestimmt haben, mit kreativen Posts für ihren Favoriten Werbung gemacht haben. Und tatsächlich dieses Jahr hat der ewige Zweite endlich mal auf dem Podest mit der Nummer 1 drauf Platz nehmen dürfen. Heiji Hattori, dieses Jahr, nachdem er so oft Zweiter wurde, gewinnt den Conforum Charakter Contest. Es wurde aber auch wirklich endlich mal Zeit. Überfällig, ja. Irgendwo für mich auch überraschend, ja. Ich weiß nicht, irgendwie, der passt da nicht hin. Aber irgendwie auch noch, er muss auch mal dahin. Glückwunsch, nachträglich. Also ich muss ja sagen, nach wie vor habe ich mir da jemand anderen gewünscht. Vielleicht Masumi, vielleicht Mary, vielleicht, ja, Aihaibara erneut. Aber gut, mit Heiji konnte ich mich dann doch irgendwie arrangieren. Ewiger Zweiter, jetzt ist er den Titel endlich mal los. Müssen wir uns einen neuen Titel für ihn überlegen. Und ja, Charakter-Contest ist immer wieder was Tolles. Mir macht besonders viel Spaß, jedes Jahr den Livestream den wir zusammen haben, wo wir immer sehr viele Zuschauer haben, die immer live dabei sind und mit uns interagieren. Das ist so das einzige Event, wo die Zuhörer dann quasi auch immer live mit uns kommentieren können. Es macht immer besonders viel Spaß. Sicherlich auch für mich persönlich immer ein großes Highlight. Und damit legen wir los, feuerfrei mit den News-Themen in diesem gesamten Jahr 2021, das ich ein bisschen in Segmente aufgeteilt habe. Da findet ihr in der entsprechenden newsofconnews.org auch Timecodes zu. Oh, da Wir haben sie. beginnen, ja, modern, Zukunft. Anime in Deutschland, die Serie Detektiv Conan bei Kase. Da haben wir tatsächlich nur einige wenige News, ein kleiner seichter Einstieg. Im Januar hatten wir die News, dass die 16. DVD-Box im April erscheint und im gleichen Monat erschien die 15. DVD-Box bei Kase und dann tatsächlich nur eine weitere News. Die DVD-Box 16 ist erschienen im April 2021. Damit wurde die Veröffentlichung der fünften Staffel, die neun Folgen in Anführungszeichen, bei Kase beendet. Uns haben diese ganzen DVD-Box-News wirklich lange begleitet und da war jetzt nach dem April so komplette Flaute, aber vielleicht kommen wir gleich zu News, dass sich das in der Zukunft nochmal ändert. Aber als Rückblick zu sagen, da ist was wirklich Schönes geendet, denn die DVD-Neuveröffentlichung von Kase noch vor der Bestätigung von neuen Folgen war ja damals eine ziemlich große Sache und die hat damit erstmal ihr vorläufiges Ende gefunden. Ja, stimmt. Also ungefähr, also die letzten beiden Boxen hatten ja um und bei 25 Folgen, etwa 5 Folgen pro DVD, also 5 DVDs in einer Box. Jetzt sind wir bei 433. Dann war, wie du sagtest, ein bisschen Flaute, Stille, auch im DVD-Regal, ne? Ja, dann, ich glaube, das ist dann das Ende der Zusammenfassung, was man da noch hätte sagen können. Ach, ein Booklet lag noch bei. Ja, also 16 DVD-Boxen sind es jetzt insgesamt geworden, wie gesagt, und 433 Folgen sind's. Also ja, auch ganz gut. Und ja, ob es dann weitergeht, es wird definitiv weitergehen, bin ich fest von überzeugt. Kommen wir auch gleich noch dazu. Und tatsächlich seit 2017 erschien im März die erste DVD-Box. Die ersten News gab es dazu, glaube ich, schon 2016. Aber es waren jetzt doch knappe 5 Jahre, die uns diese DVD-Boxen begleitet haben. Und da ist dann sozusagen auch eine, ja, Ära zumindest vorläufig zu Ende gegangen, weil wir nach dem 1. April, wo die 16. DVD-Box erschien, da tatsächlich auch gar nichts mehr zu berichten hatten bezüglich, ja, der Veröffentlichung neuer Boxen oder wenn ein neues Cover bekannt gegeben wurde oder sonstiges. Es ist einfach jetzt erstmal, ja, vorläufig auf Eis gelegt. Und ja, aber schön, dass die Folgen alle da sind. Und wenn man sammeln möchte, ich meine, jede DVD-Box kostet ja, glaube ich, um die 50 Euro, je nach Händler. Also wenn du die 16 DVD-Boxen sammeln möchtest, dann bist du auch schon schnell bei 800 Euro, wenn ich das jetzt gut hochgerechnet habe. Und ich glaube, das habe ich gut hochgerechnet. Also für die 433 Folgen 800 Euro ungefähr. Das heißt, für jede Folge zahlt man dann entsprechend 2 Euro im, ja, so grob. Ja, es sei denn, man wartet auf spezielle Aktionen von bestimmten Händlern. Da gibt es oft mal so ein Angebot 3 für 2. Und gerade bei den Conan-Boxen spreche ich aus Erfahrung, das lohnt sich dann schon, weil man dann ja eine Box spart. Und das sind, wie wir gerade gehört haben, 50 Euro, die man spart. Und das ist schon eine ordentliche Ersparnis. Und ja, ich persönlich freue mich auch sehr, die DVD-Boxen jetzt im Regal zu haben, weil Conan kann man immer wieder angucken und auf DVD immer wieder schön, auch dass man jetzt ja die Gesamtheit der bisher veröffentlichten Serie in Deutschland hat. Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo man mit den Ur-DVDs ja nach, keine Ahnung, wie viele Episoden das waren, 20 oder so, war vorbei und dann, Ja. ja. Und jetzt, ja, hat man ordentlich was zu gucken. Wenn man jetzt sagt, ich gucke pro Tag eine Folge, da hat man schon ein paar Tage zu tun. Auch das hervorragend hochgerechnet, Olli. Puh, willkommen im Mathematik-Podcast hier. Dann geht es weiter mit dem Anime in Deutschland bei ProSieben Max, unserem neuen Lieblingsfernsehsender seit einigen Jahren. Im Februar hat ProSieben Max angekündigt, dass Zero der Vollstrecker, der 22. Detektiv-Con-Kinofilm, am 26. März erneut ausgestrahlt werden wird und ist dann auch passiert. Im März haben sie dann gesagt, dass die Stahlblaue Faust, der 23. Kinofilm, am Karfreitag im April bei ProSiebenMax seine TV-Premiere feiern wird. Zuvor, letztes Jahr, hatten wir Film 21 und 22 dementsprechend. Und da konnten die ActivCon-Fans zu den damaligen Feiertagen dann die TV-Premiere genießen. Ich finde es wirklich schön, dass wir jetzt seit, nicht dieses Jahr zuerst, aber seit jetzt geraum einiger Zeit nicht nur die TV-Serie regelmäßig bei ProSiebenMax haben, sondern dass auch die Filme da ihre Sendezeit bekommen. Das finde ich immer noch ganz fantastisch. Ja, man muss ja sagen, die laufen ja tatsächlich auch am Freitag immer im Block der Anime Night 20.15 Uhr, also tatsächlich zur Primetime im Fernsehen. Ich weiß noch, dass sie bei RTL 2 früher, als sie liefen, die ersten 13 Filme, dass die durchaus auch um 6 Uhr morgens liefen, ja, oder zu Uhrzeiten, wo man die halt nicht wirklich gucken konnte, sage ich mal, selbst wenn es Wochenende ist. Wer setzt sich um 6 Uhr morgens hin und guckt einen Detective Conan Film? Aufnehmen ist dann noch die Variante. Mediathek gab es damals ja auch noch nicht. Das waren Zeiten, als das Internet noch nicht so verbreitet war, als es noch Neuland war, wie man so schön sagt. Und ja, jetzt da war Philipp noch ganz allein im Internet und hat das wirklich gegründet. So lange ist das her, ja. Genau, ja. Da war ich ganz allein im Wiki und dann kam irgendwann der zweite Wikipedianer und der hat sich dann angeschlossen. Ja, nee. RTL 2-Zeiten damals war auch eine schöne Zeit, aber jetzt bei ProSiebenMax, wenn es so Primetime läuft, ist wirklich was Tolles und danach gibt es den Film ja auch, ich glaube, eine Woche, wenn nicht sogar zwei Wochen in der Mediathek zum Abruf, was auch wirklich grandios ist und selbst jetzt, als der Film, oder als kürzlich an Heiligabend ja die Filme 11 bis 14 im Fernsehen liefen, die liefen tagsüber, den ganzen Tag, logischerweise, kann man sich es auch nachträglich noch anschauen. Nicht mehr so lange jetzt, wenn ihr diesen Podcast hört, aber dass es die Möglichkeit gibt, ist ja auch wieder gut. Ich fand immer cool, wie Lasse gesagt hat, unser neuer Lieblings-TV-Sender. Ich stelle mir so vor, so einen Baum, einen uralten Baum, 100 Jahre alt, und da ist so mit einem Messer eingeritzt, RTL 2, dann durchgeritzt, Viva, auch nochmal durch der Riff und ProSiebenMax. Ich hoffe, das bleibt dann jetzt bei dem TV-Sender und wir müssen nicht noch einmal den Baum quälen mit einer neuen Gravur. Ja, du musst mal auf die anderen Seiten dieses Baumes gucken, wo Egmont Manga steht und wo Kaze steht und auf Crunchyroll jetzt ganz frisch eingeritzt. Ja. Schön, dass aber Anime on Demand durchgeritzt. Ja. Dazu kommen wir später noch her. Ach, der arme Baum. Bitte mach das nicht. Bäume mögen das nicht. Genau, schreibt es stattdessen lieber ins Wiki. Das, Aber nur auf eurer Benutzerseite. Nicht irgendwie auf irgendeinem Artikel. Ja, Philipp hat zu Vandalismus aufgerufen. Ich glaub's ja nicht. Wenn man auf den ProSiebenMax Artikel schaut, dann kann man da auch sehen, bezüglich Magic Kaito 1412, eine neue Wiederholung, die dann wir im Oktober als News hatten. Die Wiederholung von Magic Kaito 1412 erneut, das war ja jetzt nicht die erste Ausstrahlung, aber auch da wieder konnten Con-Fans diesmal Magic Kaito 1412 im Fernsehen genießen, was dann hingeleitet hat auf eine größere Schwarm an News, einen größeren Schwarm an News im November 2021. Da kam nämlich raus, es wurde bekannt gegeben, offiziell enthüllt, wir sind endlich an diesem Punkt angelangt. Es kommen ab dem zweiten Halbjahr 2022 neue Folgen von DetectiveCon. Neue Folgen, Staffel 6 auf ProSiebenMax. Was? Ab 434, es geht weiter. Und alle Con-Fans, so alle Facebook-Kommentarspalten, die immer wieder gefragt haben, wann kommst du jetzt endlich? Da ist es jetzt passiert. 2022, Staffel 6. Tragt es in die Welt hinaus. Endlich passiert es. Juhu. War ein schöner Tag. Oder kann mir jemand was anderes sagen hier? Nee, war wirklich schön. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, ganz ehrlich. Ja, ich glaube, das haben wir auch schon im News-Podcast groß und breit besprochen, wie eigentlich alle Themen, die wir hier heute besprechen. Hört auch gerne in den News-Podcast rein. Wir haben ja 11 dieses Jahr aufgenommen. Sehr, sehr schöner Tag und dass es endlich weitergeht, wirklich, da fällt vielen Conan-Fans ein Stein vom Herzen und ich kann es hier auch nochmal betonen, ich glaube, ich habe es im News-Podcast auch schon gesagt, ich hätte tatsächlich damit gerechnet, dass es auch negative Kommentare dazu gibt, aber ich habe eigentlich fast ausschließlich positive Kommentare gelesen. Und das, obwohl die Ankündigung ja 2021 kam, wann kam sie? Im Herbst? Ich weiß es gar nicht mehr genau. November. Also wo es noch fast ein Jahr hin ist, dass bis die neuen Folgen dann tatsächlich mal ausgestrahlt werden. Und ich dachte dann tatsächlich, ja, vielleicht sind dann einige eher so, ja, ist noch so lange hin und können sie sich mal ein bisschen beeilen. Wir warten jetzt auch schon wieder 3-4 Jahre. Ich will lieber alte Folgen. Das kam tatsächlich nicht. Alte Folgen kommen jetzt ja auch, da kommen wir gleich noch zu. Aber neue Folgen. häufigster Spruch heute, da kommen wir gleich noch zu oder später. Naja, ja, also sehr schöne Meldung. Freue mich auch tatsächlich dann, dass es weitergeht mit der Staffel 6. Mehr weiß man ja tatsächlich gar nicht. Wann genau weiß man nicht. Wie viele Folgen genau weiß man nicht. Okay, man weiß den Sender, ProSiebenMax. Aber man weiß nicht, welche Synchronsprecher und Sprecherinnen besetzt werden. Auch nichts. Und man weiß auch nicht, ja, man weiß eigentlich noch gar nichts. Bis auf neue Folgen 2022, zweites Halbjahr, ProSiebenMax. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das war auch ziemlich wichtig, dass man diese Meldung noch dieses Jahr rausgebracht hatte. Wir hatten ja auch schon spekuliert, nachdem DVD Box 16 erschienen ist, und die ganze Zeit dann auch, ja, was ist jetzt mit neuen Folgen und da könnte man einen DVD-Nachschub bringen und so weiter. Und ja, jetzt wurde die DVDs nicht mehr erscheinen können, weil kein neues Material mehr da ist, da müsste man doch eigentlich neues Material besorgen und so. Und ich glaube, damit hat man jetzt ein schönes Zeichen gesetzt, dass man den Fans sagt, hey, wir sind nicht nur dran, wir haben jetzt auch wirklich was gemacht. Es gibt neue Folgen und 2022 ist es soweit, dass man das dieses Jahr noch gebracht hat. Ich glaube, das war wirklich ein gutes Zeichen für die Community und ist mit Sicherheit eine, wenn nicht gar die Meldung dieses Jahr, dass eben neue Folgen kommen. Also ist auf jeden Fall eine super Sache. Ich freue mich schon sehr darauf. Ja, weil auch ProSiebenMax sagt ja damals, als die fünfte Staffel als Premiere zu Ende gelaufen ist, sagten sie ja, wir sind an weiteren neuen Folgen dran, also quasi an der Staffel 6 dran. Und dann hatte man das ja erstmal lange Zeit im Sande verlaufen lassen, hatte dann nach einem Jahr, nachdem sie das bekannt gegeben hatten, haben sie ja nochmal bekräftigt, wir sind weiterhin dran, es ist nicht einfach, ihr braucht Geduld, liebe Fans. Und diese erneute Bekräftigung lag jetzt ja schon wieder über ein Jahr zurück, also man hatte dazwischen auch nichts weiter gehört und dachte sich, was ist denn jetzt, da lief auch gar kein Detective Conan mehr bei ProSiebenMax, also alles so Funkstille. Man dachte sich, haben sie es jetzt vielleicht doch vergessen, aber tatsächlich nicht, ganz im Gegenteil, neue Folgen. Und ja, habt ihr tatsächlich auch recht, dass das vielleicht so ein bisschen wichtig war, diese Meldung noch zu bringen, bevor dann das die Meinung insgesamt umgekippt wäre. Eventuell, weiß ich nicht. Ja, also ich finde es sehr schön und super, dass wir neue Folgen jetzt dann kriegen. Und ja, es wird genauso toll werden, denke ich mal, wie die letzten 9 Folgen. Wobei die natürlich noch mal spezieller waren, weil die Wartezeit davor sehr, sehr lange war. Ihr kennt es, wenn ihr von Anfang an dabei wart, habt ihr es selbst miterlebt. Ja, und ansonsten, ja, war die Sache halt auch, ja, man kann sich über die Geschehnisse, wie es abgelaufen ist, kann man auch mehrere Spekulationen anstellen. Ich meine, wie gesagt, sie haben ja gesagt, wir sind dran. Dann haben sie noch mal gesagt, wir sind dran und wenn sie dann vielleicht nochmal gesagt hätten, ja, wir sind immer noch dran, irgendwie hätten dann vielleicht Leute auch gesagt, ey, das ist so unglaubwürdig, also und vielleicht haben auch die ProSiebenMax Leute da oben, da die Bosse irgendwie gesagt, ja, wir haben ja schon gesagt, wir sind dran, warum sollen wir jetzt das noch, also wir können das ja nicht unendlich mal wiederholen, also vielleicht kostet das ja auch Geld, wenn die das machen müssen, keine Ahnung, also das wirkt auch unglaubwürdig dann irgendwann, wenn man das jahrelang immer wieder predigt und dann nichts weiter passiert. Ja. Ja, deswegen, so wie es passiert ist, denke ich, ist es gut passiert. Und ja, was noch passieren wird, da sind wir alle gespannt drauf. Und wenn es was zu berichten gibt, sei es Starttermin, Synchronsprecher, News oder irgendetwas, neues Cover, wir werden darüber berichten, ihr werdet es lesen. Oder auch, wie wir sonst sagen, da kommen wir später noch zu. Im neuen Jahr dann. Ja, ich glaube, man darf einfach, kann man den Gründen nur spekulieren, aber ich glaube einfach weiterhin, der Nummer 1 Grund dürfte die Pandemie gewesen sein. Das wurde ja auch, in dem zweiten Statement bekräftigt, dass es in der Situation auch nicht einfach ist. Und ich glaube, auch wenn jetzt so Leute sagen, oh, ist jetzt ja schon wieder ein Jahr später, so große Folgen kann Corona ja nicht gehabt haben, würde ich mal nicht so unterschätzen, wie lange so Dinge dauern können, gerade mit so einer Pandemie im Rücken. Also, aber alles Schnee von gestern. Jetzt ist nur noch Fokus auf nächstes Jahr und wenn die neuen Folgen dann kommen, dann im Nachhinein wird man sagen, ach, Zeit war ja doch gar nicht so lang. Like, wer es noch kennt, 12 Jahre auf neue Folgen warten. Ja, das poste ich dann demnächst bei Social Media. Gute Idee. Ja, bitte machen. Vielleicht kriegen wir ja 5.555 Likes dafür. Ja, Ja, Like, wer das noch kennt. Ja, hier gibt's Stoff für, ne? Du schreibst dir das alles auf. Uiuiui. Ja. Gleichzeitig zu der News über neue Folgen kam dann auch die News, dass diese neuen Folgen auch auf DVD erscheinen werden und dass diese DVD-Partnerschaft wohl auch ein Grund dafür sei, dass es so lange dauert. Wer genau DVD-Partner ist, weiß man, glaube ich, immer auch nicht. In der News Nee. damals wurde explizit niemand genannt, wo dann Leute von der Seite, die das Interview geführt haben mit dem Mann von ProSieben Max, dann auch immer wieder gesagt haben, ja, wurde ja nicht explizit Kase gesagt, Zwinker, Zwinker. Aber wie wir damals im News-Podcast gesagt haben, ich gehe fest davon aus, dass es weiterhin bei Kase erscheinen wird. Da erwarten uns dann vielleicht 2023 wieder neue DVD-Box-News, hoffentlich. Also, es wurde auch nicht gesagt, dass die neuen Folgen bei Folge 434 losgehen, aber ja, wer soll es denn sonst sein, wenn nicht Kase? Also, das würde mich schon ja, sehr, sehr stark überraschen, aus allen Wolken holen tatsächlich. Also, Kase muss eigentlich der DVD-Partner sein. Denn Detective Conan war bisher im Anime-Bereich nirgendwo anders zu sehen. Okay, damals, ihr hattet schon angesprochen, die uralt DVDs, die bei M4E veröffentlicht wurden, Made for Entertainment. Aber seit 2007, glaube ich, als der erste Detective Conan Film auf DVD erschienen ist, hier in Deutschland, seitdem ist klar, Detective Conan gehört zu Kase. Und okay, Magic Kaito 1412, ja, das hat sich Pepper mit Anime geschnappt, aber ich glaube, da ist die rechte Lage noch ein bisschen anders und es ist ja auch nicht direkt Detective Conan, sondern halt ein, ja, was, wie gehören Detective Conan und Kaito Kid zusammen? Ja, ein Ableger ist es ja nicht, sondern eine Parallelserie. Eine Ja, andere also, kleine aber. abgeschlossene Serie des Autors. Ja, ist sie denn abgeschlossen? Also, Die ja. Anime-Serie zumindest, ne? Okay. Ja, also der Manga ja tatsächlich nicht. Anime könnte man auch noch fortsetzen, aber ich glaube auch tatsächlich, dass er nie fortgesetzt wird, wenn Kaito Kid der Manga mal weitergehen sollte. Aber das ist auch ein ganz anderes Thema. Also Kase ist der DVD-Partner zu ProSieben Max. Gehe ich jedenfalls sehr, sehr stark von aus. Alles andere, wie gesagt, würde mich sehr stark überraschen. Und ich war tatsächlich aber sehr überrascht, dass die Folgen auch gleich auf DVD angekündigt wurden. Hatte ich nicht mitgerechnet, muss Ich ich auch nicht. persönlich sagen. Ich dachte, die kommen erstmal im Fernsehen und dann irgendwann später heißt es, ja, jetzt bringen wir sie auch mal auf DVD raus. Aber nee, dass es so eng gekoppelt ist, kenne ich tatsächlich von keiner anderen Serie, muss ich so sagen. Und Detective Conan ist da sozusagen ein Novum, zumindest für mich. Und ja, aber freut mich auch tatsächlich, dass sie dann auf DVD rauskommen, denn dann kann man sie auch gleich zeitnah ja, schauen und hoffentlich auch streamen, wenn sie denn zu Crunchyroll zeitnah kommen sollten. Ja, also macht man nichts verkehrt, denke ich. Aber zu Kase als Publisher, da würde ich sagen, ja, sag niemals nie, ne? Wer weiß, was 2022 kommt. Vielleicht gibt es im Rahmen einer Umstrukturierung einen neuen Namen für Kase. Heißen die dann Windy oder Gatze oder naja, irgendwie anders und dann sieht es schon wieder anders aus und dann ist es nicht Kase, ja? Crunchyroll DVD Publishing. Um Gottes Willen. Dann noch im November, beziehungsweise die News für den Dezember, denn der Dezember stand im Sinne von Wiederholungen, nachdem ja im November schon die Magic Kaito Wiederholung kam, kam dann im bei ProSieben Max nochmal Detektiv Conan ab Folge 1, die Wiederholung der TV-Serie, die wir schon länger nicht mehr auf ProSieben Max gesehen hatten. Das war schon ein bisschen her, aber die ersten Folgen wurden nicht so oft wiederholt. Jetzt konnte man wieder ab Folge 1 einsteigen und zudem haben sie Anfang Dezember auch nochmal Film 23 wiederholt, wieder zur Primetime und wie Philipp vorhin schon angesprochen hat, an Heiligabend auch weitere Filme den Tag über gezeigt. Das heißt, im Dezember konnte man ganz, ganz viel Detective Conan wieder bei ProSieben Max gucken und sich schon mal selbst anheizen auf die kommenden neuen Folgen im November. Ja, finde ich tatsächlich gut, dass sie nochmal die alten Folgen auch zeigen, in Anführungszeichen alten Folgen, also ab Episode 1 bis wahrscheinlich 433 hoch. Ich glaube, offiziell sind bisher nur die 111 Folgen angekündigt, was ja auch eine komische Zahl ist, weil die erste Staffel ja offiziell nach 102 endet, aber 111 scheint generell so eine Zahl zu sein, die uns häufiger begegnet. Ich glaube, Kase hatte sich damals auch bei den DVD-Rechten die 111 Folgen gesichert. Ja, aber ich bin auch froh, dass Fans, die nicht die Gelegenheit hatten, damals ab Folge 1 zu gucken und die kein Crunchyroll-Abo haben und vielleicht die einfach mal ja zufällig zu ProSieben Max schalten, dass sie die Möglichkeit haben, Conan zu schauen und ja, dahin nicht verkehrt. Ich wüsste tatsächlich sehr, sehr gerne, wie viele Leute tatsächlich diesen Rerun nochmal schauen, auch im Vergleich zur damaligen Ausstrahlung, als es bei ProSieben Max lief. Glaube tatsächlich, dass nicht so viele einschalten. Ja, aber schön, dass es nochmal läuft. Und vielleicht schauen es ja doch mehr, als ich erwarte. Ja. Hast du gleich wieder ein Thema für eine Umfrage auf den Social-Kanälen? Schaut ihr den Rerun im Dezember oder habt ihr den geschaut? Ja, aber freut mich tatsächlich sehr, dass Conan wieder bei ProSieben Max läuft, weil wenn eine Serie läuft, dann gibt es immer ja Aktivität und Diskussionsbedarf dazu und es zeigt, hier Serie ist da und läuft und ja, gerade auch mit den Anfängen der Serie verbinde ich persönlich immer so eine schöne Zeit, weil da ging es los und da war es noch neu und es war einfach toll, dann das Lied, das Opening das erste Mal zu hören und dann siehst du Shinichi und dann ist das alles spannend und wow, das war super. Also deswegen habe ich auch die DVD-Reihe, also, weil ich finde das immer toll, egal welche Conan-Folge man halt guckt. Es gefällt mir halt immer wieder. Ja, und es hilft ja auch der Conan-Community in Deutschland am allermeisten, wenn die Serie einfach im Fernsehen läuft. Es ist egal, wie viele DVDs veröffentlicht werden, wie viele Filme im Kino kommen, wie viele Band 100 man druckt und veröffentlicht, ob man Spin-offs bringt und was weiß ich, was Merchandise raushaut. Am meisten bringt es, am allermeisten, möchte ich wagen zu behaupten, bringt es, wenn die Serie im Fernsehen läuft und die Leute darüber stolpern und ja, dadurch mitgenommen werden. Das andere kann da tatsächlich, vielleicht zusammen kann es vielleicht mithalten, aber die Fernsehpräsenz ist tatsächlich das A und O. Und das ist auch der Grund, warum bei den ersten Conan-Filmen auch hinten drauf steht, bekannt aus der RTL 2, bekannt von RTL 2, da ist es halt bekannt geworden. Und jetzt bei ProSieben Max ist es auch bekannt. Ja, um einen schlauen Menschen zu zitieren, das Fernsehen ist ein Multiplikator. Steffen Hautog. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, glaube ich. Ja. Dann machen wir weiter. Machen wir weiter mit dem Anime in Deutschland, Crunchyroll-Anime on Demand. Und jetzt kommen wir zu einer Reihe von News, bei denen ich in unserem Vorbereitungsdokument nicht mehr einfach nur den Monat dazu schreiben musste, sondern tatsächlich das genaue Datum, weil jetzt wird's häufig unpräzise. Ich gehe einmal diese News alle kurz durch. Am 10. Februar sind die ersten 111 Episoden, da sind sie wieder, von Detective Conan bei Crunchyroll veröffentlicht worden. Am 24. Februar Staffel 2 Magic Kaito, Kill the Phantom Thief und die Gosho Aoyama Short Stories bei Crunchyroll. 10. März Staffel 3 und eine Folge von Staffel 4 bei Crunchyroll. 24. März die restliche Staffel 4 bei Crunchyroll. 31. März Filme 1 bis 10 bei Crunchyroll. 21. April Filme 11 bis 16 bei Crunchyroll. 12. Mai Filme 17 bis 22 bei Crunchyroll. 17. Mai das scharlachrote Alibi bei Crunchyroll und Anime on Demand. Am 18. Mai kommt es raus, am 17. Mai angekündigt. 26. Mai Verschwinden, das Verschwinden des Conan Edogawa und Lupin III vs. Detective Conan The Special bei Crunchyroll. 20. Juli, Staffel 5 ist bei Anime on Demand am 25. Juli komplett. Da wurde es ja immer nur so Stück für Stück veröffentlicht und das war jetzt endlich fertig. Kein Monat später, 18. August, Staffel 5 komplett bei Crunchyroll Online. Und dann am 24. November die letzte News. Episode 1 erscheint bei Crunchyroll. Crunchyroll hat sich gedacht, dieser ganze Detective Conan Backlog, das ist ja alles schön und gut. Rauf damit, alles rauf bei uns, auf die Plattform, innerhalb zwischen Februar und November. Fast alles, was es an Detective Conan deutschen synchronisierten Content gibt, auf ihre Plattform geschaufelt. Es fehlen nur noch zwei, drei Kleinigkeiten und ja, das war eine News, die uns auch so stetig begleitet hat, immer wieder. Eine Zeit lang war es wirklich so, und ihr habt es ja auch gerade gehört, immer teilweise wöchentlich mit, ah, jetzt mal wieder, jetzt schon wieder neuer Crunchyroll-Release, jetzt schon wieder neuer Crunchyroll-Release. Es war irre und aber auch gleichzeitig sehr toll, das alles zu sehen. Also, wenn ich mich nicht irre, von allen in Anführungszeichen alten Sachen fehlt nur noch Lupin Refert, The Movie, also Versus Conan, The Movie und der 24. Film. Und Film 23. Ah, stimmt, genau. Sogar der, leider, ja. Und Film 23, genau. Was ich aber noch gerne sagen möchte, wir haben all diese Meldungen, die Lasse gerade rezitiert hat, vielen Dank dafür, alle oder fast alle zeitgleich mit ihrer Veröffentlichung, teilweise sogar eine Stunde oder 2 Stunden vorher schon berichten dürfen. Und danken möchte ich dafür dem René von Crunchyroll, da damals noch Social Media Beauftragter dort, mittlerweile aufgestiegen. Er kümmert sich nun für das Marketing im kompletten Raum Europa, Nahe Osten, Afrika. Hier nochmal einen großen Glückwunsch dazu. Vielen Dank für die freundliche, freundschaftliche, immerwährende Partnerschaft, für die liebe Hilfe und dass du für die Gewinnspiele zweimal ein ganzes Jahr ein ganzes Jahr Crunchyroll Premium gegeben hast. Ich werde nie vergessen, wie du mir den Code gegeben hast. Ich habe gefragt, hey, wie lange gilt der überhaupt? Ich würde das gerne zuschreiben. Ach ja, Dauer. Ja, Moment. Ja, ein Jahr. Wie ein Jahr? Ja, egal, ich habe keine anderen mehr. Okay, alles klar. Wow. Also vielen Dank. Auf Monate, auf Jahre, in Codeform, in Form von Twitter, Direktnachrichten, bei Discord Direktnachrichten. Du bist echt ein toller Typ. Wir mögen weiterkommen und man merkt es dir voll an, wie Feuer und Flamme du auch dahinter bist, auch hinter all den Veröffentlichungen, wie du dich auch immer selbst super mitgefreut hast. Ich hoffe, das kann so in Zukunft weitergehen und ich wünsche dir nochmal viel, viel Glück und Spaß mit deinem neuen Job. Toller Kerl. Also René, wenn du das irgendwann mal hörst, geiler Typ. Danke. Ja, ich finde es eine super Sache, dass Crunchyroll jetzt wirklich diesen ganzen, das alles mit draufgenommen hat. Also absolut notwendig auch. Und was ich aber tatsächlich schade finde, ist, dass halt Film 23 und 24 bislang noch nicht erschienen sind. Das ist so ein bisschen das hätte ich mir gewünscht, weil wir es halt bei Anime On Demand so gewöhnt waren, dass ja teilweise die Filme sogar vorher rausgekommen sind, auf die Plattform. Von daher, das ist so ein bisschen schade, aber ansonsten total super, ne? Also als Crunchyroll-Benutzer bin ich da sehr froh drüber, meine Lieblingsserie jetzt auch auf dieser Plattform zu haben und eine Plattform, die auch eine App besitzt. Von daher freue ich mich wirklich sehr. Allgemein muss man sagen, Anime On Demand ist schön, da kommen wir auch gleich nochmal zu, beziehungsweise war schön. Aber Crunchyroll ist, was die generelle Popularität bei Anime-Fans in Deutschland geht und bei der Userbase her, natürlich nochmal eine ganz andere Ja. Nummer als Anime On Demand. Und da Absolut. re regelmäßig diese Con-Releases zu haben, ganz viel auch gelesen von Leuten irgendwie, ach ja, Con habe ich seit RTL 2 nicht mehr verfolgt und jetzt hier plötzlich den ganzen Content und so, die jetzt erst wieder durch Crunchyroll darauf gestoßen sind. Das war sehr schön zu sehen und das hat noch mal ganz anders Leute erreicht und es ist wirklich, also ich finde es einfach toll, wie schnell sie das alles rübergezogen haben. Das war auch sehr beeindruckend dieses Jahr und hat uns die eine oder andere tolle News beschert, kann man wirklich nur sagen, Hut ab, gut gemacht, toll. Die wir in Partnerschaft direkt veröffentlicht haben. Eine News, die jetzt so damit drin war, möchte ich nochmal rausgreifen und speziell herausstellen. Das ist die News, dass das Scharlachrote Alibi bei Crunchyroll und Anime On Demand erscheint. Denn das Scharlachrote Alibi ist ein Kompilationsfilm, da kommen wir später im Segment zu Film 24 nochmal dazu, in Japan, der tatsächlich erst wenige Monate zuvor in Japan in den Kinos lief. Und besteht aus Zusammenschnitten aus regulären Detective-Conan-Folgen und dass dieser Kompilationsfilm, der in Japan im Kino lief, wenige Monate später als nur OMU-Fassung, weil es Folgen sind, die in Deutschland noch nicht synchronisiert wurden, dass die dann wenige Monate später im On-Demand-Angebot bei Crunchyroll und AOD verfügbar war, das war eine ziemlich krasse Sache, wie schnell da agiert wurde. Und damit hätte ich damals nicht gerechnet, dass das alles so schnell zu uns nach Deutschland kommt und dann auch noch OMU und so. Da haben sie mich echt überrascht. Also tatsächlich, die Sache, was ja das Verblüffende an all dem, ich muss mich echt sammeln dafür, ne? Wir hatten ja noch nie einen Conan-Release nur mit Untertiteln, first. Oder only vor allem, only. Untertitel only. Naja, zumindest nicht auf nicht für Heimgebrauch. Weil es gab ja die erste Ausstrahlung von Film 21 im Kino, damals war ja Ah, auch ja, okay, ja gut, OMU. ja, okay. Genau, ja, aber davon abgesehen, und ich habe auch niemals damit gerechnet, das zeigt aber auch, auch wenn es immerhin viele, naja, in Anführungszeichen, mehrere Monate später war, es ist möglich. Na, irgendwas ist da möglich. Und also ich persönlich, ich träume immer noch von einem Simulcast, ganz ehrlich. Oh ja, oh ja. Also das ist mein Nonplusultra-Wunsch. Und ich hätte Bock drauf, Leute, die Untertitel haben funktioniert, ne? Also das Material war in Ordnung, ne? Also von mir aus habt ihr das Go? Gerne. Ja, los, ja, ich bin dabei. Kein Problem. Wo wir nicht mehr dabei sind, leider, leider, ist, wir müssen zu dieser News leider auch kommen, so viel wie wir gerade auch Positives hatten. Jetzt kommen wir in diesem Bereich zu einer etwas wehmütigen News, zumindest aus meiner Sicht. So am 8. September wurde dann angekündigt, dass Anime On Demand eingestellt wird zum 8. Dezember und vollständig in Crunchyroll integriert wird. Wir haben es oft genug gesagt, KaZe bzw. Viz Media Europe. Die Mutterfirma wurde von Crunchyroll gekauft und firmiert jetzt unter Crunchyroll SA. Und dementsprechend war Crunchyroll und Anime On Demand schon Teil einer Firmenstruktur. Und jetzt eben ab dem 8. September war bekannt, dass Anime On Demand eingestellt werden wird, was dann zum 8. Dezember hin auch passiert ist, womit es dann auch im Nachhinein sehr viel Sinn gemacht hat, dass Crunchyroll angefangen hat, den ganzen Conan-Back-Katalog rüber zu schaufeln, weil es Anime On Demand eben innerhalb von diesem Jahr, innerhalb eines Jahres nicht mehr geben würde. Das ist natürlich toll, dass das jetzt auf Crunchyroll ist. Ich muss aber persönlich sagen, Anime On Demand, ich persönlich hatte bisher immer eine schönere User Experience mit Anime On Demand und Anime On Demand hat mich als Con-Fan einfach sehr, sehr lange begleitet. Es war der erste Anime-Streaming-Dienst in Deutschland, wenn ich mich recht erinnere, damals. Ist ja auch schon sehr, sehr alt, Anime On Demand. Und ich blicke da mit einem sehr wehmütigen Auge drauf, dass Anime On Demand jetzt so sein Ende findet. Natürlich gibt es auch noch einzelne Details, die auch ein bisschen ärgerlich sind, wie mit den Übertragungen der Kauflizenzen, dass das so nur umgewandelt werden kann, weil das es bei Crunchyroll eben nicht gibt. Ist so ein bisschen, naja, aber hat man auch mit rechnen können im Vorfeld oder müssen. Und ich werde Anime On Demand trotz allem, auch wenn immer viele Leute gesagt haben, ja, hat keine App, das Design ist veraltet, das Redesign kam nie und das Anime On Demand irgendwie auf längere Sicht hoffentlich endlich mal aussterben soll. Manche Leute waren ja auch aktiv dafür, dass Anime On Demand das nicht mehr Lizenzen und so horten soll, sondern das auf einer besseren Plattform in Anführungszeichen erscheinen soll. Ich war da nie dafür, ich war immer Team Anime On Demand und dass es jetzt dieses Jahr geendet ist, da geht auch eine Ära wirklich zu Ende. Also tatsächlich, also die Qualität, die Videoqualität war Anime On Demand besser. Das lief bei der 1080p Plus Einstellung an der höheren Bitrate. Ganz kurzer Exkurs. 1080p, okay, sagt nur was über die Auflösung aus. Ich kann euch ein schwarzes Bild schicken in Full HD Auflösung, sagt ihr hier, ja, was soll das? Dann sag ich euch, naja, Full HD, toll. Die Sache ist, genau, Auflösung alleine reicht nicht immer. Ne? Es kommt auch auf die Bitrate an und die bestimmt dann auch ganz, ganz blöd erklärt, auch darüber, wie viel Bildrauschen es geben kann oder wird. Ne? Und bei einer niedrigen Bitrate, wie sie auch bei YouTube zum Beispiel gerne ist, wenn viel Schnee fliegt in einem Bild, erhöht das Bildrauschen. Ne? Wenn viel im Bild ruhig ist, in Anführungszeichen, vermindert das Bildrauschen. So, ganz blöd erklärt. Anime On Demand hat von der Mega-Bildqualität, finde ich, enorm profitiert. Ich habe bei Anime On Demand sogar Animes gekauft. Ja, also Blue Exorcist habe ich dann gehabt. Und dank Disc Plus, ja, like wer das noch kennt, habe ich mir auch Kaito Kid raufgebombt, ne? Und da auch angeschaut bei Anime On Demand. Auf DVD gekauft und in 1080p plus bei Anime On Demand angeschaut. Ich finde, Anime On Demand war deutlich strukturierter, deutlich übersichtlicher, schlanker. Ich sehe aber natürlich auch die Schwächen, die Anime On Demand hatte. Und insgesamt ist, klarer Fall, der Umzug zu Crunchyroll ein riesiger Gewinn für alle. Ja. Die like, gute, wer Anime On Demand noch kennt. Ja, genau. Die gute Nachricht an all dem ist ja, dass alle Mitarbeiter von Anime On Demand übernommen worden sind und weiter ihren Job haben, behalten durften und nun für Crunchyroll ausüben. Ja, also mir geht es da tatsächlich auch so, also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe immer schon beides benutzt, sowohl Crunchyroll über eine App, als auch Anime On Demand. Und ich muss sagen, das hat mir ja schon sehr gut gefallen. Also war halt immer mal so, also ich hatte, glaube ich, einmal oder zweimal ein Problem mit einem Abspielen von einer Folge, was da nicht funktioniert hat. Über die PlayStation habe ich das dann damals über den Webbrowser immer aufrufen müssen, um es am Fernsehen zu gucken. Und dann hat das aber nicht funktioniert. Dann musste ich mir ein ewig langes HDMI-Kabel nehmen von meinem Computer bis zu meinem Fernseher, um dann darüber die Folge abzuspielen. War alles sehr umständlich, hat mich damals genervt. Aber trotzdem insgesamt muss ich sagen, wenn neue Folgen kamen oder irgendwie sowas, dann habe ich die tatsächlich eher auf Anime On Demand geguckt als auf Crunchyroll. Weil du es angesprochen hattest, die Bildqualität, also 1080p plus, das war auch wirklich sagenhaft, sah wirklich sehr gut aus. Hat mir wirklich gut gefallen und das hatte Lasse auch schon gesagt, die Anime On Demand, das ist die erste On-Demand-Plattform für Animes gewesen im deutschsprachigen Raum, 2007 schon, also das ist echt verdammt lange her, so im Internetzeitalter, wenn man sich das mal überlegt. So lange gibt es Crunchyroll auf jeden Fall noch nicht. Also ihr müsst euch vorstellen, ja. Anime On Demand kam, hat das Internet gegründet und dann kam Philipp und hat das Wiki gemacht. So war das. Ich hab drauf gewartet. Ja. Und das Einzige, was ich jetzt noch anmerken würde und was ich schade finde, und ich hoffe, da besser Crunchyroll noch nach, das betrifft jetzt nicht so sehr Conan, aber insgesamt so die Titel, was ich an Anime On Demand sehr geschätzt habe, war natürlich, dass viele Serien halt im Dub verfügbar waren und nicht nur als Synchronfassung. Und da ist das Angebot von, was Crunchyroll aktuell hat, finde ich noch ein bisschen ausbaufähig. Ich habe jetzt mal diesen Monat ein paar mehr Serien da reingeguckt, so, was ist da verfügbar, was war vorher bei Anime On Demand verfügbar, und das ist schon so dann, wenn ich an Attack on Titan denke oder so, ja, also auch größere Serien, dass ich mir denke, ja, hier ist nur die erste Staffel irgendwie auf Deutsch verfügbar, da waren es auf Anime On Demand waren schon die ersten drei, ja, bis jetzt die nächste zweite, dritte kommt und dann vielleicht mal die vierte irgendwann, da vergehen jetzt noch mal Jahre. Das ist halt ein bisschen schade, da sollte Crunchyroll auf jeden Fall noch mal nachbessern, aber ansonsten muss ich sagen, halt so Crunchyroll, es ist so von der Bedienung her, finde ich, ein bisschen angenehmer, gerade wenn man halt zu Hause sitzt im Bett liegt und vom Fernseher irgendwie, dann ist es da schon angenehmer. Aber ja, das ist natürlich auch irgendwo immer ein bisschen Geschmackssache. Also ich finde tatsächlich, dass Crunchyroll in der Bedienung her deutlich, wie ich will sagen, schlanker, smarter ist. Anime On Demand ist da eher so, ich will, vertraut, würde ich vielleicht sagen. Also irgendwie, das kennt man seit Jahren, ist altbekannt. Als Conan-Fan ist man halt einfach bei Anime On Demand in irgendeiner Art und Weise, oder hatte zumindest mal ein Abo. Ja, und jetzt ist halt Crunchyroll da. Ich meine, Crunchyroll macht ja nichts verkehrt und das Anime und jemand hat auch nichts verkehrt gemacht. Es fehlten halt nur zahlreiche Funktionen, die von Usern mit der Zeit halt erwartet wurden. Sei es die Watchlist, sei es eine Bewertungsfunktion. Ja, dahingegen ist Crunchyroll offener, internationaler. Hat natürlich auch ein paar Schwächen, ihr hattet das schon genannt. Ja, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen die Übergangszeit jetzt von Anime On Demand zu Crunchyroll, dass das alles noch so ein bisschen vielleicht an einigen Ecken und Enden ruckelt und rattert, bis sich das alles so ein bisschen eingefahren hat. Man muss natürlich auch mit den Mitarbeitern gucken, dass die jetzt ja umgeschult werden, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die müssen sich natürlich auch an neue Umstände gewöhnen. Ja, und dass zum Beispiel Conan-Filme 23 und 24 noch nicht da sind, nehme ich auch mal an, dass es vielleicht mit den Rechten zu tun haben könnte, dass man da noch nachbessern muss, verhandeln muss, was weiß ich was. Bin da nicht drin, aber ich kann mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt und ich hoffe tatsächlich sehr, dass es dann ab dem nächsten Film dann funktioniert und dass man den dann auch so bekommt, wie wir ihn bei Anime On Demand immer kannten, also parallel zum DVD Blu-ray Release, dass er dann auch bei Crunchyroll kommt, weil das erwarten wir Conan-Fans ja inzwischen eigentlich und ja, das hoffe ich sehr, dass das so, naja, in Anführungszeichen beibehalten wird. Und ja, jetzt müssen wir uns eben an Crunchyroll gewöhnen. Es führt ja eh keinen Weg drumherum. Anime On Demand gibt's nicht mehr, so traurig es auch ist. Ja, wir haben auch schon RTL 2 überlebt, überdauert Viva, überlebt, überdauert. Und jetzt haben wir die dritte Einstellung sozusagen, wobei RTL 2 und Viva es weiterhin gibt. Obwohl, gibt's Viva noch? Weiß ich gar nicht so genau. Viva gibt es nicht, aber es gibt... Was? Ich war mir sicher, das gibt's noch. Viva gibt's nicht mehr, aber es gibt die Mutterfirma dahinter noch. Ach stimmt, und MTV gibt's okay. Noch. Ja, ach ja, dann also Viacom, ne? Genau, und so weiter. Ja, okay, also Anime On Demand geht dann vielleicht den gleichen Weg wie Viva und ja, ich meine, Crunchyroll ist ja nicht verkehrt, es ist ja nicht so, als hätten wir jetzt, als würde Anime On Demand eingestellt werden und Conan wäre nicht mehr da im Internet, sondern Conan kann man weiterhin streamen bei Crunchyroll, alles quasi wie gehabt, also von daher immerhin, ja, plus minus null sozusagen, mindestens. Ja, da hat es halt wirklich als Conan-Fan geholfen, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo das Ende von Anime On Demand angekündigt wurden, wir schon 7 Monate an Crunchyroll veröffentlicht ganz viel Backlog News dauernd eben hatten, dass wir dann relativ unbesorgt darauf gucken konnten. Und was ich auch noch anmerken möchte, das habe ich damals auch im Nachruf auf Anime On Demand schon angemerkt, ist, dass natürlich dadurch, dass jetzt auch die ganzen Inhalte da sind, dass Detektiv Conan da ist, dass natürlich dadurch auch die Chancen steigen, was Kevin schon angesprochen hatte mit einem Simulcast. Nicht? Also das rückt natürlich jetzt eher in die Nähe, als wenn das einfach kein Detektiv Conan auf Crunchyroll geben würde, wie vor, weiß ich nicht, 2 Jahren oder so, sondern jetzt, wo ja auch Inhalte drauf sind, dass man jetzt sagen kann, okay, jetzt sind die Chancen dafür auf jeden Fall ein bisschen größer. Anime On Demand hatte allerdings auch Simulcasts von zum Beispiel One Piece, die sich auch mit Crunchyroll geteilt haben. Ja, das stimmt. Aber ja, wenn ich mir dann angucke, in den USA gab es schon einen Detective Conan Simulcast, da weiß ich nicht. Ja, also ich würde die Chancen jedenfalls größer einschätzen. Ich denke auch, also gerade weil Anime On Demand dann eher doch auch deutsche Nische, also Nische nicht, aber ist halt ein deutscher Anbieter und die anderen, auch gerade Wakanim, Crunchyroll, sind international aufgestellt, Netflix und Amazon Prime ja sowieso. Und da haben wir, also meiner Meinung nach haben wir auch deutlich, deutlich bessere Chancen. Also ich mich hätte sehr, sehr gewundert, wenn es bei Anime On Demand einen Simulcast gegeben hätte. Bei Crunchyroll hätte es mich tatsächlich auch gewundert, als es noch kein Conan dort gab. Aber jetzt, wie Johannes schon sagte, wo Conan dort ja auch ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dort auch ein Simulcast kommen kann. Und ich hoffe tatsächlich sehr, dass es in absehbarer Zeit einen Simulcast dort geben wird. Denn das würde nochmal die deutsche Conan-Community auf ein ganz anderes Level heben und ja, das alles ein bisschen vereinfachen, weil eben auch viele, die 433 deutschen Folgen gesehen haben, die synchronisiert sind, die es auf DVD gibt, die es bei Crunchyroll gibt, die gesehen haben und weitergucken wollen. Und die muss man dann halt sagen, ja, es geht leider nicht legal in Deutschland. Sorry, was soll man machen? Kauft ihr den Manga? Das ist die einzige Option, die man hat. Und das ist halt wirklich nicht mehr zeitgemäß. Heutzutage wollen alle dann halt weitergucken, auch OMU gerne. Aber es geht halt tatsächlich nicht. Und selbst wenn man dann mit einem Simulcast starten würde, jetzt bei Folge 1035 oder wo wir gerade sind, wäre ja trotzdem ein Anfang. Und dann könnte man ja eventuell nachliefern. Oder selbst wenn es bei 1035 plus bleibt, Ja, wäre was. Oder 1080 plus, um bei 1080p plus zu bleiben. Ja, das wäre ein passender Start für für den Simulcast. Ja, Also, ja. ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. An dem Tag hole ich mir ein Crunchyroll-Abo. Wir müssen eine Ich kaufe Petition gerne starten. Weekly. Ich kaufe gerne Weekly und ich würde gerne auch den Simulcast bei Crunchyroll anschauen. Ich sehe schon, Davon zahle ich gerne. Crunchyroll teilt dann auf Social Media einen Beitrag. Hier, bitte liken, 5500 Likes für einen Simulcast von Conan, unserer Plattform. Ja. Naja, wenn Conan News runtergeht auf 5555 Daumen, dann machen wir es. Nein, Moment. Anime on Demand, 7. September 2007 bis 8. Dezember 2021, ein bisschen mehr als 14 Jahre lang in der deutschen Anime-Szene unterwegs. Abschluss bleibt uns nicht viel mehr zu sagen als Danke für die letzten 14 Jahre. Absolut, ja. Kommen wir damit zum Bereich Anime in Deutschland. Filme bei Kase, beziehungsweise diesmal nur Singular. Letztes Jahr hatten wir Film 23 und Film 24 News gleichzeitig. Jetzt vor allem Film 24 News. Im März kam raus, dass der Film von der FSK geprüft wurde. Und dadurch wurde auch tatsächlich erstmals der deutsche Titel bekannt. Die scharlachrote Kugel, sie haben es tatsächlich doch noch übersetzt. Vorher tatsächlich immer bei allem mit den Kasi Anime Nights stand es immer mit Scarlet Bullet, dem internationalen Trend. Und da erst relativ spät bestätigt wurde, dass wir doch wieder einen deutschen Titel bekommen. Das war übrigens die News, die bei uns dieses Jahr am zweithäufigsten geklickt wurde auf Conny News. Natürlich geschlagen von den neuen Folgen bei ProSieben Max, gar keine Frage, aber das hat mich schon sehr gewundert, dass diese FSK-Prüfung so häufig geklickt wurde, vielleicht weil es die erste Meldung zu Film 24 war und alle auf den Kino-Release gewartet haben, aber da bin ich doch ein bisschen erstaunt gewesen. Und es ist meine Meldung. Ja. Ja. Damals stand in der News auch noch drin ein voraussichtlicher Kinotermin am 27. April, ein vorverlegtes Kino-Event. Ja, Release-Daten, damit werden wir uns jetzt noch häufiger beschäftigen. Im Mai kam dann aber erstmal ein deutscher Trailer und huch, wir sind schon im Mai, warum, wo ist denn jetzt hier im April die News irgendwie lief im Kino? Ja, lief dann doch nicht im Kino. Das war echt eine Odyssee mit den Kinoterminen und auch mit den Disc-Terminen. Denn hier im Mai haben wir erstmals die Ankündigung bekommen, wir kriegen einen Disc-Release voraussichtlich. Voraussichtlich hätte in der News eigentlich groß geschrieben werden müssen von Kase und von uns dann. Am 2. September. Und dann sind wir schon im Juni, immer noch kein Con-Film im Kino. Wo dann jetzt die Meldung kam, ja, jetzt kommt er wirklich, aber wirklich jetzt. Im Juni in Österreich, erst in 4D-Kinos und dann regulär und im Juli in Deutschland. Dann im Juni das finale Cover veröffentlicht. Im Juni der DVD, der DVD, der Deutschland-Vorverkauf für das Kino gestartet und dann doch noch im Juni lief Film 24 erstmals im Kino. Am 22. Juni in den UCI-Kinos. Dann im Juli kam die erste Verschiebung des Disco-Release. Doch nicht mehr 2. September. Kase hat die Kinoliste erweitert und dann lief Film 24 tatsächlich in allen anderen Kinos am 13. Juli. Ja, das ist jetzt alles schon ein halbes Jahr her, deswegen kann man es fast in Vergessenheit geraten. Aber damals in den News-Podcast, wir haben immer wieder über Film 24 und die verschobenen Termine geredet, schon für die Kinofassung. Und da hat Kase sich ja teilweise auch nicht geäußert, weil sie gesagt haben, ja, wir haben irgendwann im Dezember was dazu gesagt und jetzt können wir einfach 2 Monate die Termine verstreichen lassen und weil wir halt nichts angekündigt haben, ist das jetzt so und alles und das war eine sehr, sehr frustrierende Zeit, erinnere ich mich. Ich finde auch, dass sich Kase mit ihrer Politik, die sie da betrieben hat, sich öffentlich zu äußern, wenn sie sich denn geäußert hat, keinen Gefallen gemacht hat dieses Jahr. Und ich rate persönlich dringend zur Besserung. Schön war das nicht. Also diese Art von Kommunikation fand ich auch ein Stück weit auch ungewohnt. Im Sinne von, also früher, ich hatte nicht das Gefühl, wie Lasse richtig sagte, früher, diese Art von Frust zu empfinden, wenn ich an per se denke, wenn ich an Kinotermine denke, wenn ich an DVD, Blu-ray-Termine denke. Also das war schon wirklich komisch. Klar, Corona, ja, klar. Aber die Kommunikation, die hat mir nicht gefallen. Ja, also gerade wegen Corona und der zweiten, dritten, vierten Welle, was auch immer da gerade war im April, man weiß es ja gar nicht mehr, als es dann so hochschwappt und gar nicht klar war, ob die Kinos überhaupt geöffnet haben. Ich glaube, viele hatten tatsächlich geschlossen, soweit ich weiß. Und dann hieß es halt, ja, der Termin im April steht, beziehungsweise es hieß ja gar nichts. Wir hatten einfach noch von dem Monat vorher, als alle Kinos geöffnet waren, glaube ich, da hieß es, ja, April, April, April. Ja, April, April, passt dazu. Ungewollt jetzt, es hieß April. Und ja, dann blieb man halt dabei und dann verstrich der Tag sozusagen oder kam immer näher und man hat keine neuen Infos bekommen. Und wir wurden natürlich auch von, also als Conan News, von allen Fans gefragt, was ist denn jetzt mit dem Kinotermin? Und wir haben halt gesagt, ja, wir wissen es auch nicht besser. Offizieller Stand ist halt der Tag, aber frag halt beim örtlichen Kinobetreiber nach, ob der Film läuft oder nicht. Und ja, dann ist der Tag halt ins Land gestrichen und dann im Mai hatte sich, glaube ich, oder irgendwann später, jedenfalls nach dem Termin, hatte sich dann quasi geäußert und halt einen neuen Kinotermin vorgeschlagen, der dann auch zigfach verschoben wurde und so hin und her und dann New UCI und dann hier, da. Und sie haben dann immerhin dann ein bisschen nachgebessert tatsächlich mit dem Kinolisten und dass die regelmäßig aktualisiert und dann Kinos, die geöffnet hatten, dann hinzugenommen und da ein bisschen, ja, Wiedergutmachung betrieben sozusagen. Aber tatsächlich zu Beginn, ja, es war schwierig mit Corona und trotzdem hätte man es vielleicht einen Ticken besser machen können, sagt man jetzt im Nachhinein, wird Kase vielleicht im Nachhinein auch festgestellt haben. Und ja, bei der DVD war es dann das Gleiche mit der immerwährenden Verschiebung, wo man sich auch keinen Gefallen getan hat, weil, ne, wenn dann jemand eine ältere News von uns findet, wo halt noch drin steht, der Film erscheint im Oktober und der Film erscheint tatsächlich aber erst im Dezember und dann sucht der Fan halt im Oktober nach diesem Film und findet ihn nicht, weil der dann halt wieder verschoben wurde und dann wird er nochmal verschoben und nochmal verschoben und nochmal verschoben, dann ist es auch kein Wunder. Das ist ja wie bei den Corona-Regelungen. Was gilt denn aktuell und was gilt nicht? Man weiß es nicht. Man wusste auch damals nicht, wann Film 24 rauskommt auf DVD und Blu-ray. Ja, dann wenigstens ein Tag und im Zweifel lieber vorverlegen als nach hinten verlegen. Also, ja. Ja, hatten wir jemals zu irgendeinem Film so viele Meldungen? Also, ich habe nicht gezählt, aber ich glaube nicht. Also, Wahnsinn. Also, das war definitiv ein großes Kommunikationsdesaster, weil ich meine, Corona, ja, das haben wir jetzt schon angesprochen, es war Corona zu der Zeit. Du wusstest nicht, haben die Kinos offen oder nicht, aber das hindert ja niemanden, der im Büro sitzt oder im Homeoffice zu dem Zeitpunkt, mal eine Nachricht rauszuschicken an die Welt da draußen. Hier, hört mal zu, ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir wissen selber nicht, können wir es zeigen im Kino oder nicht, ja, die Situation, die ist auch für uns ungewohnt. Einfach mal kommunizieren, ne? Das finde ich, kann man auch erwarten, auch in so einer Situation, und das halt nicht passiert. Und das Ende vom Lied ist, also mein persönliches Fazit, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe Film 24 nicht im Kino gesehen und ich habe auch nicht auf Disc gesehen oder sonst irgendwie im Home Release gesehen, weil mir war das, im Kino wäre ich sowieso nicht hingegangen, muss ich fairerweise dazu sagen, in der aktuellen Situation. Und was die Disc angeht, ja, kommt, erscheint jetzt am 16. Dezember oder nicht, das war mir zu unsicher, kommt es dann noch rechtzeitig vor Weihnachten an oder nicht, wünsche ich mir das zu Weihnachten. Jetzt habe ich es sein lassen, habe mir dann gedacht, naja, gut, komm, warte ab, im nächsten Jahr kannst du es immer noch holen, vielleicht ist es bis dahin auch schon auf Crunchyroll oder so veröffentlicht. Aber das war jetzt auf jeden Fall mein Fazit aus diesem Kommunikationsdesaster, dass ich dann gesagt habe, na, da lässt du jetzt erstmal die Finger davon und vorbestellen sowieso nicht. Und das ist ja der Worst-Case-Fall für einen Publisher, wenn es so läuft. Und da sollte Kase auf jeden Fall für den nächsten Film und was sonst noch so kommt, auf jeden Fall an der Kommunikation arbeiten und das verbessern. Ich meine, natürlich klar, das im April mit dem Film war ja wegen des weltweiten Releases, der ja geplant war. Was ich auch toll finde, und mit dem internationalen Trailer, den wir da hatten, wo Tobias Müller der als cool. Conan oder Shinichi sprechen konnte, ich weiß gar nicht mehr, eine von beiden, das war ja sensationell, und auch, dass von Japan aus quasi geplant wurde, diesen Film kurz nach dem japanischen Filmstart auch international zu zeigen, in Saudi-Arabien, Frankreich, Deutschland unter anderem, und halt in synchronisierter Fassung. Finde ich ja richtig, richtig gut. Und vielleicht hat man deswegen auch ein bisschen länger an diesem Apriltermin halt einfach festgehalten, weil man dann auch die Japaner nicht verschrecken wollte. Also ich glaube, da hat das auch noch mit reingespielt, jetzt wo ich mich gerade erinnere. Ja, aber einfach, ja. Sprecht mit uns, bitte. Danke. Der Film lief im Kino, 13. Juli. Wir, kurzer persönlicher Check, wer war jemand von uns im Kino? Nein. Zirp. Wäre aber auch sowieso nicht gegangen. Also egal, wann der Termin wäre, wegen Corona, keine Chance. Ja. Tatsächlich, ich hätte mir es als Anime-on-Demand-Angebot gewünscht oder Crunchyroll-Angebot, so ein Ticket, wie wir das schon mal vor Jahren, vor einem Jahr diskutiert hatten. Kam ja auch nicht. Naja, schade. Dann haben wir uns ja aber auch alle hoffentlich darauf freuen können, dass der Film ja alsbald im Kino auf DVD und Blu-ray erscheint, nachdem er im Kino war, und waren alle ganz gespannt auf den November 2021 Termin, und dann kam aber im Juli noch die News, wird jetzt doch nicht November 2021. Nächster Termin, ja, wissen wir noch nicht, sagen wir dann, wenn wir wissen. Sie wussten noch im selben Monat, da gab es dann einen neuen Termin für den deutschen Disco-Lease, nämlich am 2. Dezember, einen Monat später. Ha, na gut, okay, immerhin nicht so viel später. Dann kam aber nochmal im November die News, der Disco-Lease wurde erneut verschoben um 2 Wochen, jetzt doch erst am 16. Dezember, was auch null durch Kase kommuniziert wurde, muss man dazu sagen. Die vorherigen Release-Verschiebungen haben sie auch mal kommuniziert, unter anderem den September-Release, der verschoben wurde auf November, weil sie gesagt haben, ja, der Film muss erst noch in Japan erscheinen, wo wir uns alle gewundert haben, und das wusstet ihr nicht vorher irgendwie? Warum gab es dann den voraussichtlichen Termin überhaupt? Diese Verschiebung um 2 Wochen, die hat Kase gar nicht kommuniziert, das wurde durch Amazon und den Vertrieb AV Vision, durch deren Webseiten bekannt. Auf der Kase-Webseite stand auch ein paar Tage nachdem der Release verstrichen war und der Film nicht erschienen ist, noch auf der Kase-Seite, dass er am 2. Dezember erscheint. Tatsächlich dann ist er aber noch gegen Ende dieses Jahres, am 16. Dezember, endlich auf Disc erschienen. Diesen Strang an News schleppen wir nicht noch mit rüber in 2022, zum Glück. Auch, wie schon gesagt, das war jetzt auch, hatten wir die Disc-News, hatten wir auch schon so ein bisschen da drin. Kino war frustig und jetzt auch das mit den DVDs war auch so nervig. Ich habe auch schon Leute gesehen, die genervt davon waren, dass man genervt von den Verschiebungen ist. Aber ich finde einfach, dass wir hier 4 Termine hatten, insgesamt, für den DVD-Release. Also mindestens einer davon war komplett unnötig, nämlich mit September, der verschoben werden musste, weil ja im September ist der Film in Japan noch gar nicht auf DVD draußen. Und dann muss, also wenn man im Mai dann für September ankündigt, dann weiß man doch eigentlich, also müsste man doch wissen, dass der Film nicht im September in Japan schon draußen ist. Also das war alles auch sehr merkwürdig. Bei Film 24, DVD, Kino, egal ob Deutschland oder dann auch Japan mit der Verschiebung wegen Corona, der Film stand wirklich unter keinem guten Stern, muss man leider sagen. Und nochmal, das kann man gerne auch nochmal betonen, es ist kein Problem, wenn mal eine Verschiebung stattfindet. So, das kann durch Corona sein, das kann dadurch sein, dass eine Papierknappheit ist, man kann das nicht mehr drucken oder weiß ich nicht, die Disk kann nicht gepresst werden oder was auch immer. Das kann ja irgendwas sein. Dann kommuniziert man das klar und deutlich. Und dann ist das auch kein Problem. Was dann halt zu einem Problem wird, ist, wenn man das 3-4 Mal kommunizieren muss, wenn man es überhaupt 4 Mal kommuniziert hat, hat man nicht, und das dann immer wieder machen muss. Und vielleicht hat sich dann Kase auch selber gesagt, naja, jetzt ein 4. Mal noch zu sagen, es verschiebt wieder um 2 Wochen, ist uns dann auch zu blöd. Und das ist ja dann sehr traurig. Also da muss man halt sagen, okay, es müssen weniger Verschiebungen sein. Also am besten natürlich gar keine Verschiebung, ja, dass man es gleich so viel Puffer einplant, dass man sagt, okay, ja, ein klares, fixes Datum, da kann jeder mit rechnen. Haben wir auch noch ein bisschen Luft, da haben die Fans dann Luft bis Weihnachten oder sonst irgendwas, den Film noch zu kaufen oder zu sehen oder irgendwie sowas, ne? Aber das muss man klar kommunizieren und es dürfen nicht so viele Verschiebungen sein. Und ich finde, da kann man sich auch als Fan, der dann auf sowas wartet, durchaus auch aufregen und hat da so auch mal ein Recht dazu zu sagen, ja, das passt mir aber nicht. Und wie gesagt, es gab keinen gleichzeitigen Release von Film 24 bei Crunchyroll. Der Release war dann ja schon nach dem Ende von Anime on Demand, und auch Film 23 wurde bisher noch nicht nachgereicht bei Crunchyroll. Ich hoffe, dass Film 24, dass es jetzt nicht passiert ist, parallel zum DVD-Release, liegt daran, dass sie erst noch 23 nachreichen wollen. Man weiß es nicht so genau, hoffentlich ändert sich das in der Zukunft. Wo es den 24. Film allerdings auch gibt, ist bei Amazon Prime Video. Da kann man ihn digital kaufen für 25 € ohne UMU-Fassung in HD. Oder man kauft ihn sich einfach Ganz crazy für 19,99 € in der SD-Fassung. Eine Leihoption ist da leider nicht zur Verfügung. Aber das ist Stand jetzt die einzige Streaming-Möglichkeit bzw. digitale Möglichkeit, den Film so richtig zu kaufen. Ist das noch Streaming, wenn man sich den Film vorher kaufen muss? Ja, bei Anime On Demand gab es das ja auch mit den Kauflizenzen. Ne? Ja, ich weiß, aber... Ist die Frage, ob man so einem kleinen Publisher wie Amazon oder ist nicht Internetfirma da vertrauen kann, nicht, dass die Lizenz am Ende weg ist, falls Amazon mal zumachen sollte. Nein, das Spaß. Was ich auch hier gerade sehe, apropos kleine Firmen und so, auch bei Amazon ist der Name der Regisseurin des Films falsch angegeben. Das ist kein Fehler, den nur Amazon macht. Ich glaube, bei Kasee stand es tatsächlich auch lange und vielleicht auch immer noch drin, dass da die Regisseurin als Tomoka Nagaoka angegeben wird. Ihr Name ist aber eigentlich Chika Nagaoka. So steht es auch bei Conan, wenn ihr bei Film 23 vielleicht drauf geachtet habt, als ihr unseren Audiokommentar gehört habt. Da stand es auch im Vorspann und auch auf Englisch so drin mit Chika. Eine Kuriosität, die mir gerade aufgefallen ist, dass scheinbar ganz viele auch offizielle lizenzierte Firmen da irgendwie den Namen nicht richtig kennen oder dann irgendwie irgendwer mal diesen Fehler gemacht hat und das zieht sich durch ganz viele Websites. Auch ein bisschen kurios. Bei uns im ConWiki steht es jedoch korrekt drin. Aha, danke. Kommen wir zum Anime in Deutschland. Diverse News, die nicht in die anderen Sektionen reingepasst haben. Im Januar wurde angekündigt, dass ein Detektiv Conan Plüschkissen von Kasee in Deutschland lizenziert und rausgebracht wird am 4. Februar. Das ist dann auch passiert. Es ist ein Plüschkissen von Conans Kopf. Ja, bestimmt ultra gemütlich. Wer von uns hat denn dieses tolle Kissen gekauft? Olli, jetzt ist ein Moment, dich zu melden. Ja, nee, ich hab's damals schon gesagt. Also, das Design hat mich leider null angesprochen. Also, wenn sie jetzt genau genommen gesagt hätten, ja, wir machen einfach so ein Kalenderblattmotiv oder so und drucken das auf ein Kissen, das wäre dann schon sehr viel ansprechender gewesen, aber so einmal der Kopf halt und es ist ja dann auch nicht so, ja, das Design, sage ich mal, was man aus dem Anime oder Manga unbedingt so kennt. Also ich finde, es sieht ein wenig seltsam aus und deswegen habe ich da dann gesagt, Kissen schön und gut, aber nein, mir gefällt das Design und auch das Motiv überhaupt nicht. Deswegen habe ich da dann von abgesehen, aber ich kenne tatsächlich welche, die es sich zugelegt haben und die damit soweit auch ganz zufrieden sind. Dann wurde im Juli bekannt, dass Lupin III vs. Detective Conan The Special den Animania Award für die beste OVA gewonnen hat. Die Animania ist ja eine, falls ihr die nicht kennt, das ist eine Anime-Fachzeitschrift, tatsächlich Zeitschrift, die kann man beim Kiosk oder Buchhändler eures Vertrauens erwerben, bin ich auch öfters mal schon dran vorbeigegangen. Und die Animania steht ja auch federführend hinter der Animagic Convention. Und bei den Animania Awards, die dann auch auf der Animagic öfters mal bekannt gegeben werden immer, außer jetzt halt die letzten Jahre, weil es gab keine Animagic, weil Corona. Das heißt, wir konnten nicht persönlich da sein und jubeln, als Detective Conan und Lupin III diesen Preis abgeräumt haben. Und ich finde es auch immer noch kurios, dass diese alte OVA, auch wenn sie jetzt erst so später in Deutschland gekommen ist, da den Preis abgeräumt hat. Aber auch mal schön, Conan bei den Animania Awards mal wieder zu sehen. Im August wurde dann weiteres Merchandise angekündigt, nämlich es gibt Spielkarten, ein Kartendeck mit Conan-Motiven und Puppen von Conan und von Kaito Kid. Die wurden angekündigt und sind dann im Oktober erschienen oder auch nicht. Das war auch wieder release-technisch mit vielen Fragezeichen verbunden, was an welchem Tag die genau jetzt erschienen sind und dann wurde es auch mal wieder verschoben. Aber jetzt inzwischen gibt es diese Produkte, sie sind bei Fans angekommen inzwischen. Und das war auch wieder ein bisschen chaotisch, aber naja, sei es drum, ich bin mir sicher, mit den Spielkarten, ja, es sind halt Spielkarten im Con-Motiv, kann man jedes Kartenspiel mitspielen, was man möchte, kann man auch bestimmt ganz viel Spaß mit haben. Dann hatten wir dazwischen im September eine eher traurige Nachricht wieder, nämlich der deutsche Schauspieler und Synchronsprecher Hans Eckhardt Eckhardt ist verstorben in Detektiv Conn. Innerhalb von Detektiv Conn war er der Sprecher von Andrew Cammell, der erste Sprecher dieses Charakters in Film 18, das erste Mal aufgetreten in Deutschland, ist im September diesen Jahres verstorben. Ruhe in Frieden. Im Oktober dann, neben den News zu den Spielkarten, der erscheinen, wurde auch bekannt, dass Magic Kaito 1412 zu Amazon Prime Video kommt, beziehungsweise schon gekommen ist. Ab sofort heißt es im Titel unserer News bei Amazon Prime Video. Das heißt, wenn. Also, wir haben ja öfters diese News über Amazon Prime Video und ich frage mich, ob es da draußen so einen Fan gibt, der nur bei Amazon Prime Video guckt und sich jedes Mal so denkt, so, ja, Amazon, endlich Amazon Prime Video, das ist meine Plattform. Wenn Du, dem. ohne Witz, ich habe tatsächlich bei Social Media einige Leute gelesen, die tatsächlich darauf warten, dass die Conan-Filme bei Amazon Prime Video veröffentlicht werden, damit sie sich dort kaufen können, wo wir ja auch im Podcast schon vielfach drüber gesprochen hatten, dass sich das eigentlich überhaupt nicht lohnt, weil es viel zu teuer ist, man kein OMU hat, man glaube ich nicht mal, okay, bei den Älteren nicht mal HD hat. Es lohnt sich einfach nicht, aber es gibt tatsächlich einige, die darauf warten, dass diese Filme bei Amazon kommen. Und ja, ich freue mich, dass diese Leute dann auch bedient werden. Und ja, wenn jetzt Magic Kaito 1412 dort ist, ja, warum nicht? Ist nicht unbedingt meine Plattform, muss ich ehrlich zugeben, aber ja, wenn es dort, das dort gibt, schön. Jetzt Mehr frage ich Plattformen, mich desto besser. aber, wenn es dort MK1412 gibt, was passiert denn dann mit Netflix? Ja, Kevin, da sprichst du eine richtige Sache an, die man sich fragen könnte. Gucken wir mal. Ah, im November. Netflix nimmt an Magic Kaito 1412 aus dem Programm und im Zuge Verblüffend. dessen ist auch aufgefallen, huch, es gibt Magic Kaito 1412 auch gar nicht mehr bei Wakanim. Da ist gar nicht bekannt, wann es da rausgefallen ist, was ja eigentlich komisch ist, weil Wakanim sehr eng verbandelt ist mit Peppermint Anime, die ja das lizenziert haben in Deutschland, Magic Kaito 1412, das hatten wir ja schon. Ja, also es ist bei jetzt bei Amazon Prime Video, aber bei Netflix ist es raus und bei Wakanim scheinbar auch schon länger. Mysteriöse Sachen gehen da vor mit Magic Kaito 1412. Und ich finde es sehr schade, weil also Netflix war. Also ich meine, für Con-Fans vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil man dann eine zusätzliche Plattform nicht braucht, die man nur dafür gebraucht hat. Aber ich finde, wie gesagt, je mehr Plattformen, desto besser. Und dass das von Netflix jetzt nicht runtergenommen wurde, finde ich doch schon schade. Es wurde ja damals auch veröffentlicht, Magic Kaito 1412 bei Animax On Demand, falls das jemand überhaupt kennt. Like, wer es kennt, Mir ist ja. aber auch nicht bekannt. Like, wer es kennt, genau. Aber es ist ja nicht, Ja, es ist ja nicht immerhin, also vergraben oder immerhin so. nicht mehr Clipfish, ne? Also irgendwo ist auch mal Es gut. gibt's ja noch, aber um an Anime On Demand, Anime On Demand, Animax On Demand ranzukommen, muss man ja irgendwie ein besonderes Abo abschließen. Und also ich habe es nicht und ich weiß auch nicht daher nicht, ob es Magic Kaito 1412 dort überhaupt noch gibt. Also falls jemand, der diesen Podcast hier hört, Animax On Demand hat und mal nachschauen könnte, ob es noch Magic Kaito 1412 dort gibt, dann schreibt es sehr, sehr, sehr gerne in die Kommentare oder nutzt unser Kontaktformular auf conan-news.org, Ich um freue uns mich zu drauf, kontaktieren. ja. Das würde mich tatsächlich sehr, sehr brennend interessieren, weil ich habe da, wie gesagt, keinen Zugriff drauf und ich möchte mir auch kein teures Extra-Abo abschließen, weil das geht, glaube ich, nur, wenn man Telekom-Kunde ist oder Vodafone-Kunde, muss da irgendwie so ein Paket abschließen, dann kriegt man das on top mit dazu, soweit ich weiß. Also sehr, sehr komisch, aber wenn man so streamen möchte, ja, bitteschön. Oder habt ihr Animax On Demand? Nein. Hatte ich lange, lange Jahre, ne? Aber dann irgendwann habe ich dann noch gedacht, nein, ich hab's noch nie. Ich habe sogar vergessen, dass es das noch gibt, aber ja. Ich hab's schon mal gehört. Vielleicht gibt's das auch Doch, nicht mehr das und gibt's wohl noch. Heißt jetzt Animax Plus. Gerade mal geschaut. Ja. ach, okay. Dann kenne ich noch den alten Titel, Animax on Demand, Animax Plus, okay. Dann eine letzte News in diesem diversen Blog. Im Dezember 2021 hat Kaze bekannt gegeben, dass die Verpackungen der Filme jetzt vollständig aus FSC-Recyclingpapier bestehen. Das ist jetzt für Film 24 erstmals der Fall und auch bei anderen Releases so und wird auch in der Zukunft so sein, so wie ich das jetzt verstanden habe. Diese News, da habe ich viel Unverständnis drüber gesehen, weil einige Leute gesagt haben, ja, aber man schmeißt doch DVDs eh nicht weg. Warum? Darum geht es Und ja gar irgendwie. nicht. Und dieses Recyclingpapier ist irgendwie billiger und chemischer und ist nicht so schön wie vorher. Und ich will keine Veränderung, bitte nicht. Aber insgesamt glaube ich schon, dass das bestimmt eine gute Sache ist. Also ich denke auch, das ist wirklich, wirklich eine gute Meldung. Sie hat mich trotzdem schockiert, aus dem Grund, weil Kase nicht über die Release-Daten des Filmes reden will, aber über die Art der Verpackung. Dachte ich mir auch, ja super, ich würde, ganz ehrlich, es würde mich nicht wundern, wenn die Verpackung mit schuldig ist an den Verschiebungen. Also es würde mich nicht mehr wundern, aber dann hätten sie es doch auch sagen können. Ich meine, das kriegen die hin, wir nutzen neues Papier, aber die kriegen nicht hin zu sagen, Verschiebung oder hier oder Leute, also... Das fand ich ein bisschen ungewöhnlich in der Kombination. Die Meldung an sich finde ich aber sehr gut. Ich kann es mir vielleicht erklären, dass dafür für die Verpackung der Filme und sonstige oder DVD-Boxen oder was Kase sonst rausbringt, ein anderes Team verantwortlich ist als daran, Als die wo es da. kommunizieren nach in die Öffentlichkeit, genau. Nee, auch als die dafür zu oder die mitbekommen haben, dass es die Verzögerung gibt, die vielleicht mit Japan in Kontakt stehen und Ja, halt okay. spitz und die halt für die Verspätung verantwortlich sind, weil es halt aus Japan eine Verzögerung gab oder so. Und halt, ich glaube, dieses FSC, dass das jetzt kommuniziert wird, ist ja eher so marketingtechnisch, dass man da sich mit profilieren will. Wobei ich mich da auch frage, wenn man jetzt nach all den Jahren, wo eigentlich FSC schon so mehr oder weniger, naja, Standard will ich nicht sagen, aber Geläufig. wenn man jetzt anfängt, erste Produkte damit rauszubringen und das ganz groß kommuniziert und sagt, man will nach und nach seine ganze Palette darauf umstellen, sage ich, ja, das ist ja natürlich ein guter Schritt, aber vielleicht 2021 dann doch ein paar Jährchen zu spät und vielleicht auch nicht der Punkt, dass man so groß darüber diskutieren oder das erwähnen müsste, sondern vielleicht lässt man das eher unerwähnt. Ich meine, beim Conan Manga ist es ja auch so, dass das irgendwann mal vorne drin stand, ohne dass Genau. Egmont Manga da eine große News zugeschrieben hätte. Aber ja, wenn sie es kommunizieren möchten, schön. Aber wie gesagt, wie Kevin schon sagte, man soll dann halt auch die Filmverschiebungen besser kommunizieren als Ich sowas sagte ja halt. genau, wie Ja. das gewesen ist. Man hatte das schon alles fertig, hatte schon die ganzen DVDs, wollte es schon weitergeben in den Großhandel. Und dann hat man gesagt so, halt, Moment, das ist noch gar nicht im FSC-Papier. Oh Gott, nein, das können wir unmöglich rausbringen. Und dann haben sie alles vernichtet und dann aus ökologischem FSC-Papier nochmal hergestellt und dann war es viel ökologischer. Nein, aber... Oder einfach überall den Sticker nochmal ja... draufgedruckt. Das ist FSC-Papier. Irgendwie sowas. Nein, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass das durchaus ein Grund gewesen ist, dass das vielleicht nochmal da diese zweiwöchige Verschiebung oder so war. Kann ich mir schon vorstellen, aber ja, ich hätte jetzt auch, also ich kann schon verstehen, dass man es macht, diese Meldung, dass man das rausgibt, hey, seht her, FSC, und ja, einfach nur so ein bisschen Greenwashing vielleicht betreibt oder seine Marke aufbessern will. Ja, ist jetzt für mich persönlich nicht so eine große Meldung. Na, also Greenwashing ist es ja nicht, weil sie tatsächlich ja nicht so tun, als wären sie grün, sondern sie sind ja Ja. tatsächlich etwas grüner zumindest. Aber vielleicht nicht am entscheidenden Rädchen gedreht. Das, ja, kann ich jetzt nicht beurteilen, wie groß da der Impact ist, den Kase mit den Packungen hat, wie viel Papier da tatsächlich reingeht und Pappe und ob das jetzt es macht natürlich keinen Unterschied weltweit gesehen, aber auch ein kleiner Unterschied macht ja einen Unterschied. Und ich finde es auch tatsächlich schön in diesem Sinne, dass Kase kommuniziert hat, dass die Größe der Schuber identisch bleibt, was ja für viele ein wichtiges Kriterium ist, die sich halt, ne, die 23 Filme im Regal stehen haben und wenn der 24. jetzt auf FSC-Pappe gedruckt ist und plötzlich eine andere Größe hat als die vorigen 23 Filme, dann wäre der Shitstorm tatsächlich vorprogrammiert gewesen oder einige hätten gefragt, ob sie sich den Film überhaupt kaufen sollen, wenn er eine andere Größe hat. Also ich wäre, so. dazu kann ich sagen, ich habe ja alle Filme in der Limited Edition auf DVD und nur deshalb kaufe ich auch immer noch die DVD. Wenn jetzt aber die Form so anders geworden wäre, hätte das für mich ein Grund sein können, auf die Blu-ray umzusteigen. Tja, Pech für dich, würde ich sagen. Jetzt muss ich weiter mit dem Unternehmen bleiben. Nein! Du kaufst die ökologische Blu-ray in der Plastikverpackung, auch gut. Tja, das ist ein anderes Thema, da machen wir einen extra Podcast zu. Nein, ich will nicht zu viel versprechen, machen wir natürlich nicht. Und wie angesprochen, in der Tat, wie es auch bei uns in den News drin steht, der bei Egmont erscheinende Manga wird bereits seit Band 80 auf FSC-Mixpapier gedruckt. Damit begleitet das optisch markante Baumetikett Fans des deutschen Manga schon seit Juli 2014. Und das ist auch die perfekte Gelegenheit, zum Manga in Deutschland überzugehen, was wir da schon so schön auf unserem FSC-Mixpapier zu lesen bekommen haben dieses Jahr. Wir legen mal los und haken einen ganz großen Block ab, nämlich Zero's Tea Time. Da bestehen News vor allem aus Januar, Band 1 erschienen, März, Band 2 erschienen, März, Con News enthüllt exklusiv das finale Cover und die Inhaltsangabe zu Band 3, Mai, der Band erscheint, Mai, Con News enthüllt exklusiv das finale Cover und die Inhaltsangabe zu Zero's Tea Time, Band 4, im Juli, Band 4 erscheint, August, es gibt einen neuen deutschen Termin für Zero's Tea Time Band 5, da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, dass der ursprüngliche Termin Quatsch war, weil es den Band dann noch nicht gab. Dann wurde ja zwischendurch der Band mal angekündigt und jetzt gibt es für Mitte 2022 einen neuen Termin für Zero's Tea Time. Ja, das Detektivkon Spin-Off rund um Toro Amuro ist dieses Jahr zu uns gekommen, nachdem es letztes Jahr angekündigt wurde und ist so munter durchgetuckelt, zuverlässig, da gab es überhaupt nichts zu beanstanden. Die Sachen sind erschienen an ihren vorhergesehenen Daten, Release-Daten, das ist in diesem Block nicht immer der Fall, aber bei Zero's Tea Time absolut keine Probleme, wir haben zu jedem Band einen Themenpodcast gemacht, inhaltlich, gut, das ist vielleicht nochmal eine andere Sache, was man so von Zero's Tea Time inhaltlich hält, da war unsere Meinung in den Themenpodcasts ja auch immer so ein bisschen gespalten. Aber ich finde es schön, dass Egmont Manga die Serie so reibungslos und so regelmäßig zu uns nach Deutschland gebracht hat. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Bin sehr froh, dass die Serie nach Deutschland gekommen ist und dass sie offenbar auch fortgesetzt wird jetzt mit Band 5 und sogar Band 6 ist ja angekündigt. Naja, mal sehen. Aber dass die vier Bände so reibungslos erschienen sind, ist immer ein gutes Zeichen. Und ich freue mich, dass die Comic-Palette breiter wird, nachdem sie ja schon mit den Sonderbänden verbreitert wurde und mit Short Stories, Anime-Film-Comics, die ja dann nicht weitergelaufen sind, aber dass man mit Zero's Tea Time jetzt ein weiteres Standbein sozusagen hat und das offenbar auch ganz gut funktioniert. Ich würde mir natürlich wünschen, dass auch noch Honey no Hanzawa-san und Wild Police Story nach Deutschland kommen. Freue mich aber auch sehr auf die anderen Serien oder die anderen Releases, die jetzt 2022 nach Deutschland kommen. Da kommen wir ja bestimmt noch zu. Aber Zero's Tea Time tatsächlich runde Sache, freut mich tatsächlich sehr. Hört gerne in die einzelnen Podcasts zu den Bänden rein, da haben wir zu jedem Band einen Podcast gemacht und den genauer analysiert. Ja. Ja, mich hat's auch sehr gefreut, dass wir das Spin-off Zero's Tea Time jetzt bei uns in Deutschland bekommen haben. Ich gehörte ja zu den wenigen Personen, die mit dem Spin-off sich nicht auskannten, davon halt nur mal was gehört hatten, aber inhaltlich null Durchblick hatten und quasi durch Egmont dann erst an das Spin-off rangeführt wurde. Und ja, mir hat es sehr gut gefallen. Es war, entspannte Stunden, sag ich mal, es zu lesen und ging auch wirklich rasant schnell. Also mal eben für zwischendurch beim Tee trinken in Zero's Tea Time lesen ist eine sehr gute Idee. Ja, also für mich der Manga ist okay, ist schon ganz witzig und so. Für mich ist es aber vor allem eine Art, oder ich wünsche mir davon eine Brücke für Wild Police Story und Hanin. Vor allem für Wild Police Story sehe ich da persönlich höhere Chancen. Und ja, also für mich persönlich, je mehr Aoyama, je besser. Her damit. Wobei er hier nur die Storyboards korrigiert hat, in dem Sinne, das war. Ja, aber ja, gut, aber Spin-off ist für mich Ja, in Anführungszeichen Aoyama, her damit. also je mehr Detektiv Conan, desto besser. Bei Genau, Egmont her Manga, damit. genau. Ja, aber auch Ja. Jaiba, ne? Das wollen wir ja nicht außen vor lassen. Also, zum Beispiel. Jaiba. Also, Ah. Jaiba? Was ist das denn Jaiba. her? Hui, Habe ich so gelesen auf so einer Website hier, wie hieß die noch? Ach, conannews.org. hui. Da Hui, gibt's immer ganz aktuelle News zu Detective Conan und auch zu danke für den Jaiba. Hinweis, die kannte ich noch Hui. gar nicht. Muss ich mir gleich mal angucken. Was wir allerdings schon kennen, ist Band 99. Zudem hatten wir tatsächlich eine News zu einer Verschiebung, leider, wegen nicht rechtzeitig übermittelter Daten wurde der Release von August auf September verschoben. Im August dann hat connews.org exklusiv das finale Cover und die Inhaltsangabe veröffentlicht und dann am 1. September ist der Band dann erschienen in Deutschland. Dazu haben wir auch einen Themenpodcast gemacht. Wir stehen kurz vor der 100 und wieder relativ kurz nach Japan Release. Der war ja, es war erst im April und dann jetzt schon im September hatten wir den Band wieder in Deutschland. Schön, dass es da so regelmäßig weitergeht und natürlich hier auch lobend erwähnen, nachdem schon bei der Winter Edition alte Fehler verbessert wurden, bei Band 99 war es so, dass wir hatten uns ewige Podcasts lang Bände um Bände seit Band 95 beschwert, dass die Fehler vom Weekly nicht korrigiert wurden. Jetzt bei Band 99 wurde es tatsächlich endlich besser gemacht und es wurden alle Fehler, die vorher gefunden wurden und noch mehr, die nicht gefunden wurden, in diesem Band 99 korrigiert. Und da bin ich sehr, sehr froh drüber, dass wir nicht mehr darüber reden müssen, stundenlang, dass die Fehler nicht korrigiert wurden, sondern dass das jetzt endlich umgesetzt wird. Das bin ich wirklich erleichtert drüber, dass das jetzt nicht mehr der Fall Das ist. war wirklich der wichtigste Punkt bei dieser Release-Veröffentlichung. Ich bin ganz froh, dass es in Band 99 passiert ist. Ich hoffe sehr, sehr, sehr, dass es in Band 100 passieren wird. Das ist wirklich ganz enorm wichtig, dass dort Korrekturen stattfinden. Ansonsten will ich auch nochmal betonen, hier haben wir eine Verschiebung, die ist von August auf September passiert. Es wurde angekündigt, es wurde ein Grund angegeben und dann ist das völlig in Ordnung. Ja, also so kann man auch durchaus mal was verschieben. Na klar, wäre es besser gewesen, wenn es im August war. Jetzt war es halt leider nicht so, weil irgendwelche Daten nicht da sind. Kann ja immer mal irgendwas passieren. Ich glaube, da hat jeder dann auch irgendwie ein bisschen Verständnis dafür. Es war nur von August auf September alles kein Problem. Wenn man verschieben muss, dann so. Aber gut, ist ja im September dann auch erschienen. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Und wie gesagt, die Fehlerkorrektur, das Allerwichtigste. Dann hatten wir die Lone Wolf Edition. Da haben wir im Juni das finale Cover und die Inhaltsangabe exklusiv veröffentlichen dürfen, weil der erschien ja, dann sollte er schon erscheinen am 1. Juli parallel zu Zero's Teen Time Band 4. Aber huch, ach Schreck, das war dann doch nicht so, weil es kamen kurz vor Release erste E-Mails von Amazon, von Vorbestellern, die gesagt haben, ja, der kommt erst einen Monat später. Komisch. Und da wurde gar nicht kommuniziert und irgendwie. Und auf Egmont stand dann auch irgendwie ein anderes Datum. Aber Buchhändler haben den Band tatsächlich bekommen. Hat man zum Beispiel auf Facebook gesehen, dass die da ihre Neuveröffentlichungen hingestellt haben. Und da war auch die Lone Wolf Edition dabei. Und mehrere Fans haben dann auch die Edition kaufen können. Ganz normal, regulär im Laden. Ich auch. Kevin, du auch, nicht wahr? Jawohl. Ja. Und relativ schnell ist Fans dann aber aufgefallen, da ist ein relativ großer Fehler drin, nämlich dass eine Seite fast komplett weiß bedruckt wurde, da fehlte fast alles. Das ist schon ein ziemlich krasser Fehler, sehr komisch. Und dann haben wir auch den Grund für die Verschiebung erfahren, denn es kam danach dann erst raus, beziehungsweise wurde angekündigt von Egmont Manga offiziell, dass es eine Rückrufaktion geben wird. Erstmals in der Geschichte der deutschen Detective Conan Manga-Veröffentlichung eine Rückrufaktion wegen eben dieser nicht bedruckten Seite. Man konnte sein Exemplar problemlos im Buchhandel umtauschen. Es würde einen Monat später ein Neudruck erscheinen, in dem diese Seite dann bedruckt ist. Und das ist dann auch passiert. Am ursprünglichen Datum, wo Band 99 hätte erscheinen sollen, wenn der nicht verschoben würde auf September, kam dann der Neudruck der Lone Wolf Edition raus. Und da ist auch wieder die Sache, da wurde auch nicht optimal kommuniziert erstmal. Und das ist, wir, ich tue mich so ein bisschen schwer damit, das auszusprechen, aber es ist schon ein Tiefpunkt der DirectiveCon-Veröffentlichung in Deutschland gewesen, auch wenn jetzt nicht unbedingt Egmont Manga selbst die Schuld daran trägt, sondern ich meine, es war ein technischer Fehler in der Druckerei, war das doch alles sehr ärgerlich, und dass wir jetzt hier zum ersten Mal eine Rückrufaktion haben in der Geschichte von DirectiveCon, das hat mich schon sehr betrübt, ehrlich gesagt. Ja, also wirklich mit dem Tiefpunkt sprichst du es eigentlich aus. Ja, weiß gar nicht, was ich da noch groß zu ergänzen soll. Du hattest es schon gesagt. Ja, einfach schade, traurig, dass das passiert ist. Und vor allem, was ich noch ein bisschen verwunderlich fand, ist halt, dass die korrigierte Fassung tatsächlich auch als erste Auflage in den Handel gebracht wurde. Neudruck, also, dass man gar nicht... Genau, Neudruck heißt explizit Neudruck und demnach auch weiterhin erste Auflage. Mhm. Ja, und das, wenn man also als Fan in den Buchladen geht und der Buchladen nicht wusste, dass man, dass die alte Fassung aus entfernt werden sollte oder dass man mal in die Bände reingucken sollte, dann müsste man als Fan eigentlich erst diese entsprechende Seite prüfen, irgendeine x-beliebige Seite in diesem 500 Seiten dicken Band, um festzustellen, ob das halt die falsche oder die richtige Version des Bandes ist, die alte oder die neue. Und ich habe eine Idee, wie ihr das machen könnt. Im Conan-Wiki-Artikel zur Lone Wolf Edition findet ihr den Vergleich der vollständig und der unvollständig bedruckten Seite. Da können wir froh sein, dass die Conan-Bände nicht verschweißt sind im Buchladen eures Vertrauens. Das wäre nämlich sonst ziemlich bitter. Also eigentlich inzwischen sollten die alten Versionen hoffentlich alle entfernt und vernichtet worden sein, es sei denn, ihr habt welche zu Hause bei euch gebunkert. Also in Buchläden sollten die hoffentlich nicht mehr zu bekommen sein, da sollte selbst der letzte Buchladen inzwischen das gecheckt haben. Aber wenn ihr ganz sicher gehen wollt und die Lone Wolf Edition kauft, dann prüft am besten nochmal, ob diese Seite vorhanden ist. Also wie sie vorhanden ist, weil anhand der Auflage vorne oder hinten im Band erkennt ihr nicht, ob das welche Version des Bandes es ist. Das ist einzig und allein an dieser einen Seite festzumachen, sonst an gar nichts. Ansonsten sind diese Bände top identisch. Finde den Fehler, es ist keiner da. Tja. Naja, so kannst du das jetzt auch nicht sagen, denn wenn wir bei den Authentischen bleiben, jetzt hatte man das ja zurückgerufen, es gab ja noch den einen oder anderen Fehler, in der Lone Wolf Edition, und man hatte nicht die Zeit genutzt, die zu korrigieren. Das war noch so ein Punkt, den ich noch anmerken würde. Ansonsten ist, glaube ich, tatsächlich alles schon gesagt. Ich möchte mich an dieser Stelle noch ganz kurz lustig machen über Leute, die tatsächlich auf Facebook oder anderen Plattformen hingegangen sind und gesagt haben, ich kaufe mir jetzt extra 5 Exemplare von dieser fehlerhaften Lone Wolf Edition, weil irgendwann wird die viel Geld wert sein. Ja, also ganz ehrlich, alle Leute, die das gemacht haben, viel Spaß damit. Es gibt beinahe, also jetzt mal ganz, ganz böse, tut mir leid, ne? Eigentlich hat beinahe jeder Conan-Band einen Fehler und keiner von denen hat an Wert hinzugewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Neue Strategie von EMA, einfach Bände falsch veröffentlichen, damit sie die Fans alle fünffach kaufen und dann richtig rausbringen. Oh nein. Aha. Ganz schön clever. Jetzt fällt mir noch die Verbindung zu der anderen modernen Plage rein. Egmont Manga veröffentlicht diese fehlerhafte Version nochmal neu mit der fehlerhaften Seite als NFT. Für den ultimativen Betrug. Und dann wird's richtig, dann, das passt perfekt zu, das würden diese Leute, die fehlerhaften Exemplare kaufen würden, das bestimmt auch kaufen. Da schön NFT davon. Gott, oh Gott, oh Gott. Hoffen wir, dass von allen irgendwie Leuten, die plötzlich auf diesen ganzen NFT-Scam reinfallen von Firmen und Künstlern, dass Egmont Manga nichts damit zu tun hat, hoffentlich in der Zukunft. Ein kurzes Stoßgebet nach oben. Dankeschön. Hoffentlich nichts mehr dazu. Und hoffentlich war das die einzige Rückrufaktion, die wir jemals erleben müssen bei DirectiveCon. Das will ich nicht normal haben, bitte, bitte. Also meine abschließenden Worte dazu, Tiefpunkt, ja, finde ich schon. Allerdings wurde mir gegenüber kommuniziert, um nochmal in Richtung Janis zu rufen, Marco war offenbar gar nicht da, als der Neudruck initiiert wurde. Daher, ja, also wir haben noch eine Aktion gesehen, oh shit, Neudruck, ja, okay. Und dann kam er zurück. Und dann war aber schon alles im Gange und dann konnte man nicht noch die anderen Fehler mit abfrühstücken. Nur um das nochmal zu erklären. Immer diese Leute, die Urlaub haben oder Freizeit oder sowas. Das ist wirklich schrecklich. Kleiner Scherz. Ja, ich wollte noch abschließend sagen, ja, ein Rückruf, der kann durchaus noch einmal passieren, wenn sie sagen, okay, zu großer Erfolg der Detective Conan Serie, wir müssen noch mal 3 Bände zurückrufen, damit wir selber noch mal welche haben für uns. Dann können wir noch mal einen Rückruf starten, aber ansonsten bitte nicht. Der Verlagschef hat den Band noch nicht gelesen, geben Sie ihn bitte zurück. Da würde ich mich sogar opfern und ihm einen zuschicken, wenn es so hart auf hart kommt. Ach, das ist aber nett. Ja, heute, weil Silvester ist. Mit I, nicht mit Y. Und natürlich sind die Fans auch ganz, ganz nett und ganz, ganz kooperativ, was man, worauf man auch gesetzt hat bei dem nächsten Blog hier beim Manga in Deutschland, der Fan Edition, die Detective Conan Fan Edition. Eine deutsche, deutschland-exklusive Sonderband, keine Umsetzung von dem japanischen Fan-Voting Edition, sondern eine ganz eigene Egmont Edition, bei dem die deutschen Fans abstimmen sollen, welche Fälle reinkommen. Im April, wie gesagt, angekündigt, dass es diese Edition geben wird. Dann auch gleichzeitig im April das Erscheinungsdatum, damals noch mit dem 1. Dezember, mit der Fanabstimmung und dem Preis, genauer konkretisiert, wie das so läuft. Im Juni gab es dann eben die genannte Abstimmung und wir hatten, es gab auch gleichzeitig ein Gewinnspiel dazu, unter denen die teilgenommen haben. Im August haben wir von Con News dann weitere exklusive Details ankündigen dürfen, bevor wir dann im Oktober tatsächlich die Top 6 bis 25 des Fälle-Votings auf unserer Webseite connews.org exklusiv veröffentlichen durften, bevor dann leider im November die News kam, die Fan Edition wird doch auf 2022 verschoben, in den Februar, weil wegen Verzögerung bei Genehmigungen. Und dann im Dezember durften wir das finale Cover und die Inhaltsangabe auf Con News veröffentlichen. Also ganz viele positive Sachen und dann leider mit der Verschiebung so ein bisschen so, schade, dass es nicht mehr dieses Jahr kommt, aber ich bin mir sicher, auch eine 2 Monate Verschiebung. Trübt nicht die Vorfreude auf die Fan Edition, weil das ist wirklich auch mal wieder, dann wir hatten gerade einen Tiefpunkt, jetzt haben wir mal wieder im Gegenzug ein Meilenstein, weil das ist wirklich, die deutschen Fans dürfen per Abstimmung von einem Sonderband das erhöhen, dass diese Kulmination, diese Sonderband-Release ist von wir bringen die aus Japan nach Deutschland zu, wir machen Deutschland exklusive zu, wir lassen die Fans über Themen abstimmen zu, wir lassen Fans über Titel des Bandes abstimmen und jetzt eben, wir lassen Fans über den Inhalt abstimmen und das war, wie gesagt, Achterbahnfahrt, Neudruck, Tiefpunkt und so. Und die Fan Edition hat dann als Ausgleich einen ziemlichen Höhepunkt geliefert. Ja, demokratischer geht es eigentlich nicht, einen Conan-Band zu designen und zu entwerfen. Also ja, von daher mal sehen, was die Zukunft noch so bringt. Vielleicht entscheiden wir bald demokratisch, welche Fehler in den Conan-Bänden entfernt werden und welche drin bleiben. Ja, am besten keine, Philipp. Nein. Ich muss sagen, was für die Anime-Fans die Meldung war, ja, neue Detektiv-Conan-Folgen, also Anime-Only-Fans. Die Highlight-Meldung des Jahres war, ist natürlich für den Manga-Leser das hier auch die Meldung gewesen, in diesem Jahr zu sagen, hey, wir kriegen eine eigene Fan-Edition, hey, wir dürfen darüber abstimmen. Das finde ich auch. Also das ist wirklich eine hammergeile Meldung. Es war total, hat total viel Spaß gemacht, sich auch nochmal Gedanken dazu zu machen, ey, was für geile Fälle wir eigentlich hatten, das alles nochmal durchzugehen und sich dann entscheiden zu müssen auf einen bestimmten Fall. Das hat es mir echt nicht leicht gemacht. Ich habe die mit dieser Sonderbände durchgegangen, was ist denn schon abgedruckt worden, was nicht. Und dann irgendwie gesagt, ach ja, komm, da nochmal dein Lieblingsfall raussuchen. Also das war total viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon riesig auf das Ergebnis. Auch jetzt so dieses Anteasern, das funktioniert ziemlich gut mit dem, ja, 6 bis 25 Fälle, die gewotet wurden, so die Tops, so. Ja, ne? Gemacht, war schon ziemlich geil, dass das jetzt so, ja, bin das immer noch gehypt, so, ne? Da kann auch die Verschiebung nichts drüben, also das ist auf jeden Fall, freue ich mich total, dann das Ergebnis in den Händen zu halten. Ja, apropos Ergebnis, bevor ihr es in den Händen halten könnt, in der ersten Kalenderwoche 2022 verraten wir das Ergebnis. Ja, also, wenn ihr so drauf seid wie der Johannes hier, freut euch drauf. Erste Kalenderwoche, connews.org, das Ergebnis. Dum, dum, dum. Mhm. Ja, das wird cool, auf jeden Fall. Genauso wie, ja, Johannes schon gesagt hatte. Also ein, ja, das Manga-Highlight des Jahres 2021. Man durfte als Fans sich mit den ganzen, ja, Bänden befassen, die wir hatten, und seinen Lieblingsfall reinsetzen. Und das wurde auch von Egmont ja sehr offen gestaltet und nutzerfreundlich, weil sie halt auch gesagt haben, ja, ihr wisst nicht, wie der Fall heißt, kein Problem, beschreibt den einfach und dann wird schon der richtige Fall bei uns landen. Also war sehr gut, hat echt Spaß gemacht und ja, man freut sich auf jeden Fall und ja, im Januar 22 und dann im Februar 22, also es ist gar nicht mehr so lange hin, bis dann die Fan Edition kommt und ich denke mal, dann werden wir den Hype in den entsprechenden Podcast, der noch dann dazu kommen wird, nochmal aufleben lassen. Bestimmt, ja. Wir werden am Ende eine gute Handvoll, 5 Meldungen zur Fan Edition exklusiv gehabt haben. Und ich denke, das zeigt auch, wie wichtig wir die auch nehmen. Also mir persönlich ist sie sehr wichtig. Ich habe schon mal gesagt in einem Conncast, Steffen Hauthoog habe ich jahrelang angebettelt. Wir brauchen sowas auch für Deutschland. Nun kommt das endlich. Mein großer Manga-Wunsch geht in Erfüllung. Also ich habe Bock drauf. Ja, die Community auch, ne? Also allein wie viele Leute da noch mitgemacht haben und abgestimmt haben und ihre Fälle eingereicht haben. Ja, über So 700 krass Menschen. geil, ja. 5 geile Fälle. Und Johannes weiß auch noch, wie die aufgeteilt sind. Genau. Also 5 Fälle, ne, 27 Kapitel. Das wird der Hammer. Ich kann's, also es wird der Hammer. Es wird der Hammer. Und was auch ein kleines verspätetes Geburtstagsgeschenk war zum 13. Geburtstag des Conwikis, wurde auf der offiziellen Abstimmungsseite als eine Möglichkeit, um deinen Lieblingsfall Ja. ausfindig zu machen, als Punkt genannt. Oder ihr benutzt einfach diese hervorragende Auflistung aller Fälle im Conwiki, dann mit einem schicken Link dazu. Wenn ihr euren Lieblingsfall dadurch gefunden habt, dass ihr diese Wiki-Liste benutzt habt, dann jeder einzelne von euch ist toll. Und das natürlich auch so ein, als jemand, der das Konwiki regelmäßig nutzt und was beiträgt, ist das natürlich auch sehr schön. Ja, also in der Tat wurde das oft geklickt. Und ich freue mich über jeden, wie Lasse, der dadurch zu uns gefunden hat, vielleicht sogar zum ersten Mal überhaupt, der geblieben ist. Toll, Dankeschön. Auch danke an Edmund Manga für das Verlinken. Dann kommen wir zu diversen weiteren Meldungen an Ankündigungen über bevorstehende Releases. Da kam im Oktober die Meldung, dass Gosho Aoyama The Complete Colorworks 1994 bis 2015 bei Egmont Manga erscheinen wird. Über 700 Farbillustrationen aus 21 Jahren Manga-Arbeit werden da zu uns nach Deutschland kommen. In einem Artbook, wo Hardcover im großen Format, wo ich ehrlich gesagt nicht gedacht hätte, dass das jemals zu uns nach Deutschland kommt. Und Ja. dementsprechend, da ist auch schon der ein oder andere, da wurde schon mal die Bäckerfaust gereckt, als man die Ankündigung gesehen hat. So, yes, das ist Ja, ja geil. ja. Absoluter Hype, Und ja. vor allem haben wir ja über einen Monat vor Edmund Manga selbst die Meldung offiziell exklusiv verkünden dürfen. Am 6. Oktober, während Edmund Manga selber erst am 15. November darüber gesprochen hat. Also auch da wieder, ne, war ich sehr stolz auf diese sehr, sehr schöne Meldung. Und dann eben im November, als dann das Programm offiziell kommuniziert wurde von Egmont Manga, kam dann auch eben eine weitere Hammermeldung Ja. aus dem Gosho Aoyama Kosmos. Philipp hat es schon angesprochen. Yaiba, Gosho Aoyamas zweite große Serie, die von 1988 bis 1993 in der Weekly Shonen Sunday lief, 24 Bände abgeschlossen, wird zu uns nach Deutschland kommen durch Egmont Manga. Im April 2022 geht's los, zweimonatiger Releases. 7 Euro kosten die guten Stücke, basiert scheinbar auf der Shinsoban Edition aus Japan, einer Neuveröffentlichung mit neuen Covern. Die deutschen Cover entsprechen dieser Version. Dementsprechend wird das alles ganz schick. Und da, also da, die Colorwork, das war so, yes, so cool. Und dann war Jaiba wirklich so beide Hände so in die Luft und der Jubel da bei mir, ehrlich gesagt, weil ich hätte nicht mehr damit gerechnet, dass Jaiba es noch jemals zu uns schafft. Die Gedanken hat man schon irgendwie, den hatte man mal wegen Magic Kaito und so und Tragedy schon so, ach hier und Jaiba und so, Und das ist dann auch wirklich, das ist dann aber auch schon alles ewig her und ich da habe nicht mehr dran gedacht, dass das nochmal passieren könnte. Und das ist jetzt doch passiert, ist richtig geil. Und ich hoffe, dass es auch, Egmont Manga hat ja zum Beispiel auch Mila Superstar neu aufgelegt in einer neuen Version diesem Jahr. Und ich hoffe, ganz abgesehen von Jaiba, das ist ganz tolles, dass auch weitere ältere Serien in Deutschland ein bisschen mehr Chancen bekommen. Und natürlich allgemein, weil es Jaiba ist und Gosho Aoyama ist da halt bei mir natürlich in diesem speziellen Einfall sogar noch größer da. Genau. Auch bei Jaiba, ich muss es leider sagen, als die Meldung kam in dem Livestream von Emma, wir durften natürlich, und nur wir natürlich, zeitgleich berichten. Das durfte keine andere Publikation. Auch da wieder vielen Dank an Edmund, vielen Dank an die Leser, an euch. Und auch da, viele Wochen vorher, habe ich mich schon drauf gefreut, dass diese Meldung endlich rauslauf, viele Wochen vorher. Und natürlich auch vielen Dank an Marco Walz. Wir hatten Ja, vielen also jetzt Dank. ganz viele exklusive Meldungen. Ihr habt's ja, ich habe Ja. es ja mal mit vorgelesen. Und da alles für alle, diese in diesem Segment könnt ihr alles darauf übertragen, dass man da sich ganz doll bei, wir uns ganz doll bei Marco Walz bedanken Ja. wollen und müssen für die tolle Zusammenarbeit. Ja, genau. Also wirklich ein guter Freund, ein guter Partner. Vielen Dank für alles. Weiter so im nächsten Jahr. René, Marco, ich liebe euch alle. Ihr wisst ja noch. Ja, bin auch mega hyped, muss ich sagen. Also ja, ich freue mich tatsächlich richtig drauf, was ich so vom Artstyle gesehen habe. Ne? So es ist nicht dieses was Gosho heute zeichnet, es ist halt noch dieses, es ist halt irgendwie so eine Oldschool, als halt Frech, ne? so Frech. das, aber der alte Artstyle, der hat mir auch so gut gefallen. Also ich freue mich total auf die Serie. Inhaltlich habe ich nur so Brocken, die ich irgendwie weiß, so, da, so ein paar Charaktere und irgendwie und das Universum. Aber ja, ich freue mich schon mega drauf. Ich glaube, das ist mein Genre. Und das wird eine super Sache. Und ja, die Colorworks und alles, also das ist so geil. Wir Manga, also oder wir Fans, wir können einfach ja, uns mega freuen aufs nächste Jahr. Es wird super. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass man bei dem The Complete Colorworks mit dem Titel, zumindest dem vorläufigen Titel, Detektiv Conan Artbook, so ein bisschen die Magie rausgenommen hat, die dieser The Complete Colorworks halt hat im Original. Aber ich freue mich auch tatsächlich sehr darauf, dass es kommt. Und bei Jaiba freue ich mich auch tatsächlich sehr und vor allem freue ich mich am meisten darauf, dass wir längerfristigen Content haben, der halt kommt, weil ja, die Conan-Veröffentlichungen, die werden ja nicht mehr, sage ich mal, sondern eher weniger und oder gleichbleibend, wie es in den letzten ein, zwei Jahren jetzt war. Zero Tea Time ist auch auserzählt. Ja, was gibt's denn dann noch? Ja, Jaiba, das ist, da gibt's jetzt für die nächsten Jahre dann was, worauf wir uns freuen können. Ist doch schön. Also als ich Mitte September von dem, ich nenne es mal Artbook, Bescheid bekommen habe und von Jaiba und so weiter, Marco hat explizit gesagt, The Complete Colorverse. Also Ah, okay. ich hoffe, dass dieser Name am Ende auch dann auch Programm sein wird und nicht am Ende überall stehen wird, wenn ich die von Artbook, weil das doch sehr unschön wäre. Ne, also, Vor allem für den guten Preis, für den es am 5. August 2022 im Laden stehen soll, nämlich für 32 Euro, Das ist was geil. Super. für ein so ein fettes Hardcover-Book mit über 700 Farbillustrationen. Das ist wirklich, ich habe es auch aus Japan hier, das ist wirklich ein massiver Schinken. Und den für 32 Euro für so einen guten Preis nach Deutschland zu bringen, das ist wirklich, also von so einem guten Preis hätte man fast nicht träumen können, der ist wirklich der Hammer. Und dann hoffentlich heißt es nicht nur Detective Conan Artbook, sondern irgendwie Detective Conan The Complete Colorworks. Und dann kann man ja irgendwie, dass im Laden dann noch irgendwie Artbook beisteht, damit die Leute was damit anfangen können. Aber das ist ein Hammerteil zu einem Hammerpreis. Definitiv, Vorfreude pur. Und ich merke jetzt erst, bei Jalba, 2 Monate mussten wir stillhalten. Heftig, ne? Meine Güte. Ja. Aber es hat sich gelohnt und eure Reaktion in den Kommentaren und überall war das auch wirklich wert. Also damit hat ja wirklich niemand gerechnet. Ich habe ehrlich gesagt mit den Kommentaren auch nicht gerechnet, weil klar, wir als eingefleischte Conan-Fans, wir freuen uns natürlich über Jaiba, aber dass auch ja andere Fans, die uns folgen, so darüber gehypt waren und Jaiba teilweise auch schon angefangen haben, auf Japanisch zu sammeln, habe ich gehört. Und ja, das eventuell noch gar nicht kennen, sich aber sehr darauf freuen, war ich auch positiv begeistert tatsächlich. Ich dachte auch, das wäre eher so, ja, was haben wir denn mit dieser alten Serie so oder ja, so ein ja, normales Feedback halt, wie man es bei vielen anderen Meldungen auch bekommt. Aber nee, das war tatsächlich durchweg positiv auch. Und auch beim Artbook, wo ich mir auch dachte, ja, ob das so viele sich was holen werden. Okay, ich weiß nicht, ob sie es holen werden, aber es freuen sich zumindest sehr, sehr viele drauf. Ja, geil. Jaiba erscheint ab, wie gesagt, April 2022. Die ersten 3 Termine sind bisher auch schon bekannt. 11. April, 9. Juni und 5. August. Wenn dieser 2-Monats-Rhythmus eingehalten wird, wie gesagt, 24 Bände abgeschlossen, dann wird uns Jaiba bis 2026 begleiten. Also da werden wir noch regelmäßiger drüber sprechen können, hoffentlich. Gleichzeitig wurden auch Termine angekündigt für Detektiv Conan Band 100 in Deutschland, der gleichzeitig mit dem ersten Jaiba-Band erscheinen wird. Am 11. April 2022 kommt dieser Meilenstein zu uns nach Deutschland. Wurde bisher angekündigt mit einer regulären Edition, gewohnt 6,50 Euro. Und zudem auch wird es eine Spezialausgabe geben, die 10 Euro kostet. Bisher gibt es noch keine Details dazu, aber ich sag mal so, ich habe sie mir schon vorbestellt. Kann ich euch nur dazu raten. Sobald wir Details verraten dürfen, machen wir das natürlich. Zudem gibt es allerlei Werbemittel, da gab es eine Händlervorschau von Egmont Manga, über die wir berichten konnten, wo es Egmont Manga Material gezeigt hat, die Händler sich bestellen können, unter anderem Stofftaschen, Faltauslagen, ganz viel schickes Material zu Detektiv Conan. Das heißt, da vielleicht bei eurem Anime, bei eurem Manga-Buchladen des Vertrauens könnt ihr dann vielleicht um die Zeit rum coole Conan-Sachen entdecken, um dieses tolle Ereignis zu bewerben und schick auszugestalten. Da auch nochmal das so in der Händlervorschau zu sehen. Egmont Manga hatte ja gesagt, bezüglich der Fan Edition, dass das auch nicht das letzte große Projekt sein wird im Rahmen von Detektiv Conan. Bei Complicada Works war das, glaube ich. Und diese Händlervorschau hat mir noch möglichst das Gefühl gegeben, ja, das ist wirklich ein großes Ding, Band 100. Und Egmont behandelt das auch wie ein großes Ding. Und das ist wirklich, das war ein richtig schönes Gefühl, das so zu sehen. Ja, unter anderem kam ja in der von dir erwähnten Händlervorschau dann auch zum Vorschein, ja, danke, dass in dem Artbook, oder dass dem Artbook ja auch noch ein exklusives Shifushi beiliegt, nicht wahr? Also, es wird immer besser. Abgesehen von den Influencern, die da ihre Meinung zur Serie Detektiv Conan kundgeben durften. Ja, da standen interessante Meinungen drin in dieser Händlervorschau. Besonders eine ist mir im Ohr geblieben. Ich weiß gar nicht mehr, ich kann mich nicht genau daran erinnern, aber es ist mir im Ohr geblieben. Schmevin Schwamske irgendwie sowas hat. Ja, stimmt. Signifikantes dazu gesagt, ja. Das war schon faszinierend, das so zu sehen. Ja, also ich denke, man kann wirklich ganz gut zusammenfassen, 2022 wird geil. Auf jeden Fall für die vielen Fans. Ich freue mich auf den Jahresrückblick 2022. Oh ja, der wird gut. Und wer wenn nicht? Ich freue mich aber auch für die Podcasts zu den Jaiba-Bänden, sofern wir denn welche machen, und auch auf den Podcast zu The Complete Colorworks. Da freue ich mich auch tatsächlich sehr, sehr drauf. Und ich freue mich natürlich am allermeisten eigentlich auf die neuen Folgen bei PussyMax, muss ich sagen. Das übertrifft das doch noch ein Ticken vom Hype-Potenzial. Da freue ich mich am allermeisten drauf. Ich muss da tatsächlich sagen, ich bin schon seit Jahren mehr im Manga drin. Und für mich so persönlich ist dieser ganze Hype tatsächlich noch ein bisschen größer als auf die neuen Folgen sogar. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also solange Hype da ist, ist gut. Ja, also genau, ich bin da auf Lasses Seite. Neue Folgen sind natürlich, ja, oder schon allgemein im TV, ne, der Multiplikator schlechthin. Aber ich persönlich bin auch mittlerweile eher der Nanda-Fraktion zuzuordnen. Und da fühle ich mich auch ganz wohl. Aber das wirklich Allerbeste ist ja dann doch am Ende, dass wir uns gar nicht entscheiden müssen, sondern dass wir einfach alles bekommen. Wir bek wirklich in Deutschland, wir brauchen uns wirklich nicht beschweren im Vergleich, wenn wir mal so sehen, was die englischsprachigen Länder angeht, wo Con nie Fuß gefasst haben und wir hier in Deutschland, all die Filme, den gesamten Manga, die Serie geht weiter, Spin-offs, Artbooks, also. Als Con-Fan lebt, haben wir es in Deutschland schon wirklich richtig gut und ich finde es geil, dass es 2022 so weitergeht und sogar noch besser wird. Das gute Schlusswort für Deutschland, weil wir verlassen Deutschland, zumindest zu einem großen Teil und wenden uns rüber einmal ans andere Ende der Welt nach Japan mit der spoilerfreien Zone, wo wir einige diverse Meldungen haben. Zuerst im Januar sind wir wieder angekommen. Da hatten wir zwei musikalische Sachen, nämlich es wurde ein Detektiv-Con-Konzert bzw. mehrere Detektiv-Con-Konzerte 2021 angekündigt, die dann wegen Corona nochmal verschoben werden mussten, aber schlussendlich stattgefunden haben. Für relativ viel Geld konnte man da live gespielte Detektiv-Con-Musik lauschen in den großen japanischen Städten. War da jemand von uns da? Nein, ich glaube nicht. Ich hoffe es auch nicht mit der Corona-Reise und so. Corona, ja. Ja. Darf er wahrscheinlich gar nicht, oder? Nee, Ich also bin es nicht. ist, Corona in Japan ist noch mal was ganz anderes da. Das war dieses Jahr echt schlimm in Japan. Die andere musikalische News aus dem Januar, auch so ein Highlight, was ich schon fast vergessen habe, dass es noch dieses Jahr war, wurde nämlich angekündigt, dass die Detective Conan Film Original Soundtracks zu Spotify kommen. Wöchentlich kamen zwei Soundtracks dann von Januar bis April der ersten 22 Filme komplett zu Spotify. Das heißt, wir konnten uns da all die Originalstücke, die Katsuo Ono für die Filme komponiert hat, vollständig auf Spotify anhören. Und das war, da habe ich mich, da hab ich, das war ja auch noch dieses Jahr, als ich das so zusammengestellt habe. Das war ja richtig geil Anfang des Jahres. Und ich saß auch jede Woche da und wenn die Soundtracks rauskamen, habe ich erstmal die zwei Soundtracks dann durchgehört. Und das war einfach richtig geil. Und da hat man, weil man dann die Soundtracks ja auch durchhört und denkt so, ach, jetzt sind wir hier an diesem Punkt in dem Film und da ist das gekommen. Und ach ja, die Musik haben sie dann später auch in der Serie verwendet, weil die Film-Soundtracks werden dann ja auch in der Serie verwendet. Und hier und da, gerade bei Film 3, wo ja ikonische Soundtracks drin sind, die auch oft für die Organisation dann verwendet wurden in der Serie. Und dass die alle zu Spotify gekommen sind, das war eigentlich auch schon so ein ziemliches Highlight letztes Jahr. Dieses Ich Jahr. möchte übrigens nur ganz lieb erwähnen, die sind auch bei Apple Music verfügbar. Da habe ich nämlich auch reingehört. Ich weiß das bei auch anderen Plattformen. Deezer gibt es ja noch, da sind aber, glaube ich, nur die ersten 10 oder so verfügbar, also Also Apple komischerweise. Music hat 22. Ich glaube, es sind bei Spotify auch 22 und den 23. kam dann nicht mehr, zumindest nicht in diesem wöchentlichen Rhythmus, in dem sie veröffentlicht wurden. Kann natürlich sein, dass inzwischen nachgereicht wurde. Aber also das sind ja die drei großen, oder zumindest Spotify und Apple Music sind ja sehr groß. Deezer weiß ich tatsächlich gar nicht, ob es noch dann andere Plattformen gibt. Wahrscheinlich gibt es dann dort die Soundtracks auch. Also einfach zum Stream, ne? Das ist auch so ein genereller Trend. Das machen auch inzwischen viele japanische Spielefirmen, zum Beispiel Capcom, die auch ganze Spiele-Soundtracks auf so Streaming-Diensten veröffentlichen, offiziell und dann auch aus dem Anime- und Bereich. Und finde ich einen guten Trend und ich finde es toll, dass Detective Conan da dieses Jahr ein Teil von war, weil so einfach die Soundtracks hören zu können, das konnten wir ja einfach vorher Nee, bislang nicht, gar außer in nicht. den Filmen, außer man importiert sich halt die Soundtrack-CD, was jetzt nicht die größte Hürde ist, weil da verpasst man ja nichts. Da gibt es zumindest keine Sprachbarriere beim Hören. Aber trotzdem, das einfach so legal nach Deutschland zu kriegen, für alle verfügbar, wenn man Spotify jetzt hat und da nicht Premium hat, dann kann man es auch anhören. Und ich habe auch viele Con-Fans gesehen auf diversen Plattformen, die dann auch. in ihrem Spotify Wrapped vom Ende des Jahres drin hatten als Top-Künstler Katsuo Ono, weil sie sich oft die Soundtracks angehört haben. Ja, und das ist doch wirklich cool. Ja, das ist es auch. Also ich muss persönlich sagen, ich habe die Soundtracks auch immer gerne im Hintergrund laufen, egal jetzt ob bei Arbeit oder beim, keine Ahnung, irgendwas zu Hause, Hausarbeit erledigen oder so. So ein Soundtrack, gerade auch von Conan, den kann man immer gerne hören. Und ja, Conan ist da halt nochmal für mich und ich denke für uns alle hier auch nochmal was ganz anderes und was Besonderes, wenn man die Soundtracks halt hören kann. Und es ist auf jeden Fall ordentlich, ja, Hörspaß geboten mit den Soundtracks zu den Filmen. Und ja, ich höre sie auch heute immer noch wieder gerne und ja, werde es auch im Jahr 2022 tun. Im Februar wurden dann die ersten Termine und Standorte für die Conn-Cafés 2021 vorgestellt und angekündigt. Und dieses Jahr tatsächlich war das auch ein bisschen mehr als sonst, weil es auch noch immer wieder spezielle Aktionen gab. Zum Kinofilm zum Beispiel gab es dann ein spezielles Akai-Familienmenü. Es gab dann ein spezielles Gusho-Oyama-Geburtstagsmenü im Juni. Und dann tatsächlich auch, kurz nach Kinostart, es gab auch immer wieder Events, wo Gusho-Oyama in Conn-Cafés war und da was gezeichnet hat. Und die Zeichnungen dann hingen dann an den Wand, konnte man bestaunen. Die wurden noch veröffentlicht und da wurde dann auch zum Beispiel erst kurz nach dem Kinostart von Film 24 schon das Thema für Film 25 auch richtig bestätigt, dass wir das dann auch der offizielle Twitter mitgeteilt hat, hier Gusho Oyama hatten eine Zeichnung da hier in unserem Conn-Café gemacht und die verrät eigentlich schon alles über worum es in dem nächsten Film geht. Das war eigentlich schon krass und dann auch gab es spezielle Aktionen zu Band 100 und dann auch noch Aoyama Zeichnungen von allen Polizisten anlässlich von einem Super Digest Book. Und das war dieses Jahr nicht einfach so eine Pop-Up-Aktion, die dann vorbeigeht und das war dann so ganz nett, sondern das hat immer mal wieder, konnte man da was Nettes zu sehen. Und ich finde es toll, wenn sich das Franchise so gewachsen ist in Japan, dass dann auch solche Café-Aktionen ein bisschen größer werden. Pop-Up-Cafés gibt es in Japan öfter. Manche Marken haben permanente Cafés, wie zum Beispiel Pokémon. Aber Pokémon ist auch das erfolgreichste Medien-Franchise aller Zeiten, also von daher. Und so Serien wie Conn, die auch schon so groß sind, die haben dann so temporäre Cafés. Und ich bin mir sicher, 2022 gibt es auch wieder eine Conn-Café-Aktion. Da freue ich mich dann auch schon drauf. Im Juli wurden 3 neue Statuen in der Conn-Town vorgestellt. Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass die Gosho Aoyama Manga Factory inzwischen seit ihrer Eröffnung 1,4 Millionen Besucher verzeichnen konnte. Gerade über 3 Statuen, wir wissen ja alle, wer sich darüber am meisten freut, ist natürlich Philipp. Wie hast du diese Nachricht von den 3 neuen Statuen erlebt? Ach, ich muss sagen, ich fände die Statuen tatsächlich sehr, sehr, sehr cool. Vor allem den einen Conan, der auf der Parkbank sitzt, wenn man dann in Japan in Conantown wieder sein kann, hoffentlich, wenn die Lockdown-Beschränkungen und so weiter vorbei sind, oder die Einreisebeschränkungen, genauer gesagt, dass man dann neben Conan auf der Parkbank sitzen kann. Das ist doch ein ganz besonderes Gefühl, stelle ich mir zumindest vor. Und ja, dass da neue Statuen weiterhin errichtet werden, ist ja schon sensationell. Ja, freue ich mich tatsächlich sehr drauf, die mir dann hoffentlich bald auch anschauen zu können. War ja schon einmal dort, bevor die Statuen errichtet wurden. Da sind ja viele, viele andere Statuen von Detective Conan zu sehen. Ja, ist auf jeden Fall eine Reise wert. Also wenn ihr in Japan seid, nutzt die Gelegenheit, fahrt dort vorbei in Conan Town oder Hokuei, wie es ja normalerweise heißt. Ist ja, aus Marketinggründen hat es den Beinamen Conan Town bekommen. Dort steht ja auch das Museum, die Gosho Aoyama Manga Factory, die Lasse ja gerade schon erwähnt hatte. Ein Museum rund um Gosho Aoyama, wo natürlich auch viel zu Detective Conan drin ist und zu Yaiba und zu Magic Kaito. Die jetzt ja eben 1,4 Millionen Besucher erreicht hat, was auch wirklich eine stolze Zahl ist. Ich glaube, wir hatten das hochgerechnet, wie viele Besucher das dann pro Tag war. Und das war doch schon tatsächlich eine, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, aber auf jeden Fall eine stolze Zahl, die da seit Bestehen des Museums 2007 oder 2008 dort dieses Museum besucht haben. Also wirklich sensationell, auch diese Statuen. Das ist ja einmal Kaito Kid, der errichtet wurde, oder was heißt errichtet, aufgestellt in der Gosho Aoyama Manga Factory, und ein Conan, der dort aufgestellt, was auch immer wurde, und eben der Conan auf der Parkbank, der dann irgendwo, ich weiß gar nicht genau, wo er steht, auf jeden Fall in Conan Town außerhalb. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, wo diese Statue stehen könnte, konnte es aber von der Umgebung nicht genau erkennen. Und ja, freue mich tatsächlich sehr, mich daneben zu setzen und dann da ein paar Fotos zu schießen. Im Schnitt 300 Besucher pro Tag, wenn man das runterrechnet. Ah, ja, also was wirklich gut ist, also muss man sagen. In so einer kleinen Stadt, und die Einwohner dieser Stadt, die werden dort nicht regelmäßig das Museum aufsuchen, da gehe ich jedenfalls nicht von aus. Und ich glaube, die Präfektur Tottori, wo die Conan Town eben drin liegt, das ist ja auch die einwohnerschwächste Präfektur, soweit ich weiß, Japans. Und Conan Town ist eben eine Stadt, ja, sehr außerhalb, mit, ich glaube, 20.000, 30.000 Einwohnern, also nicht wirklich groß. Und da dann erstmal hinzukommen, ist schon ein weiter Weg tatsächlich, der sich natürlich lohnt, aber es ist ein Weg. Und dann diese, was sagtest du, 300, 400 Besucher? 300 im Schnitt. 300 ist doch tatsächlich sehr, sehr gut. Wo es auch mal ein bisschen mehr sind, ist im traditionellen Fantreffen am Anfang des Jahres, dem Lass uns mit Gosho Aoyama Sensei Redentag, der jetzt seinen 10. Geburtstag auch gefeiert hat, 2020, wurde aber im August angekündigt, dass der auch für 2022 abgesagt wurde. 2021 wurde auch schon abgesagt, er ist immer im Januar, deswegen 2020 hat man Covid-19 noch knapp verpasst, und jetzt auch 2022 geht das nicht. Die Lage zu dieser Zeit und auch jetzt noch in Japan ist relativ kritisch. Fast alle Präfekturen hatten in dem Zeitpunkt, als die News rauskam, hatten den Corona-Notstand ausgerufen, Krisensituation. Und Gosho Aoyama ist nun mal auch fast 60, er nähert sich diesem Alter an. Und da ist es nun mal auch, wenn man ein Fantreffen mit so circa 500 Leuten in diesem Museum abhält, das ist natürlich Corona-technisch sehr, sehr suboptimal allgemein, und dann auch noch die Person, die zentrale Person dieses Franchises, der sich der 60 nähert, da in den Mittelpunkt zu stellen. Und dann, dass die Leute mit dem Fotos machen können und mit dem reden können, wie das immer so jährlich passiert. Das ist dann halt alles leider keine gute Idee. Auch wenn das für viele Fans in Japan sicherlich immer ein Highlight war und ist, bin ich mir doch sicher, dass wir alle verstehen können und auch in Japan alle verstehen, dass das einfach unter den aktuellen Situationen nicht möglich ist, dass man so ein Event abhält. Wenn man in die Conan Town kommt, dann gibt es da auch einen Conan Train, mit zwei Waggons, wo man dann drin fahren kann, was halt Waggons sind, die speziell mit Detektiv-Con-Motiven, also mit Gosho Aoyama-Farbzeichnungen, bedruckt sind, und dann dieses übliche Ziegelsteinmuster. Und im August wurde angekündigt, dass es einen neuen Con-Train geben wird, im neuen Design. Im September wurde dieses Design veröffentlicht, und ab September, späten September, ist der neue Conan-Train dann auch unterwegs gewesen. Das heißt, wenn man irgendwann wieder in die Conan-Town kommt, dann kann man auch sicherlich mit dem Conan-Train fahren und das neue Motiv bewundern. Solange man da noch nicht selber hängen kann, kann man sich gerne bei uns im Newsblog in den entsprechenden News die Fotos ansehen. Ja, ist eher so ein bisschen was Kleineres, aber ist ja auch schön zu sehen. Und diese ganzen, ich meine, natürlich einerseits ist es natürlich auch alles Marketing und so, von der Stadt da auch und von der Umgebung, um den Tourismus anzukurbeln und so. Andererseits ist es auch schön, wie viel Liebe zum Detail und Mühe sich da gegeben wird. Man kann ja anerkennen, dass es einerseits natürlich Marketing von denen ist, aber man kann auch sagen, dass es schön gemacht ist. Im Oktober war dann auch der neue Detektiv-Con-Kalender für das Jahr 2022 erhältlich, und da gab es dann ja auch ein Video auf unserem YouTube-Kanal dazu, nicht wahr? Ja, tatsächlich. Ich habe mir den Kalender, also den Wandkalender und den Abreiß- bzw. Tageskalender 2022 bestellt und die beide mal unboxed. Da gibt's Videos auf unserem YouTube-Kanal, youtube.com/connynews. Schaut da gerne mal vorbei. Der Wandkalender hat ja 7 Motive, einmal das Deckblatt und dann jeweils für 2 Monate kombiniert ein Bild, also für Januar, Februar ein Bild bis hin zu November, Dezember ein kombiniertes Bild. Ja, sieht tatsächlich sehr, sehr schön aus, gefällt mir tatsächlich sogar besser als der diesjährige Kalender, also 2022 besser als 21. Wobei der 21 natürlich auch nicht schlecht war, da gefiel mir zum Beispiel das Dezember-Bild tatsächlich ein Ticken besser, also November-Dezember-Bild, aber ja, ist halt wie auch immer Geschmackssache und insgesamt ein sehr, sehr schöner Kalender. Und den Abreißkalender habe ich auch vorgestellt. Da gibt es dann, also ist einer, den man auf seinen Tisch stellen kann, wo es jeden Tag einen neuen, ja, halt jeden Tag gibt es ein Blatt und dann hat man ein Motiv aus der Manga-Serie, das nochmal vorgestellt wird, halt ganz willkürlich, irgendein Panel, das da gezeigt wird, halt entsprechend japanisch. Und da habe ich auch tatsächlich geplant, diese Panels auf unserem Instagram-Kanal vorzustellen in der Story. Also, falls ihr da noch nicht folgt, Instagram @connynews. Da findet ihr uns und da werde ich, zumindest ist der Plan, täglich dort das Bild des Abreißkalenders vorzustellen. Ja, schaut da gerne mal vorbei. Bin gespannt, was uns da so Ich erwartet. schaue vorbei. Habe ich schon abonniert. Ich warte auf der Erste. Dann eine Lizenzierungs-News, die so ein bisschen an das anknüpft, was wir vorhin schon besprochen haben. Denn im Oktober kam News dazu, dass Wild Police Story in Frankreich und in Italien lizenziert wurde. Das heißt, in diesen Manga-Märkten wird es dann demnächst Wild Police Story Releases geben. In Frankreich gibt es ja auch schon Hanzawa-san als Spin-off. Dazu muss man sagen, die italienischen und die französischen Manga-Märkte sind noch deutlich größer als die deutschen, aber in dem Zusammenhang, also erstmal schön für die Fans da in den Ländern. Natürlich, wir in Deutschland lesen das so ein bisschen und denken uns dann ja, und wir? Fragezeichen. Aber ich bin mir sicher, in dem Zusammenhang, Egmont Manga wird früher oder später da auch nachziehen, weil Wild Police Story als sehr ähnliches Spin-off zu Zero's Tea Time im Sinne von gleicher Mangaka und eigentlich ist es fast ein Spin-off von Zero's Tea Time. Und mit der Bezug zu Film 25, wozu wir noch kommen, wird das in Deutschland auch irgendwann passieren. Ansonsten müssen wir alle Französisch lernen und uns französische Manga kaufen, was gar nicht mal so schlecht wäre, weil wie gesagt, der Markt ist echt riesig und da, also hier, dass wir hier so mit Yaiba und so ein paar Retro-Releases haben, dass das jetzt so langsam anfängt. In Frankreich ist das schon Alltag in dem Markt. Also, wenn es eine Sprache gibt, die ihr lernen wollt und es ist nicht zum Manga lesen, es ist ja euch ist Japanisch zu schwer, dann versucht es doch mal Französisch und importiert euch ja daher eure Mangas. Eure Manga. Und im Dezember gibt es noch eine neue Statuen-News. Es gibt eine neue Statue von Heiji und Kazuha, mit dem Motorrad unterwegs sind und scheinbar gerade auf eine Karte gucken. Es erinnert so ein bisschen an den Anfang von der Villa der Spinnen, des Spinnendämons, der Spinnenkönigin, aus Band 25, genau. Wo sie ja auch tatsächlich in Totori unterwegs sind. Der einzige Manga-Fall, der so richtig in Totori spielt, dafür, dass es Gushio Aoyamas Heimatregion ist, ein bisschen verwunderlich. Und eine entsprechende Statue davon gibt es jetzt auch in Conantown. Ja, auch eine sehr schicke Statue, wie ich finde, mit den beiden. Die hatten ja tatsächlich auch vorher noch gar keine eigene Statue, beziehungsweise auch keine kombinierte. Diesmal wieder in Farbe gehalten. Gibt auch einige Bronzestatuen in Conantown. Ja, die Statuen, die ich gesehen hatte, waren, also fast alle zum Glück, sind natürlich hauptsächlich Conan, Shinichi, Ran. Was man ja auch erwartet. Kogoro gibt es auch eine, die Detective Boys gibt es und danach wird das Feld tatsächlich schon sehr, sehr dünn. Der Professor hat noch seinen VW Käfer. Oh, Kaito Kid hat natürlich auch einige Statuen. Der hat ja auch seine eigene Serie. Von Yaiba gibt es tatsächlich einige kleinere Statuen, also naja, Statue, ja, ist ein bisschen übertrieben gesagt. Etwa kleine, so wie groß werden die gewesen sein? 30 bis 40 Gartenzwerge. Zentimeter. Ja, genau, Gartenzwerge. ja, und jetzt haben eben Heiji und Kazuha eine Statue bekommen. Würde mich ja tatsächlich freuen, wenn noch mehr Charaktere aus der Serie verewigt werden, statt dass man immer Conan und Kaito Kid oder Ran nochmal neu aufwärmt. Da ein bisschen mehr Vielfalt zu schaffen, fände ich nicht verkehrt. Und ja, das Motiv finde ich auch sehr, sehr schick. Ja, macht man nichts verkehrt. Ich weiß auch da tatsächlich nicht, wo sie genau steht. Hab da anhand der Hintergründe nichts genauer lokalisieren können. Ja, muss ich mal dann durch Conan Town irren, wenn es wieder losgeht. Ja. Weil, also, es gibt tatsächlich vom Bahnhof, die Conan Station, einen vorgezeichneten Weg, die Conan Street hin zur Goshu Aoyama Manga Factory, die man eben, ja, klassischerweise abläuft, wo auch die allermeisten Statuen stehen. Aber ein paar Statuen stehen auch tatsächlich außerhalb dieser klassischen Route. Zum Beispiel an der Schule, der Grundschule, in die Goshu Aoyama gegangen ist. Da stehen Conan und Ran mit Schulranzen beispielsweise, was dann eben schwerer zu erreichen ist, weil die Schule nicht auf dieser klassischen Touristenroute ist. Und glaube ich, zwei, drei weitere Statuen gibt es noch, die außerhalb sind, die ich dann entsprechend auch nicht erreichen konnte, weil dafür die Zeit leider nicht gereicht hat. Aber ja, wenn man die Gelegenheit hat, dort zu sein, man nimmt da schon einen Großteil mit auf diesem Weg zur Goshu Aoyama Manga Factory. Und wenn dann die Zeit noch bleibt, dann kann man ja auch ein bisschen außerhalb noch die besonderen Statuen anschauen. Und damit verlassen wir die spoilerfreie Zone und gehen über zu den Filmen in Japan. Da haben wir zwei Filme, nämlich einmal Film 24, der ja verschoben wurde von letztem Jahr April auf dieses Jahr, April 2021. Im Januar kam da eben die News, dass The Scarlet Alibi, das Scharlachroter Alibi, dass es das geben wird. Das heißt, man beschränkt sich jetzt nicht nur darauf, dass man Wiederholungen im Fernsehen zeigt und auf Social Media sich ordentlich was bringt, sondern es gab wirklich dann auch einen Kompilationsfilm mit Szenen nur aus dem Anime zusammengeschnitten, der dann auch im Kino läuft. Und der wurde angekündigt und auch veröffentlicht, und das lief einspieltechnisch her für so einen Kompilationsfilm relativ gut, weswegen der eigentlich nur ein paar Wochen laufen sollte, dann auch die Kinolaufzeit verlängert wurde tatsächlich. Das war einzigartig, und da stellt sich natürlich die Frage, ob es das auch wieder geben wird für Film 25. Das wird uns dann im nächsten Jahr beschäftigen. Im Februar wurde der vorhin bereits angesprochene Teaser in verschiedenen Sprachen veröffentlicht, wo eben auch Tobias Müller dabei war, was auch wohl tatsächlich, das haben Leute analysiert, kein bisher bekanntes Material ist. Also sie haben nicht einfach irgendeine von dem Opening, dieses typische, ich bin Shinichikoto, Überschulddetektiv. Das war nicht eines von dem, was Tobias Müller in einem anderen Film schon mal gesprochen hat, sondern das war tatsächlich neu. Und das war schon ein ziemliches Highlight, auch Con da cool. Ja. Den deutschen Dub da zu sehen in dieser Auflistung, in diesem Trailer, offiziellen japanischen Teaser. Im März wurde dann nochmal ein richtiger neuer Trailer veröffentlicht. So viele Trailer gab es noch nie zu einem Con-Film, wegen der Verschiebung. Und dann tatsächlich Mitte April zur Golden Week war es dann soweit. Film 24 lief im Kino, hat einen neuen Franchise-Einspielrekord zum Start geschafft, wurde aber auch sehr stark von Corona dazwischen gegrätscht. Es war in Japan mal ein bisschen okay, nicht gut mit Corona, aber ein bisschen okay so. Ende 2020, Anfang 2021, da ist ja auch Demon Slayer zum Beispiel der erfolgreichste Anime-Film aller Zeiten geworden. Noch vor allen Studio Ghibli-Filmen, war ein Riesenhype. Als dann aber Film 24 in die Kinos kam, da wurde es schon gerade wieder schlimmer mit Corona, und dann gab es Lockdown teilweise, und dann wurden teilweise auch die Kinos in Großstädten wie Tokio oder so geschlossen oder Osaka, und letztendlich konnte Film 24 nicht erneut einen Einspielrekord an den Kinokassen einstellen. Das hatten wir ja jetzt seit mehreren Jahren, dass die Con-Filme immer erfolgreicher wurden, und Film 24 konnte jetzt tatsächlich Film 23 nicht übertreffen schlussendlich. Den Einspielrekord dafür zum Start, am ersten Wochenende, dafür hat es gereicht. Insgesamt ist der Film aber nicht so erfolgreich gewesen wie Film 23, was eben an den Corona-Maßnahmen lag. Sehr, sehr schade. Es gibt sehr viele Akai-Fans, die sind traurig darüber, weil es gab so ein bisschen so, wer wird der erste 10 Milliarden Yen-Mann in Japan unter den Fans? Also welcher Film knackt zuerst die 10 Milliarden Yen an der Kinokasse? Und wenn Film 23 hat es knapp nicht geschafft, das heißt Kaito Kid wurde nicht der 10 Milliarden Yen Mann. Und dann haben die Leute, die Akai-Fans gehofft, dass jetzt Akai, dass sie es jetzt schaffen, dass Akai der 10 Milliarden Yen Mann wird, aber ist dann nicht geschafft worden. Jetzt wird es dann vielleicht doch Amuro, wenn Film 25 erfolgreicher wird. Man weiß es nicht, aber ich bin mir sicher, das wird vom japanischen, von den Kino, von dem Vertreiber Toho und so und den ganzen Firmen wird das bestimmt richtig eingeordnet werden, dass es nicht unbedingt an der Popularität von Detective Conan lag, dass man nicht den Erfolg übertreffen konnte, sondern eben leider an den unglücklichen Umständen. Im Juni hatten wir noch eine Meldung zu dem Film, die sich auch auf die auf die Lockdowns bezieht, nämlich ein Mann wurde verhaftet wegen der illegalen Aufzeichnung des Films im Kino, die er damit begründet hat, dass ja bald die Kinos geschlossen werden und er den Film sich dann nicht nochmal ansehen kann und das aber so gern getan hätte und ihn deswegen aufgenommen hat. Er wurde aber von anderen Leuten im Kino angeschwärzt bei der Polizei und die hat ihn dann aufgegriffen und eben verhaftet. Eine etwas kuriose Meldung zeigt aber auch nochmal, was manche Leute dann eben, wenn es dann plötzlich Schließungen gibt von irgendwelchen Sachen wegen Corona, zu was für Mitteln die Leute dann greifen, die nicht immer legal sind, leider. Ja, ich würde sagen, hätte er mal noch einen Monat länger gewartet, oder? Tja, das wäre vorteilhaft gewesen, denn im Juli wurde der Disc-Release für Film 24 angekündigt und jetzt Magie, denn die nächste News, die wir in diesem Bereich haben, ist Oktober, wo der Film rausgekommen ist. Dazwischen ist keine News mehr, sondern wir haben angekündigt und released. Und damit war es dann released. Am 27. Oktober, Film 24, ist in Japan erschienen. Gibt inzwischen auch ein Anime-Film-Comic dazu, zweiteilig, die wir in Deutschland ja leider nicht mehr kriegen. Und gibt die üblichen Romanadaptionen und es gab dazu im Fernsehen was, Film 24, groß durchgelaufen in Japan. Aber natürlich am Ende von Film 24 gab es natürlich auch einen Teaser für Film 25 und der wurde dann am 1. Dezember offiziell enthüllt. Durch Leaks aus dem Magazin wurde das schon im November bekannt, aber da wurde offiziell Film 25 angekündigt. Und wie gesagt, im Konnen-Café und bei einem dieser Fantreffen hat Gusho Oyama schon ein bisschen geteasert, wer da so alles mitspielt. Und dann wurde es jetzt offiziell. Der 25. Film heißt mit dem internationalen Titel The Bride of Halloween, die Halloween-Braut. Er wird sich drehen um Sato und Takagi und außerdem um die fünf Typen von der Polizeiakademie, von denen vier Leute tot sind. Und Con spielt auch noch mit, weswegen die schon Sunday dazu geschrieben hat, dieser Film hat 8 Hauptcharaktere, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Groß auf dem Gosho Aoyama-Poster, was wieder hervorragend aussieht. Man sieht Sato und Takagi in Hochzeitskleidung, werden die bestimmt richtig doll heiraten in dem Film. Und diese Handlung schnappt man dann im Manga weg. Das wird sicherlich passieren, Zwinker, Zwinker. Im Dezember dann den ersten Teaser-Trailer auch sogleich. Der auch viel von dem Wild Police Story Charakteren, beziehungsweise sie sind ja eigentlich Charaktere aus Detective Conan, deren Hintergrundgeschichte halt so ein bisschen ausgelagert wurde in so ein Spin-Off, was teilweise auch eher so halbkanonisch ist, weil eigentlich das mit den Altern alles nicht stimmt, aber naja, nehmen wir es jetzt einfach mal als die fünf Freunde, die wir auch aus dem Hauptmanga kennen. Es sind nicht nur die Wild Police Story Charaktere, wir kennen diese Charaktere alle schon. Und Sato und Takagi standen eben auch im Vordergrund. Es gab im Dezember gleich auch noch einen zweiten Trailer und noch zwei andere interessante News. Erstmal japanischer Titel Aoyama Poster, Termin im April 2022 und die ersten Trailer. Wie begeistert seid ihr? Also für mich ist das Aoyama Poster eigentlich immer das Highlight, was ich mir aus Japan, hierher rüber wünsche und immer wieder anschaue, auf meinem Rechner oder wo auch immer. Also jedes Poster von ihm, hammergeil. Ich liebe sie alle. Ich denke immer wieder an das zurück mit dem Djinn, mit dem Skelettkopf zum Beispiel. Heftig cool. Mit Conan im Schnee und den 15 Minuten, die noch übrig sind. Oh, hammer Poster. Ich mag die alle. Herrlich. Ich sag mal so zu dem Poster, lieber 4 tote Polizisten als 4 Detective Boys auf dem Poster, von daher kann ich damit leben. Das ist jetzt vielleicht zu hart, aber ich muss sagen, ja, von dem allen drumherum, wir haben auch im letzten News-Podcast, ich glaube, es war der letzte News-Podcast, darüber gesprochen, schon über ein paar Sachen. Ja, ich weiß nicht, ich. Ja, es kann, ja, so, ich weiß nicht, also ich hoffe mal, okay, jetzt verhaspel ich mich total, aber ich bin nicht so gehypt. Und ich habe die Befürchtung, man versucht jetzt irgendwie diese Wild Police Story ein bisschen zu melken und das fände ich nicht so gut. Und so, das ist das, was wir, glaube ich, auch letztes Mal festgehalten hatten, so eine Story von Leuten zu erzählen, die schon tot sind, weiß ich nicht, ob das so gut ist und ob das dann, weil das greift ja dann noch irgendwie manchmal, oder man versucht ja den Bogen zu schließen in eine aktuelle Handlung, was dann irgendwie das beeinflusst und dann dichtet man immer mehr hinzu und da läuft man natürlich Gefahr, dass man sich irgendwo verrennt und da sehe ich so ein bisschen die Gefahr hier. Es kommt aber auch darauf an, wie stark man den Fokus oder auf wen man den Fokus legt. Wenn man die wirklich als Hauptcharakter vorstellt und das auch so meint, schwierig. Aber ansonsten, wenn die da halt auch so ihre Rolle spielen und dann fände ich es okay. Aber das muss man sehen. Ja, also ich bin auch nicht so hypemäßig drauf auf Film 25 wie Film 24, sage ich mal. Weil, ja, der Punkt, Johannes hat es eben schon gesagt, also die fünf Freunde aus Wild Police Story, Lasse hatte es auch gesagt, davon sind vier nicht mehr am Leben. Sprich, es kann eigentlich keine aktuelle Handlung aus der Gegenwart irgendwie erzählt werden und ob man aus der Vergangenheit da dann so die Spannung schlagen kann, weiß ich aktuell nicht. Und generell halt auch, ich meine Hagiwara und so, wir kennen sie aus den Episoden und Kapiteln aus Eine Stadt als Geisel. Da haben wir halt schon deren Geschichte kennengelernt und ich bin dann immer so, also wie gesagt, es kann alles ganz anders werden, ich weiß es noch nicht, aber ich denke dann halt immer so, ja, okay, ich kenne den, ich weiß, der ist nicht mehr da. Wir hatten schon eine kleine Story dazu, aber muss das jetzt nochmal in einem Film thematisiert werden, wo wir ja eigentlich schon in der Serie wissen, okay, er war da, er war ein wichtiger Charakter, aber nun ist seine Geschichte halt auch zu Ende. Und deswegen weiß ich noch nicht, wie das halt wird, auch das Thema Sato und Takagi im Heiratsmodus, das hatten wir, glaube ich, auch schon in einer Folge und in einem Kapitel, ich weiß nicht mehr welches. Aber ich meine, das haben wir halt auch schon mal gesehen und im Moment ist es eher so ein, ja, haben wir alles schon mal gesehen und ob man da jetzt noch groß was draus spinnen kann, weiß ich halt nicht. Es bleibt abzuwarten, wie es entsprechend wird, wenn der Film dann entsprechend gelaufen ist. Wenn ich den Film kenne, dann fragt mich gerne nochmal, dann erzähle ich da, wie der Stand der Dinge dann in ein oder zwei Jahren sein wird, wann ich den Film dann gesehen haben werde. Die Folgen, die du ansprichst, ist die falsche Hochzeit, die Fake Wedding aus Band 52, Kapitel 535 bis 537, im Anime umgesetzt als einstündiges Special, als der japanische Folge 449, eine Folge, die wir potenziell in der sechsten Staffel zu sehen bekommen könnten. Ja, ich bin da auch eher so ein bisschen zwiegespalten, auch dass jetzt irgendwie der Bombenleger aus dem ursprünglichen Matsuda-Fall, Eine Stadt als Geisel, dass der irgendwie nochmal ein Plot-Element ist hier, dass der aus dem Gefängnis rauskommt. Weiß ich nicht, ob das so Not tut, das irgendwie noch zu verknüpfen und da irgendwie reinzubringen. Und ja, es ist halt wirklich purer Fanservice in dem Sinne. Gosho Aoyama wurde lange, sehr lange, wurde darum gebeten, dass es doch mal irgendwie mehr zu Matsuda geben soll. Und dann irgendwie gab es die Idee, da den in Film 20 zu verknüpfen mit Amuro. Und jetzt haben wir da eine ganze Freundesgruppe mit allem drum und dran. Ja, es ist halt super beliebt in Japan und deswegen passiert das alles. Und ich meine, das ist ja auch sicherlich schön, aber ich hoffe, dass nach Film 25 es dann auch mal wieder gut ist mit der Freundesgruppe, weil ich sehe da nicht, was da noch groß regelmäßig mit denen passieren soll. Wir hatten jetzt Wild Police Story, das wird auch als Anime umgesetzt, da kommen wir noch zu. Und jetzt Film 25. Ja, für mich würde das dann auch reichen. Das ist für mich nicht so eine Kaito-Kid-Situation, was immer mal wieder gern passieren darf, sondern das finde ich, da sollte man auch irgendwann einen Strich drunter ziehen. Aber das Poster ist cool. So. Das Poster ist sehr cool. Da hat Ja, Aoyama die danke. Buntstifte schön geschwungen. Dann zwei weitere News zu Film 25, die interessant sind. Es gibt tatsächlich eine Ankündigung für Frankreich bereits, wo der Film am 11. Mai schon im Kino laufen soll. Nicht mal einen Monat nach Japan. Film 24 kam damals noch am 26. Mai, 2 Monate vor Deutschland fast. Oh. Naja, ging das da alles mit den Kinos über die Bühne und jetzt ist Frankreich sogar noch früher dran. Mit einem französischen Titel hat es auch schon, den ich jetzt nicht versuchen werde auszusprechen. Wo wir natürlich auch in Deutschland wieder davor sind, sagen, nun bei uns. Aber das ist natürlich auch schön und gut zu wissen, dass Auslandslizenzierung und so bei Film 25 auch schon ein Thema ist, was angegangen wird und wo es schon Ankündigungen zu gibt. Sollte man mal im Auge behalten. Und die andere News, die ganz interessant ist, das war erstmals aufgefallen bei dem Poster, dass in den Credits unten, da wird ja mal Drehbuchautor und Regisseur und so angegeben. Diesmal hat aber gefehlt, nämlich das Musik, den Musikcredit, weil da stand nicht wie üblich Katsuo Ono dabei. Und das hat jetzt auch einen Grund gehabt, den wir jetzt erfahren haben mit dem zweiten Trailer, nämlich Katsuo Ono wird die Musik für den 25, wird die Musik für den 25. Film nicht komponieren. Es gibt tatsächlich jetzt nach Ewigkeiten, seit 1996 immer Katsuo Ono für Musik bei allem verantwortlich, gibt es jetzt erstmals einen neuen Komponisten, der für den Detective Conan Film 25 OST verantwortlich sein wird. Diese Aufgabe übernimmt Jugo Kanno. Er ist ein sehr bekannter Komponist in neueren Anime. Was man in Deutschland wahrscheinlich am meisten kennt, was er gemacht hat, ist zum Beispiel Psycho Pass, die Serie, oder JoJo's Bizarre Adventure. Da gibt es ja auch diesen Track aus JoJo Part 5, der so ein bisschen viral gegangen ist, den irgendwie ganz viele Leute kennen. Natürlich in Psycho Pass, was auch so eine, was ja auch eine Ermittlerserie ist mit so ein bisschen Sci-Fi-Elementen, kann man sich einige seiner Soundtracks ja mal anhören. Ein sehr fähiger Komponist, der aber trotzdem sehr viel Respekt hat vor der Aufgabe, wie er in einem Kommentar gesagt hat. Und er hat auch Kontakt mit Katsuo Ono und bespricht sich mit dem und hat zum Beispiel das ar neue Arrangement, das die Film 25-Version des Detective Conan Hauptthemes, das typische, was wir auch im zweiten Trailer hören konnten, hat er zum Beispiel mit Ono sich absegnen lassen, also hat ihm das geschickt und gesagt, hier habe ich hier das neue Arrangement gemacht, ist das abgesegnet? Und er sagt, hat Katsuo Ono wohl gesagt, ja, ist gut so. Und der geht mit sehr viel Respekt, sagt er, an diese Aufgabe ran. Und zu allen weiteren Teils gibt es noch keine Nachrichten, ob das jetzt einmalig ist, ob sich Katsuo Ono mit seinen 82 Jahren zur Ruhe setzt und dann nur noch beratend so tätig ist oder ob er dann vielleicht wiederkommt und nur eine Filmpause macht, weiß man noch alles nicht. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was Jugo Kanno da für ein OST für den 25. Film abliefern würde. Ich bin mir sicher, er wird seine Sache sehr gut machen. Ja, in jedem Fall geht ja eine kleine Ära. Naja, wenn sie nicht zu Ende geht, wird sie in jedem Fall unterbrochen. Und ich habe schon nicht schlecht geschluckt, als ich die Meldung gelesen habe. Also, ja, also, es erwartet ja, das erwartet, war ja zu erwarten irgendwo, dass es irgendwann auch mal Feierabend geben wird. Sei es Katsuo Ono, irgendwann mal auch andere Menschen, wie kleine, wie große Beteiligungen am Franchise haben. Ich bin gespannt. Ich gehe offen an die Sache ran, klar. Aber Katsuo Ono, also er hat schon echt geile Sachen abgeliefert. Also darf ich mal so sagen. Ja, die Fußstapfen, die sind wirklich gigantisch, in die man da reinstecken muss. Also würde ich nicht tauschen wollen, muss ich ehrlich sagen. Gut, dann kommen wir zum Manga in Japan, beziehungsweise Schrägstrich so ein bisschen Weekly in Deutschland, weil die aktuellen Kapitel, die haben wir natürlich auch im Detective Conan Weekly. Kommen wir zuerst zu japanischen News. Da hatten wir im Januar eine Umfrage, bei der Detective Conan in einer Umfrage nach den beliebtesten Manga tatsächlich auf Platz 4 gelandet ist. Wir betonen es ja auch hier immer wieder, in Japan ist Detective Conan ja sehr, sehr, sehr viel größer als in jedem Auslandsmarkt, auch wenn wir hier viel Conan haben. In Japan ist es halt, in Japan ist diese kulturelle Durchschlagskraft dann auch viel größer von dem Franchise. Und tatsächlich dann auf Platz 4 gelandet, der gute Kon Edogawa. Vor ihm lagen nur One Piece, Demon Slayer, wie gesagt, Demon Slayer inzwischen der erfolgreichste Anime für meine Zeit, hat gerade einen sehr großen Hype, und Slam Dunk, ein legendärer Basketball-Anime. Und dann kommt tatsächlich in dieser Umfrage schon Detektiv Conan noch vor Dragon Ball, Attack on Titan oder Naruto. Das ist doch mal wieder eine sehr schöne Nachricht. Und ich will, da wir haben es in Deutschland schon echt gut, aber in Japan Conan-Fan zu sein, das ist manchmal vielleicht auch das Paradies auf Erden. Im April dann erschienen Band 99 und die Heilbarer Sonderbände und noch verschiedene andere Bücher, Film-Manga-Umsetzungen und so weiter, was immer in die Buchhandlungen so gebracht wird. Zum Thema Detektiv Conan passt natürlich zu Film 24, der im selben Monat in die Kinos gekommen ist, wenige Tage später. Dann tatsächlich die nächste News erst im August zu Band 100, nämlich die große Ankündigung in der Shonen Sunday mit mehreren Projektsachen. Band 100 erscheint am 18. Oktober 2021, tatsächlich schon zusammen mit Zero Suit Time Band 5 und Hanni no Hanzawa-san Band 6, die beide jeweils 2 Jahre lang keine Bände veröffentlicht haben. Da wurde dann dieser große Meilenstein angekündigt. Es wurden neue Auflagezahlen bekannt zu Zero Suit Time und Hanzawa-san und dann später auch zu Detective Conan. 250 Millionen Exemplare hat der Manga im Umlauf zu Band 100. Eine riesige Zahl. Es wurde ein Voting zum beliebtesten Täter gestartet und dann tatsächlich am 18. Oktober war es soweit. Band 100 ist erschienen, wieder mit ganz vielen anderen Bänden dazu, wie erwähnt, die Spin-off-Bände. Und ja, war natürlich wie jeder Conan-Band so an der Spitze der Verkaufscharts in Japan, ist groß erschienen, mit vielen Projekten wurden von Shogakukan ordentlich beworben, auch in Japan. Und dieser Meilenstein dieses Jahr, der kommt dieses Jahr auch zu uns, aber auch in Japan, das Ganze wurde gebührend gefeiert und das war wunderschön zu sehen, wie er das gemacht hat. Wir haben eine neue Auflagezahl bekommen, 250 Millionen. Damit ist Detective Conan eine der Top 5 meistverkauften Manga-Serien aller Zeiten. Wie gesagt, in so einem Kreis. Da ist dann wirklich nur noch die absoluten Mega-Franchises davor mit One Piece, Dragon Ball, Naruto und Golgo 13. Was man jetzt im Ausland auch nicht so kennt, aber ist in Japan auch riesig groß. Detective Conan, Meilenstein um Meilenstein. Dieses Jahr, wir kommen auch noch zu mehr Meilensteinen, wir sind auch noch nicht durch. Ja, der Release von Band 100 in Japan, ein Highlight dieses Jahr. Ja, das war sicherlich so für die japanischen Fans das Highlight, so was für uns jetzt irgendwie, keine Ahnung, neue Folgen im TV sind oder die Colorworks und die Alba, was jetzt ja auch schon mächtig alt ist, so vom Ersterscheinungsdatum. Ja, da waren sie jetzt mit Band 100, glaube ich, sehr gut bedient. Es war, glaube ich, ein riesengroßes Event, was man wirklich richtig genießen konnte als japanischer Fan. Auch die ganze Veröffentlichung, alles drumherum, ne? Du hast schon gesagt, man ist als japanischer Fan von Conan eh schon sehr verwöhnt, aber ich glaube, dass jetzt mit alles um Band 100 rum, das waren ganz große News für die Fans und das sind auch ganz große News, wenn man das so objektiv international betrachtet, 100 Bände so. Ja, das musste auch gebührend gefeiert werden, sage ich mal, oder gebührend mit bestimmten Events und das haben sie ja gemacht. Ja, fand ich sehr gut, freue ich mich für die japanischen Fans. Und dann noch zum Abschluss in diesem Segment. Im Oktober wurde das Ergebnis des Votings zum beliebtesten Täter veröffentlicht. Und da nicht so wie dann bei den Top-Conan-Fällen hier in Deutschland, sondern die Top 25, nein, nein, hier war es die Top 100. Ich fange mal an bei Platz 100. Da hatten wir den Täter aus dem Ramen 2-Fall zum Sterben köstliches Ramen, Teil 2, der die Sachen in dem Klospülkasten versteckt hat. Bestimmt ein verdienter Platz 100. Gehen wir über zu Platz 99. Da sind wir jetzt schon angekommen. Nein, Spaß. Aber in den Top 10 zumindest haben wir sehr viele bekannte Täter. Da haben wir einmal Akiko Yonehara, die Grundschullehrerin von Ran, Mord auf der Skihütte, ein Klassiker. Wir haben den Täter aus Die Mumie im Wald. Oh ja. An den, dessen der blutigste Konnenfall wahrscheinlich auch sehr vielen Leuten im Gedächtnis geblieben. Auf Platz 8 Furio Senma aus dem Karasuma Villa Fall. Natürlich auch ein ganz großer Klassiker, der junge Meisterdieb, wie es im Deutschen hieß. Dann auf Platz 7 die alte Frau aus Das Geheimnis des alten Schlosses. Auch eine sehr gruselige, horrormäßige Folge. Dann auf Platz 6 Makoto Okuda, der Junge, der sich zu Shinichi hat umoperieren lassen aus dem Waldteufelfall. Auch cool, Fall. Meine Güte, ja. Ja. Auf Platz 5 Natsuki Koshimizu aus dem Detektiv-Koshien-Wettstreit mit Saguro Hakuba und Heiji Hattori. Die Inspiration für Masumi Sera. Ohne Natsuki hätte es Masumi niemals gegeben. Toll, dass die hier auch dabei ist. Auf Platz 4 Kimi Shimabukuro aus dem Pfeil der Sirene, unvergessen mit ihrer Verkleidung als die Alte des Dorfes, mit der sehr traurigen Auflösung. Auf Platz 3 Akimi Miyano zählt als Täterin für ihren Fall, weil sie ja das Geld gestohlen hat, und hat dementsprechend hier, hat sie es auf die Täterliste geschafft, auf Platz 3. Dann auf Platz 2, wir kennen ihn alle, Direktor Tsugawa, wo jeder so sagt, oh, die Bibliotheksfolge war so gruselig mit dem Typen. Der hat es tatsächlich nur auf Platz 2 geschafft und auf Platz 1. Es ging kaum anders. Seiji Aso aus Mord mit der Mondscheinsonate, Mord beim Mondschein. Unvergessen aus diesem legendären Fall. Absolut. Zu dem wir auch noch kommen werden. Aber auch hier in diesem Täter-Ranking führte kein Weg an Mord bei Mondschein vorbei. Ja, alles sehr prägnante Täter, nicht? Also es sagt, glaube ich, jedem was. Interessant, dass viele so aus den, wie sagt man, früheren Fällen stammen. Aber vielleicht trägt das ja besonders dazu bei, dass sie so prägend sind. Ja, war auf jeden Fall eine bekannte Liste an Namen. Außerhalb der Top 10 tatsächlich in den, wenn wir auf die Top 20 gucken, auch Täter aus etwas neueren Bänden drin. Zum Beispiel die Entführergruppe, die Eri entführt hat, aus Band 93, ist dabei auf Platz 14. Und Ronsuke Efune, der Kindergärtner von Shinichi und Ran aus ihrem Flashback aus Band 87, hat es auf Platz 17 geschafft. Aber die Top-Spots da in der Tat... ist da der neueste Band schon Platz, Band 62 mit Makoto Uhuda, der jetzt dann auch alles schon ein bisschen her ist. Aber auch in Japan gilt, die Klassiker sind halt schwer zu schlagen. Und Mord bei Mondschein ist halt einfach Legende. Ja, aber der Fall die Sirene beispielsweise auch. Also das auch. Ach, Conan hat schon echt geiles, ist echt eine geile Serie. Dann kommen wir in diesem Manga-Japan-Weekly-Bereich zu den Weekly-News, wo wir mal wieder ein paar Verschiebungen hatten, die mal besser, mal weniger gut kommuniziert wurden. Aber nicht nur Verschiebungen, möchte ich erwähnen. Tatsächlich. Im Mai, Juni wurden Kapitel 1073 und 74 verschoben. Vom 28. Mai und 7. Juni wurden sie beide auf den 16. Juni verschoben. Und Kapitel 1075 dann dementsprechend vom 14. Juni auf den 21. Juni. Dann im November Kapitel 1081 hatte dann als Abschlusskapitel des Falls ein paar Probleme und wurde vom 1. November tatsächlich erst am 17. November herausgebracht, was auch da war die Kommunikation bei den anderen Fällen 1073, 74, 75 war die Kommunikation ganz gut. Hier bei 1081 war die Kommunikation eher nicht so gut, weil da am 1. November soll es rauskommen. Egmont Manga hat sich offiziell erst am 3. November geäußert und dann am 17. November kam es. Dann fast über zwei Wochen später, da ist schon mal wirklich was richtig schief gelaufen hinter den Kulissen, aber immerhin ist es dann rausgekommen. Und Kapitel 1082 wurde noch auch verschoben vom 6. Dezember auf den 8. Dezember dafür, und das hat Kevin gerade erwähnt, Kapitel 1083, Trommelwirbel bitte, erschien einen Tag früher als geplant, statt am 13. Dezember schon am 12. Dezember. konnte man das Kapitel lesen. Zum Schock aller Einsichtigen. Ja, ich habe ganz schön blöd geguckt. Das könnt ihr mir glauben. Plötzlich war es da doch schon am Sonntag. Ja, das klang jetzt vielleicht ein bisschen viel. Ich habe mir jetzt nicht den Vergleich gezogen, wie es letztes Jahr war. Aber insgesamt, ja, drei größere Verschiebungen, einmal eine Woche und einmal zwei Tage. Dafür ist die Kommunikation insgesamt besser geworden. Ja. Ja. Auch bei diesem Einfall mit dem 3. November, okay, da nicht so, aber bei den restlichen Sachen hat Egmont Manga eigentlich immer sehr gut kommuniziert und auch noch am gleichen Tag. Das ist da definitiv besser geworden als in den letzten Jahren. Dann wollen wir uns mal ein bisschen inhaltlich mit den Fällen auseinandersetzen. Wir hatten dieses Jahr 18 neue Kapitel. Das sind zwei weniger als im Vorjahr, 1067 bis 1084. Alles drei Kapitelfälle. Ist zwar zwei weniger als letztes Jahr, bewegt sich aber ungefähr noch im Rahmen, wie das so ist mit Gosho Aoyamas neuem Rhythmus seit 2018, um ihn eben gesund zu halten. Wir hatten sechs Fälle. Das ist einer mehr, weil es eben alles drei Kapitelfälle fahren und letztes Jahr wir auch einen Sechs-Kapitel-Fall hatten. Das heißt, weniger Kapitel, aber mehr Fälle. Insgesamt, da hatten wir als Fälle Heiji Hattoris heimlicher Schreinbesuch 1067 bis 1069, Akemi Miyanos Zeitkapsel an der Tetan-Grundschule 1070 bis 72, der erste Auftritt von Chihaya Hagiwara und die Entführung von Professor Agasa 1073 bis 75, Kaito Kid gegen Toro Amuro 1076 bis 78, Takagi Sato Amuro und ein alter Fall von Wataru Date 1079 bis 1081 und jetzt im Dezember der Mord auf der Präfekturgrenze von Nagano und Gunma mit den entsprechenden Polizisten 1082 bis 1084. Was war denn so für euch das inhaltliche Highlight in diesem Jahr im japanischen Manga? Kevin. Ja, also für mich in der Tat, auch wenn der Fall, wie ja schon öfter gesagt wurde, eher zweckmäßig ist. Also Chihaya Hagiwara hat mir in der Tat den Kopf verdreht. Hammerfrau, Hammer-Einbindung in den Fall. Ihre Persönlichkeit hat mir sehr gefallen. Ihre Engelsdarstellung fand ich super schön gemacht, super schön gezeichnet. Sie sieht toll aus, übrigens, finde ich auch. Tolle Frau, ja. Auch wenn ich länger nachdenke, ich muss ehrlich sagen, sie ist mein Highlight. Es tut mir leid. Es tut mir echt leid. Ja. Also ich wüsste tatsächlich gar nicht, welchen Fall ich hier besonders hervorheben sollte, wenn ich einen hervorheben müsste. Ich fand tatsächlich alle sehr schön, aber jetzt keinen, wo ich sagen würde, ja, das war doch der Fall, der mir besonders gut gefallen hat. Ja, alle haben so verschiedene Facetten, alle so grundsolide, alle gut, alle schön, aber herausragend da jetzt zumindest für mich persönlich nichts. Ja, also genau, dafür. Tut mir leid, wenn ich hier diese Frage nicht beantworten kann mit meinem Highlight, aber es gibt halt einfach... alles ist ein Highlight. Das ist vielleicht die bessere Antwort, als wenn ich sage, es gibt kein Highlight, sondern alle Fälle sind ja, das, auf ihre Art und Weise ist schön. Was, das so geht, mir geht's ganz genauso. Also ich kann da auch schwer mich irgendwie tun, oder ich tue mich sehr schwer damit, irgendwie einen hervorzutun. Also wir haben einen Heiji-Fall, wir haben einen Kaito-Kid-Fall, das sind immer so Sachen, ja, die sind dann immer auf jeden Fall grundsolide. Wir haben was mit der Nagano-Polizei, das ist auch ziemlich cool, ne? Irgendwie so ein bisschen special. Wir haben einen neuen Charakter, der eingeführt wird, auch ziemlich cool. Ja, wir haben nochmal irgendwie einen Back, so Blick zurück mit dem Date-Fall, das gefällt mir ganz gut. Und halt Akemi-Background, Hauptstory irgendwie, das hat mir auch sehr gut gefallen. Also ich würde, weil ich halt Familie Miyano-Fan bin, den Akemi-Fall dann rauspicken tatsächlich. Aber muss sagen, insgesamt sind die alle auf einem sehr hohen, gleichen Niveau. Ich werde tatsächlich auch bei dem Akemi-Fall mit ihrem Brief am Ende an Shiho, der gefunden wird, mit dem Fall, der so eine eher so ein Rätselcode-mäßiger Fall war, das heißt ohne Mordopfer und dann tatsächlich kein richtiger Täter, sondern eher so auch so ein Missverständnis, beziehungsweise was alles schön aufgelöst wird, am Ende sind alle glücklich und so und auch so ein bitter schöner Moment, weil die Leute ja nicht wissen, dass Akemi tot ist. Und auch spannend mit dem was mit Wakita und Rumi, die in diesem Fall vorkommen, und Halbera spürt die Aura der Organisation und so. Ich finde das schon, für mich sticht der Zeitkapselfall mit Akemis Vergangenheit schon hervor aus den Fällen dieses Jahr, und das deswegen wäre auch so mein Highlight insgesamt. Ja, ich habe selber auch kein eindeutiges Highlight, so wo ich sagen kann, das ist der Fall auf jeden Fall, der mein Highlight ist. Also ich persönlich würde eher so eine Top 3 irgendwie so draus machen. Also drei Fälle, die ich hervorheben kann, was die anderen Fälle nicht unbedingt schlechter darstellt. Johannes hat es gesagt, sie sind alle gut auf ihre eigene Art und Weise, aber so die, die mich so ein bisschen mehr mitgenommen haben in diesem Jahr, waren eben einmal der Akemi-Fall mit der Zeitkapsel. Ihr habt es gerade angesprochen, weil ich mag Akemi und Shiho die Story halt auch sehr gerne, und dann eben auch so, ja, die Einblicke in die Vergangenheit und so, das war sehr schön. Dann auch, was Kevin gesagt hatte, der Fall mit Chihaya, den fand ich, ich sag mal so, der war sehr actiongeladen, weil sie ja da viel mit dem Motorrad und so unterwegs sind. Und ich fand, der Fall war jetzt so im Vergleich zu den Conan-Bänden, war der recht flüssig und schnell zu lesen, weil eben aufgrund der Action du halt nicht hattest, oh ja, das ist der Täter und er hat es so gemacht und dann war der Trick und dann wird ermittelt und dann werden die drei Verdächtigen vorgestellt und nochmal alles gesagt, was sie an Alibis hatten und so, sondern das war so anders. Das war so, ja, hier ist einfach Action, wir folgen dem, ne? Und ja, das war eben eine nette Abwechslung halt, und eben auch der neue Charakter, wie sie eingeführt wurde und ja, auch so ihre Persönlichkeit, auch so am Ende da mit dem Yokomiso-Kommissar und wie die da so umgehen miteinander, war sehr schön und frisch, und ich hoffe, wir sehen sie nochmal wieder. Und dann jetzt gegen Ende halt auch, fand ich sehr interessant, der Mord auf der Präfekturgrenze, weil ich eben finde, dass gerade die Nagano-Polizisten immer irgendwie doch so ein besonderes Highlight sind. Sie kommen halt nicht so häufig vor, finde ich, und jedes Mal, wenn sie vorkommen, haben sie irgendwie ein anderes Highlight im Gepäck. Wir hatten damals die rote Wand oder diesen Einfall, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, wo die relativ brutal umgebracht wurden. Das war das mit der Gesellschaft der Spechte. Ja, genau, die Spechte. Und ja, und jetzt eben halt so dieses Zusammenspiel mit Yamamura auch, und dann streiten die sich irgendwie über Belanglosigkeiten, wer ist zuständig, und jeder will es irgendwie machen und dann gönnen die sich irgendwie doch nichts und am Ende arbeiten sie aber doch alle zusammen, weil sie sind ja alle Polizisten. Also das fand ich auch, war sehr schön, und naja, dann eben auch so die einzelnen Aspekte, die uns vielleicht in der Haupthandlung noch nützlich sein werden, mit wer kennt da wen und was ist in der Vergangenheit bei wem passiert, also ja, fand ich so einen sehr schönen Ausstieg jetzt, und ja, bin mal gespannt, was uns dann im nächsten Jahr noch so erwarten wird und inwieweit die einzelnen Charaktere wieder auftreten, was sozusagen nochmal wichtig wird, irgendwann mal. Also der Chihaya-Fall ist tatsächlich der einzige, den ich mehr als einmal, also bei Weekly, mehr als einmal gelesen habe. Und das heißt schon was. Ich wollte, beim ersten Mal bin ich quasi durchgerauscht. Mein Finger hat das iPad gar nicht mehr verlassen. So war ich schnell am Durchflitzen. Und dann habe ich ja nur noch genossen, die Zeichnungen genossen beim nächsten Mal. Weil ich mir nochmal alles ganz genau ansehen wollte. Und oh, toll. Und dahingehend, jetzt muss ich noch was anderes sagen, das schwächste Kapitel des Jahres war für mich definitiv 1082, also ja, also das war, fand ich nicht so schön, ja, okay. Oh, wir wollten nicht negativ enden, ich habe tatsächlich noch was, denn wir haben natürlich auch wieder Vox Populi eingeholt und unsere Leser bei connews.org in einer Umfrage gefragt, was ihr DetektivCon Weekly Highlight 2021 war. Und da mit 43% der Stimmen auf Platz 1 gelandet, ist der Fall mit der Zeitkapsel von Akemi Miyano, gefolgt mit 20% von dem alten Fall von Wataru Date. Und dann kommt auch schon mit 16% auf Platz 3, punktgleich mit dem Kaito Kid Fall, tatsächlich der Fall mit Chiaia Hagibara. Ja, also geteilter Platz 3 von 6 Fällen hat der Fall immerhin bei unseren Leser geschafft und eben der Zeitkapselfall auf der Nummer 1. Kommen wir zum Anime in Japan und wir wissen ja, was das heißt. Ab jetzt geht's mit der Qualität bergab von diesem Podcast und von dem Inhalt, den wir besprechen müssen, aufgrund der vielen Filler-Folgen. Und auch dieses Mal werden zwei Leute hier das sinkende Schiff an diesem Punkt verlassen, die wir jetzt an dieser Stelle verabschieden werden. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Hört gleich noch den anderen dreien zu, wie sie über die japanischen Episoden sprechen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche euch noch einen guten Rutsch, falls ihr diesen Podcast am 31. Dezember hört. Oder falls ihr am 31. Dezember angefangen habt und das im Jahr 2022 zu Ende hört, dann wünsche ich euch schon ein frohes neues Jahr. Ja, ich freue mich darauf, euch im Jahr 2022 wiederzuhören. Verabschiede mich an dieser Stelle. Tschüss! Ja, meine drei Freunde, denen ihr gleich noch zuhören werdet, sind alles andere als Filler. Ne? Und dennoch verabschiede auch ich mich schon. Ein gutes, gesundes, fröhliches neues Jahr. Wir hören uns, wir lesen uns, wir schreiben uns vielleicht auf Discord zum Beispiel. Gehabt euch wohl, werte Hörer, und hört weiter. Tschüssi! Dann kommen wir erstmal zu den News, die den Anime in Japan betroffen haben im vergangenen Jahr. Im Januar offiziell ist DetektivCon, der Anime, 25 Jahre alt geworden, auch ein ziemlich großer Meilenstein. Und dafür bereits angekündigt war ja schon, dass Episode 1000 ein Remake von Mord beim Mondschein sein wird. Da kommen wir dann noch zu. Vorher hatten wir noch im März das Ergebnis einer weiteren Abstimmung, die dann eben im Januar eingeleitet wurde, nämlich die Top 20 DetektivCon Openings und Endings. Und da hatten wir tatsächlich ein relativ neues Ending auf Platz 1. Makana Lip von Warns, das Opening 51 aus dem Januar 2020. Wahrscheinlich, weil es den ganzen Leuten in Japan noch im Ohr hing. Und dann kommen wir eher zu klassischeren Sachen wie Secret of My Heart von Maiko Raki, Ending 9 Februar 2000. Oder Naso, Opening 3 von Miho Komatsu aus dem April 1997. Insgesamt eine sehr durchmischte Liste, was die Zeitperioden angeht. Und sehr interessant zu lesen, welche Lieder bei den japanischen Fans so im Ohr hängen geblieben sind. Die volle Top 20 könnt ihr bei uns auf Con News natürlich nachlesen. Und dann lief sie tatsächlich im Fernsehen. Episode 1000 im Mord bei Mondschein, der Meilenstein, das Remake, Episode 1000 von einem Fernsehanime, ein neues Opening von Maiko Raki, auch passend dazu. Und die Reaktion, zumindest bei uns so, war eher unterwältigend dafür, dass es so ein großer Meilenstein war. Es ist nach wie vor ein Meilenstein, aber die Gefühle damals waren eher so gemischt und auch jetzt, wenn ich Leute darüber reden höre und auch wenn ich da in mich selbst reinhorche, ist das Ganze eher so ein bisschen eine zwiegespaltene Sache und nicht ein Grund, komplett vorbehaltlos zu feiern. Leider, leider. Wie sieht das da bei euch aus? Was sind eure Gefühle jetzt so nach über einem halben Jahr Abstand zu Episode 1000? Ja, hat sich bei mir nicht groß geändert. Ich hatte es vorhin ja schon mal ausgeführt bei dem Film 25 und hier ist es jetzt ein ähnliches Phänomen. Es ist ein Remake einer Episode, sprich die ganze Episode oder die Episoden, bei uns waren es ja mehrere Teile, hier war es jetzt eine, hat man schon gesehen, man kannte den Inhalt, man wusste, was passiert und ich persönlich habe so gedacht, okay, es wird ein Remake, gut, dann wird es vielleicht nochmal grafisch aufgepatcht und tonmäßig gut gemacht und sowas, aber vom Inhalt her kenne ich das alles schon. Also kann mich das ja nicht unbedingt nochmal vom Hocker hauen. Und dann habe ich halt gedacht so, damit das eben was Gutes wird, müssen sie halt, und da erinnern wir uns an Episode 1, müssen sie halt irgendwelche Sachen noch mit einbauen. Und bei Episode 1 haben sie das wunderbar hingekriegt mit, dass Shinichi und Ran den Einkaufsbummel machen oder dass Rans Turnier gezeigt wird, so halt Dinge, die wir nicht kannten, die neu dazugefügt wurden, die aber dem Ganzen der Story keinen Abbruch getan haben. Und hier habe ich jetzt so gedacht, okay, dann bauen sie hier auf der Insel noch ein paar Sachen ein, dann gehen die vielleicht an den Strand oder man sieht irgendwie irgendwas, dass die noch irgendwelche Freizeitaktivitäten da machen oder so, weil es ja eben auch so angehypt wurde. Aber letztendlich in der Umsetzung gab es da irgendwie nichts Neues. Es war nichts, was, wo ich gesagt habe, oh ja, das ist neu. Das war jetzt besser. Deswegen ist die Episode im Gedächtnis geblieben. Also es war jetzt wirklich kein wirklich tolles Feeling, sage ich mal, wie damals bei Episode 1. Also das war jetzt so, ja, okay, das ist Episode 1000. Ja, so halt, also, ne? Und jetzt ist ja auch wieder vorbei. Und das ja, also das fand ich sehr schade. Und gerade wenn man halt diesen Vergleich zieht mit Episode 1, muss man sagen, naja, da wäre Episode 1 aber ein würdigerer Feierpunkt gewesen für Episode 1000, wenn man das genommen hätte. Ja, und muss sagen, insgesamt, du sagtest, also es ist ja Episode 1000 und 1001 ist ja auch noch, war ja doch ein Zweiteiler. Man hätte sich ja überlegen können, oder was der Fehler meiner Meinung nach war, dass man sich orientiert hatte, an diese Neuauflage gemacht hatte und sich dabei an den Anime-Episoden orientiert hat, und man hätte sich eher an den Manga orientieren sollen, weil auch da gab es noch ein paar Szenen, die es nie in den Anime geschafft haben, die man noch hätte locker verwursten können. Nochmal so zwei, drei Szenen mehr gehabt, hat man nicht gemacht, und dann muss ich sagen, ja, auch dieses Opening, wenn wir uns erinnern, wie das so reinkam, so ein Schiff im Nebel und man hört so die ganze Zeit das Opening, auch da hätte man viel mehr draus machen können, einen tollen Teaser, nochmal so ein paar großartige Folgen vorne rein zeigen, so wie man es bei Episode 1 am Abspann gemacht hat, dass man das nochmal beim Opening macht. Ja, hat man alles irgendwie nicht gemacht. Ich hätte es auch als Special dann gesendet, ein bisschen größer, so wie du sagtest, vielleicht auch noch so mal wirklich ganz neue Szenen noch irgendwie mit reinfügen, die jetzt nicht inhaltlich irgendwie zu irgendwas beitragen, aber dass man nochmal irgendwelche Sachen sieht. Finde ich schade. Und dann muss ich sagen, okay, dann war das jetzt einfach nur, hätte man auch ein Remaster senden können, sage ich mal. Und ja, dann wäre vielleicht nur sogar noch ein bisschen mehr Charme erhalten geblieben. Aber ja, so muss ich sagen, war das doch eher Teamenttäuschung. Ja, gerade weil wir eben auch erst in der jüngeren Vergangenheit gesehen haben mit den Umsetzungen zu Episode, zu Kapitel 1000, nämlich die Klassenfahrt nach Kyoto. Das waren auch 6 Kapitel im Manga, genauso wie Mord bei Mondschein im Manga war. Und das wurde mit 2 einstündigen Specials, also insgesamt Laufzeit von 4 regulären Episoden, gesendet. Und ich, klar, natürlich für Episode 1000 wäre es auch nice gewesen, wenn es ein 2-stündiges Special dann gewesen wäre am Stück. Aber das ist mit dem aktuellen Timeslot von DetectiveCon nicht so einfach. Aber wir haben ja gesehen, es geht zumindest, dass man 2 einstündige Specials in darauffolgenden Wochen haben kann. Und auch die Animationsqualität bei diesen Umsetzungen war ein bisschen besser als hier Episode 1000 und 1001, was eher so mehr standardmäßig Anime war. Da wurde sich da bei Kyoto mehr Mühe gegeben, beziehungsweise da ist halt mehr Arbeit und mehr Qualität reingeflossen. Von Episode 1 brauchen wir gar nicht erst reden, das war ja wirklich above and beyond, aber als TV-Special natürlich auch etwas, woran separat gearbeitet wurde, außerhalb des normalen Rhythmus. Und dann aber zumindest eben dieses Kyoto-mäßige 2 einstündige Specials und dann alles aus dem Manga adaptieren und nicht wie damals eben in ein einstündiges Special, also 40 Minuten, 2 Anime-Episoden Laufzeit, 6 Kapitel reinquetschen. Das Potenzial wäre da gewesen, aber diesen Slam Dunk quasi, den haben sie nicht verwerten können, und das bleibt immer noch leider, leider sehr schade. Aber immerhin, wir hatten ein neues Opening. Seoka Hajime von Maikuraki war auch ganz schön. Dann im Juli hatten wir die News zum Wild Police Story TV-Anime, der kommen wird. Der wurde angekündigt und einen Monat später wurde bekannt, dass es auch ein Projekt zur Feierlichkeiten von Band 100. Aber wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich ist es eher mehr ein Projekt für Film 25. Aber sie haben es noch irgendwie bei Band 100 mitverkauft als ein Event dafür. Dann hatten wir im August das Ending 64 des Anime, was am 28. August gestartet ist. Im September wurde bekannt, Opening 54, Yura Yura, startet im Oktober. Und im November haben wir dann noch bekommen, Ending 65 von Breakers. Das heißt, dieses Jahr zwei neue Openings, genauso viel wie im letzten Jahr und insgesamt drei neue Endings. Das eine Ending war schon mit der ersten Episode, deswegen war die News dazu noch aus 2020, aber ausgestrahlt jetzt erstmals in 2021. Von den neuen Liedern, wie gefallen uns denn Openings, Endings, was waren da unsere Also ich muss Highlights? sagen, ich fand tatsächlich von den Openings fand ich beide gut. Ich sag mal, mit Zero Gara Hajime kann man nichts falsch machen, weil Mai Kohaki einfach ja, einfach sehr gut ist. Man hat auch gemerkt, dass sie das auch explizit dafür auch mit gesungen hatte, ne, mit diesen tausend Geschichten und so in dem Text. Also das hat mir schon sehr gut gefallen, wobei Yura Yura jetzt auch kein schlechtes Opening war. Ich würde wahrscheinlich dann einfach Opening 53 noch ein bisschen besser werten, aber ich fand beide haben mir ganz gut gefallen und bei den Endings muss ich sagen, war Ending 63, fand ich jetzt so, wenn ich mir so drüber nachdenke, so mit am besten. Das hat mir gut gefallen. War schön. Und ja, ist natürlich immer so ein bisschen Geschmackssache. Also ich meine, so animationstechnisch geschieht nicht mehr so viel. Vielleicht ist mir Mai Kurakis Song natürlich auch so ein bisschen präsent gewesen, weil ich erinnere mich noch, wir hatten damals auch regelmäßig News, beziehungsweise er hat sich immer so in den Newscast eingeschlichen, weil ständig irgendwas geändert wurde an den Animationen und so. Und dann erst, ja, jetzt ist es ein neues Opening angekündigt. Ah, jetzt ist es gelaufen. Oh, jetzt läuft es nochmal, aber mit anderen Animationen vorne dran. Vielleicht ist mir deswegen auch so besonders präsent gewesen, aber wer weiß das schon. Ja, also bei mir ist ganz klar bei Kuraki ganz vorne, weil ja, sie ist halt eine super Sängerin, das zum einen, aber ich finde auch immer, egal ob sie jetzt Openings oder Endings macht, die nehmen mich immer irgendwie mit und ich mag ihren Gesang, ihre Stimme auch und das macht gute Laune bei mir und deswegen, ja, würde ich sie da entsprechend favorisieren und gerade beim Opening sei noch erwähnt eben, Johannes hat es auch schon gesagt, der Text wurde, denke ich mal, auch speziell zur Gratulation von 1000 Conan-Episoden entsprechend geschrieben, komponiert, was man auch immer dazu sagt. Und das fand ich irgendwie schon richtig schön, so dass in dem Opening, dass halt direkt gesagt wird, hey, du hast hier 1000 Episoden geschafft und so viel hast du uns erzählt und ich gratuliere dir ganz herzlich. Also, das hat mich echt irgendwie gefreut. Also, deswegen, das ist auf jeden Fall mein Highlight Opening und das wird mich auch in den kommenden Jahren noch begleiten. Tatsächlich bei mir ist es auch Opening 53 von Mai Kuraki zu Episode 1000. Fand ich sehr schön. Und als es dann auch mal ein richtiges Video hatte, fand ich auch das Opening-Video richtig schön. Und so sehen das auch unsere Leser bei Conan News. Denn in der Umfrage, was ist dein Lieblingsmusikstück aus 2021, hat das Opening 53 mit 50% der Stimmen auf Platz 1 geschafft. Mit weitem Abstand vor Opening 54, was dahinter mit 18% auf Platz 2 firmiert hat. Dann hatten wir im November die News, dass Wild Police Story Episode 1 am 4. Dezember dann nun tatsächlich ausgestrahlt wird. Und es wurde überall gesagt, ja, das ist Wild Police Story Anime Episode 1 und so. Und dann aber schon hat der ehemalige Produzent, langjährige Produzent, Suwa, von Detective Conan im Blogpost darüber gesprochen und es als Detective Conan Episode 1029 bezeichnet, anstatt sein eigenes Ding. Und so kam es dann auch tatsächlich am Endeffekt. Wild Police Story läuft jetzt als regulärer Teil, nummerierter Teil vom Detektiv Conan Anime, wo sie dann auch das Opening ändern mussten, weil da nicht mehr Originalgeschichte Gosho Aoyama stand, sondern Originalgeschichte Gosho Aoyama und Takahiro Arai. Da musste tatsächlich auch das Opening angepasst werden, weil die Credits müssen ja stimmen. Und ja, Wild Police Story ist jetzt Teil des regulären Anime, aber jetzt auch erstmal nur eine Episode, die halt einen Teil des Manga abdeckt. Und vermutlich ist es dann so, dass jeden Monat eine Episode kommt, weil dann hätte man 5 Episoden und hätte quasi bis kurz vor Filmstart jeden Monat eine Episode vor Film 25. Ja, aus Marketing-Sicht sicherlich gut, aber ich verstehe nicht, warum man das nicht wie bei Magic Kaito den Specials gemacht hat und das auf dem Sendeplatz sendet, aber dann halt seine eigene Serie sein lässt. Aber ja, das ist jetzt Teil der regulären nummerierten Conan-Folgen. Das war im Vorfeld nicht so ersichtlich aus dem Marketing und finde ich auch ehrlich gesagt irgendwie komisch. Also ich finde es auch nicht schön. Also für mich ist White Police Story ganz klar eine eigene Geschichte und deswegen hätte ich es da auch gerne gehabt, dass da dann eben steht White Police Story, Detektiv Conan Spin-off oder umgekehrt, keine Ahnung, und dann Episode 1 mit Matsuda war es, glaube ich, und dann hätte man da eine schöne Reihe gehabt mit entsprechenden Titeln und man hätte es auch genau zuordnen können. Und so ist es halt, ja, es heißt Detektiv Conan, aber wenn man sich die erste Episode angesehen hat, dann ist Conan nur so, er kommt am Anfang vor, erzählt kurz was und deswegen erzähle ich euch die Geschichte und da war es das. Und ja, nee, also es ist klar, es wurde jetzt so umgesetzt, man muss damit leben, aber ich persönlich hätte es gerne anders gehabt. Ich bin jetzt nicht so der Freund von, dass das nummeriert wird und dass das ganz normal eingereiht wird in die Conan-Episode, weil es hat so gesehen mit der Anime-Story nichts zu tun. Es ist auch kein Filler und so. Deswegen, es ist eine eigene Geschichte für mich und deswegen sollte es eigentlich auch eine eigene Segment halt bekommen. Ja, ich denke, dem ist nicht so viel hinzuzufügen. Ich finde es insgesamt komisch mit der Vermarktung, wie man das gemacht hat. Aber kann da auch groß jetzt nichts mehr hinzufügen. Ja, ist halt komisch. Und komisch ist eigentlich auch, dass die Episode ziemlich gut aussah. Besser eigentlich als Episode 1000. Also, das wirkt, was ich verstanden hätte, wenn es halt eine eigene Serie ist, dass da irgendwie ein anderes Team oder halt mehr Ressourcen reingeflossen sind, also mehr Manpower. Die Budgets sind ja gedeckelt und Zeit ist eh immer knapp. Aber was da an Manpower von der Qualität reingeht, ja, aber für insgesamt als Teil von Detective Conan, dass das jetzt ausgerechnet so visuell sich abhebt von dem Rest des Jahres, ist auch schon ein bisschen so ein kleiner Beigeschmack, dass das halt innerhalb von Detective Conan ist, weil dann ist es halt so, ja, es ist halt, weil die den Film bewerben wollten, das bin auch was populär, deswegen ist das so ein bisschen, war, hat alles so ein bisschen Beigeschmack und das ist nicht das, was ich mir, also ich hätte es mir anders gewünscht, naja. Dann hatten wir noch die News im Oktober, dass Zeus Tea Time und Hani no Hanzawa-san tatsächlich auch Anime bekommen. Und die diesmal wirklich hoffentlich toi toi toi als eigene Anime. So sieht es zumindest bisher aus. Denn es wurde auch angekündigt, dass die beiden Anime zu Netflix kommen für einen weltweiten Release. Zeus Tea Time und Hanzawa-san im Netflix-Jail, wie es unter Anime-Fans heißt. Das heißt, wir werden es auf Netflix relativ bald auch mit deutschen Untertiteln zu sehen bekommen, diese beiden Spin-off-Anime. Und das war schon eine erstaunliche News und immerhin deutet das an, dass es was Eigenes sein wird im Vergleich anders als White Police Story. Da sind wir also schon mal auf der sicheren Seite. Ja, Hani no Hanzawa-san als eher komödiantisches Spin-off, als Gag-Comedy-Serie hat er Potenzial. Zeus Tea Time, so ein bisschen Slice of Life. Tatsächlich hat der Autor von Zeus Tea Time in seinem Kommentar gesagt, Zeus Tea Time bekommt ein Anime. Ich hätte eigentlich gedacht, dass man das nicht so wirklich umsetzen kann, aber die wollen es jetzt versuchen. Bin ich sehr gespannt drauf. Ja, und da schließe ich mich dem Autoren einfach mal an. Der wird es ja schon wissen. Ich bin auch gespannt, wie sie das umsetzen werden. Mal schauen, wie lange das auch geht. Weitere Details gibt es noch nicht und wann das kommen wird. Aber für das Franchise an sich, dass diese Spin-offs jetzt auch eigene Anime bekommen, die dann auch zu Netflix kommen, ist das sicherlich ein großer und schöner Schritt. Ja, definitiv. Und ich glaube, Auch, das ist, ich kann mir jetzt nicht anders vorstellen, dass das das beste Zeichen ist, dass es wirklich eigenständige Serien sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das dann irgendwie nur diese Folgen auskoppeln würde aus einer regulär laufenden Detective Conan-Serie und da irgendwie eine Art Simulcast dann quasi bieten würde, aber nur für diese Folgen, die ausgekoppelt sind. Also das macht aus meiner Perspektive irgendwie jetzt gar keinen Sinn. Von daher hoffe ich stark, dass das jetzt eigenständige Sachen sind und dass es tatsächlich nicht nur so danach aussieht, sondern dass es auch so ist. Und dann wird man sehen müssen. Netflix persönlich habe ich nicht. Von daher bin ich da ein bisschen traurig drum. Aber naja, gut, das ist mein eigenes Problem. Muss ich mir wahrscheinlich dann nochmal für die Zeit, wenn die Folgen dann da sind, nochmal ein Netflix-Abo machen. Ja, da müssen die ganzen Leute, die jetzt, weil sie nicht mehr Magic Kaito 1412 gucken können und deswegen Netflix abbestellt haben, müssen dann wieder bestellen. Naja. Ja, Amazon Prime Video habe ich, ja, aber das wieder nicht. Ne? So ist das halt manchmal. Hm. Dann kommen wir zum Abschluss dieses Jahresrückblicks, zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Episoden des Jahres 2021. Episode 993 bis 1032. Wir haben 40 neue Episoden. Das sind 12 mehr als im letzten Jahr, was eben dadurch bedingt war, dass wir im letzten Jahr eine ziemlich lange Corona-Pause hatten, wo nur Remaster kam. Deswegen ist diese Pluszahl ein bisschen irreführend hoch. Davon waren 24 Episoden Filler, dementsprechend 16 Episoden Manga. Das sind zwei Filler mehr als im letzten Jahr. Dahingegen hatten wir nur 8 Remaster bzw. wiederholte Episoden, minus 14, eben wie gesagt wegen der Corona-Pause. Als Manga-Umsetzung hatten wir dieses Jahr Ersatzschauspieler Makoto Kyogoku, Mord mit der Mondscheinsonate, Episode 1000 Remake, wie erwähnt, Perfect Game in 36 Quadraten, Kräutersammeln und Kleeblatt, der antike Teller, der nicht versteckt werden kann, und Momiji-Okas Herausforderung. Einige schöne Fälle aus den Manga-Bänden 96 bis 98 wurden in diesem Jahr umgesetzt. Und mein persönliches Highlight, ich fange jetzt einfach mal an, in diesen Manga-Umsetzungen war tatsächlich der Fall mit Amuro und Wakita, das Perfect Game in 36 Quadraten in der verschneiten Kirche in Nagano. Ich finde, da haben sie auch visuell mal wieder ein bisschen mehr geleistet, tatsächlich auch mehr als in Episode 1000, wie ich fand. Qualitativ war das schon ganz nett und inhaltlich finde ich insgesamt der stärkste Fall von diesen Manga-Umsetzungen. Ja, ganz interessant. Ich würde tatsächlich der antike Teller, der nicht versteckt werden kann, nehmen als Folge, die mir besonders gut gefallen hat bei den Manga-Umsetzungen. Einfach oder wahrscheinlich, weil ich ein großer Akai-Fan bin, Akai-Familie-Fan bin und mir das Zusammentreffen mit Masumi und ja, Subaru Shuichi Akai, das hat mir gut gefallen. Und deswegen würde ich den wahrscheinlich am besten hochnehmen. Das war anders als bei Perfect Game, so ein Fall, den man auch ein bisschen besser nachvollziehen konnte mit diesen Tellern und wie die Blutspur und wie man das drehen muss, als jetzt vielleicht diesen, ich glaube, das war ein Baseball-Code. Ja, das wäre so meine persönliche Einschätzung. Ja, ich persönlich wäre dann doch eher auf Lasses Seite, weil mir der Fall in der Kirche dann doch noch ein bisschen besser gefallen hat vom Setting her, weil es auch so, ja, abgelegen war und so ein bisschen Spannung und Gruselfaktor da hatte in dieser Kirche und durch das gedämpfte Licht irgendwie. Also das fand ich schon irgendwie, ja, hat mir einfach irgendwie gefallen, die Situation dann so und wie das dann so war. Und ja, deswegen würde ich das als erstes Highlight nennen und dann wäre ich dann direkt danach bei Johannes und hätte dann den entsprechenden Lackteller halt genommen. Auch mit den Szenen zwischen den einzelnen Charakteren mit Masumi und Ai, aber auch mit Masumi und Subaru und wie das alles so war. Und ja, würde ich dann da das Jahr so entsprechend abschließen dann. Ja, vor allen Dingen, also der Mystery-Faktor, da gebe ich euch recht, ne, der ist natürlich bei Perfect Game deutlich höher, ne? Also das ist schon klar und sicherlich auch kein schlechter Fall, wenn ich sogar, würde ich auch so dann quasi andersrum sehen, wäre für mich auch die zweite Wahl gewesen, weil die anderen, muss man sagen, ja, das mit dem Ersatzschauspieler Makoto Kyogoku, das weiß ich nicht, das Ende da mit dieser völlig übertriebenen Szene, das fand ich nicht gut und Momiji mag ich nicht als Charakter, und dann bleibt nicht mehr so viel übrig. Ja, deswegen wäre das auch so meine zweite Wahl gewesen. Damit haben wir zumindest zwei Titel, die auch in der Top 3 unserer Leser auf Con News vorkommen. In der Umfrage, was war deine liebste Manga-Umsetzung 2021? Auf Platz 3 Perfect Game 36 Quadrat mit 20% der Stimmen und auf Platz 2 der antike Teller, der nicht versteckt werden kann, mit 27% auf Platz 2. Und tatsächlich bei unseren Lesern auf Platz 1 Mord mit der Mondscheinsonate. 30% der Stimmen haben dafür gestimmt. Ja, das jetzt natürlich so ein bisschen, nachdem wir es uns eher enttäuscht gezeigt haben, aber wahrscheinlich gibt es auch sehr viele Fans, die einfach inhaltlich also man muss ja sagen, der Fall ist ja trotzdem inhaltlich immer noch sehr stark. Und da gibt es bestimmt auch viele Leute, die das da auf dieser Ebene immer noch mit am besten abgeholt hat. Und auf dieser Ebene funktioniert es tatsächlich auch am besten. Und ich hätte, selbst wenn es als Specials und ich fast nichts gemeckert hätte, hätte ich es vielleicht trotzdem nicht auf Platz 1 genommen, weil es ein Remake ist. Da ist natürlich auch immer noch so ein bisschen die Befindlichkeit anders. Aber wie gesagt, bei unseren Lesern ist Mord bei der Mondscheinsonate auf Platz 1. Dann haben wir noch Filler-Episoden, 24 davon. Einige. Beim Vorbereiten für diesen Podcast haben wir in den letzten Jahren immer so ein paar Filler, so Highlights, immer so ein bisschen aufgeschrieben, was man irgendwie so, wo man drüber reden könnte. In diesem Jahr ist es mir aber so schwer gefallen, dass ich einfach nur geschrieben habe, ja, Sektion Filler Rundumschlag. Gucken wir doch vielleicht mal, was unsere Leser gewählt haben. Was war dein Filler-Highlight 2021? Einteiler. Da landet auf Platz 1 mit 31% der Stimmen Episode 1026 der Augenzeuge, der nichts sagen kann. Und bei den Mehrteilern, von denen es nur drei gab dieses Jahr, 2021, der Fall des Monorail-Scharfschützen mit 49%. Ja, es fällt mir wirklich sehr, sehr schwer bei dieser Liste der Filler, die wir dieses Jahr hatten. Bei beiden. Also ich trenne jetzt mal nicht zwischen Mehrteiler und Einteiler hier für unsere Besprechung, sondern weil dann wird es mir echt zu schwer fallen. Sondern insgesamt von den Fillern, ich weiß nicht, was ich da wählen würde, wenn ich mir irgendwie was Positives aus den Rippen leiern müsste. Dieses Jahr fand ich echt schlimm und das haben wir in News-Podcasts auch immer wieder beschrieben. Auch es tut mir wirklich leid, wenn das bei den Lesern auf Platz 1 so der Fall des Monorail-Scharfschützen. Fand ich furchtbar und auch der Augenzeuge nichts sagen kann. Insgesamt, Und dann hatten wir die dauernden Filler von Urasawa mit die Kuchenliebhaberin und mit dem Smile-Dorf. Und dann hatten wir so Filler, wer hat das Gift platziert, der ganz furchtbar war. Das Idol, dessen Lächeln erlosch, auch wieder Urasawa. Oder das Rondo der schlechten Freunde, wo ich im Podcast ausführlich drüber geredet habe, wie sie da den Plot gestreckt haben irgendwie und dann eine völlig komische Conclusio hatten. Fillertechnisch wirklich dieses Jahr. Wenn man mich zwingen müsste, einen guten Filler zu benennen, dann würde ich nehmen. Ein kluger Falke verbirgt sein Verbrechen, noch aus dem Januar. An der Folge habe ich auch sehr viel zu kritisieren. Aber es kommt ein Falke vor. Oder vielleicht die Bratpfanne, das hasst es einfach, weil der Titel ein Ja, komplettes das war Meme so geil. ist. Aber wirklich fillertechnisch dieses Jahr, ich kann kaum Positives Ach rausziehen, ehrlich ja, gesagt. also ich würde mich da gleich mit anschließen. Ich kann keine Folge rausnehmen, die besonders gut war. Ich muss auch sagen, es war, glaube ich, das erste Jahr, wo ich nicht alle Filler-Folgen geschaut habe, was sonst eigentlich nicht so war, aber ich dieses Jahr. Ich weiß nicht, also wenn man da immer wieder Mist sieht, dann tut man sich dann doch irgendwie schwer, sich das nochmal oder öfter anzutun. Großer, ja, also wie gesagt, Höhepunkte gibt es keinen. Und also auch der Falkner-Fall, also das war auch, nee, das Hasses, oder war sicherlich der größte Fehler, dass man die Bratpfanne nicht als Tatwaffe benutzt hat, um den Chef da zu erschlagen. Also das kann deswegen schon nicht so besonders gut sein. Nee, aber Spaß beiseite, also der kann ich nichts herausnehmen, fällt mir wirklich schwer. Vielleicht diese Rache-Serie mit dieser Doppelfall 1007, 1008, das sind Titel gar nicht mehr, wo ich sagen würde, naja, okay, ja, hieß der Rächer, wo dann irgendwer wiederkommt nach 10 Jahren und dann anfängt die da so eine Mordserie zu begehen. Ah, okay, das wäre jetzt vielleicht das, was ich sagen würde. Ja, aber auch da würde ich mich schwer tun. Was ich auf jeden Fall sagen kann, was der schlechteste war, mit Abstand, für mich persönlich, war die Folge mit dem Smildorf. Das war wieder so eine Sache, ja, weiß ich nicht. Ich habe stellenweise laut gelacht, laut losgelacht. Bei einer mystischen Serie finde ich das aber immer irgendwie ziemlich schwierig, wenn das dann so das diese Emotionen hervorruft. Ja, war einfach total traurig. Man hatte wieder die alten Omas. Und ich habe dann tatsächlich noch mal ins Forum reingeschaut und sogar Zero hatte dazu kein gutes Wort lassen können, was schon viel heißt. Grüße an dich. Ich konnte mich dem aber auch nur anschließen insgesamt. Das war eine absolute Vollkatastrophe und ich weiß nicht, als die Frau da mit dem Jetpack rumgeflogen ist. Naja, was soll man dazu noch sagen? Für mich war das mein schlechtester Filler des Jahres, für mich der Höhepunkt, aber es gab leider, also Tiefpunkt, so rum, leider keine Höhepunkte. Ja. Ja, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Ist bei mir tatsächlich genauso. Es gab diesmal keine Füller-Episode, die ich irgendwie hervorloben kann, die auch mir persönlich im Gedächtnis geblieben ist. Und ja, was das Schlechteste dies Jahr angeht, da bin ich ganz bei Johannes. Also diese Folge mit dem Dorf, also ich lache immer noch drüber, wenn ich es jetzt höre. Aber eigentlich müsste ich weinen, aber das war echt so. Als ich damals die Folge beendet hatte, dachte ich, was soll ich schreiben? Ich dachte, es ist doch überhaupt nichts passiert. Und ich habe dann da was zusammengebastelt, aber es war einfach nur allein die Tatsache, die Omas, was die da gemacht haben. Mit dem Gebiss und, als Bauchredner auch. Ja, die arme Ayumi da, also das fand ich total verstörend. Und dann auch, was Wiebke damals gesagt hatte, mit der Oma, die da mit dem Jetpack fliegt, wo sie vorher aber erstmal Genta in den Hintern kneifen muss, um ihren komischen Spruch aufzusagen. Was überhaupt nicht gepasst hat, so richtig random, ach, ich schlag dich einfach mal so. Nee, also, und deswegen, da dachte ich nur, oh, und dann immer wieder, wenn man drauf irgendwie kam und auch als ich unsere Liste dann durchgeguckt habe wegen den Fillern des Jahres und dachte, oh nein, das ist mein Dorf. Und es ist überhaupt nicht zum Lachen. Und ja, deswegen, die Episode wird mir als, ja, Tiefpunkt als schlechteste Fille-Episode des Jahres 2021 im Gedächtnis bleiben, werde ich so abstempeln. Ja, ist eigentlich auch ganz gut, wenn man sowas hat, wo man sagt, bitte guckt euch das nicht an. Absolut kein Sinn dahinter und so. Deswegen, ja. Bleibt abzuwarten, was uns das nächste Jahr bringt. Ich hoffe, es läuft besser, aber ja, es bleibt echt abzuwarten. Tja, in einem Jahr, was viele Meilensteine hatte, sowohl in Deutschland als auch in Japan, muss man leider sagen, der japanische Anime dieses Jahr eher ein Schwachpunkt als Teil dieses Franchises. Und trotzdem bleibe ich gespannt darauf, was sie uns nächstes Jahr kredenzt. Das Jahr wird beginnen, das wissen wir jetzt schon, mit einer Manga-Umsetzung, wie letztes Jahr auch. Hoffen wir, dass wir nächstes Jahr zumindest einen Filler benennen können, wo wir hinterher nicht da saßen und gesagt haben, das war richtig schlecht, sondern wo wir sagen können, hey, das war doch mal ein okayer Filler. Das wäre doch ein ganz, ganz bescheidener Wunsch fürs neue Jahr 2022. Denn damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende dieses Jahresrückblicks angekommen. Es war eine sehr langer Podcast für ein Jahr, was ziemlich vollgestopft war mit News und ich bedanke mich recht herzlich dafür, für alle, die hier bis zu diesem Punkt zugehört haben. Ich bedanke mich auch ganz recht herzlich bei meinen Mitstreitern, natürlich Olli und Johannes, die jetzt noch hier sind, aber natürlich auch Kevin und Philipp, die schon vorgegangen sind und auch bei Wiebke, gerade eben schon erwähnt und die jetzt leider bei diesem Jahresrückblick nicht dabei sein konnte, aber als Gast noch dieses Jahr eingestiegen ist bei den Concasts und das ganze Jahr über regelmäßig am Podcast teilgenommen hat und eine immense Bereicherung war für unsere Podcasts dieses Jahr. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal Danke an Wiebke, dass du dieses Jahr dabei warst und dass du nächstes Jahr hoffentlich auch wieder in vielen Podcasts dabei sein wirst. Das war's mit dem Concast für dieses Jahr. Wenn ihr es hier jetzt noch an Silvester hört, dann ist 2021 fast vorbei. Oder wenn ihr es in 2022 hört, dann genießt vielleicht diesen Rückblick auf ein Con-Jahr, was für euch jetzt Geschichte ist tatsächlich. Ein allerletztes Mal dieses Jahr verweise ich noch auf unsere diversen Seiten und Social Media Accounts, connews.org, da findet ihr alle News, connwiki.org, da findet ihr alle Infos, connforum.org, da findet ihr alle Diskussionen und chatten könnt ihr auf connews.org/discord, da findet ihr einen Invite-Link zu unserem Discord-Server. Auf Social Media folgen könnt ihr uns auf Twitter, twitter.com/connews, facebook.com/connews, youtube.com/connews, instagram.com/connews unterstützen könnt ihr uns per Amazon Reflinks, Affiliate-Links über Patreon oder indem ihr unseren Discord-Server boostet. Am Ende des Jahres bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören in diesem Podcast und in allen anderen Podcasts dieses Jahr. Kommt gut ins neue Jahr oder ich hoffe, ihr seid bereits gut reingekommen. Bleibt uns gewogen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch ein schönes Jahr 2022. Ja, auch ich verabschiede mich in diesem Jahr von euch. Wünsche euch einen guten Übergang in das neue Jahr. Wenn wir schon 2022 haben, dann wünsche ich euch einen guten Start in dieses und hoffe, dass ihr uns in diesem Jahr auf unseren Seiten weiterhin supporten werdet und hoffe, wir hören uns in den zahlreichen Podcasts, die uns dann im kommenden oder in diesem Jahr erwarten werden.